Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Sieht so aus. Hallo. Die Weltraumaffen sind wieder da. Hallo. Guten Abend. Was haben wir denn hier so Schönes? Warte mal, erst muss uns der Preis sagen, was für ein besonderer Tag heute ist, außer dem dritten Advent. Ja, fröhlichen dritten Advent, und heute ist außerdem Tag des Baumkuchens. Lecker, lecker. Aber ich krieg dann immer Sägespäne im Mund, Mann, das tut doch weh. Warum ist denn, was für einen Baumkuchen habt ihr denn? Also ich gehe in den Wald und esse Baumkuchen. Lecker. Russischer Baumkuchen ist anders, glaube ich. Also ich will nur sagen, okay, Baumkuchen ist kulturelle Aneignung von Bibern. Okay, also die haben das kulturell entwickelt und wir klauen das einfach. Wow. Ist nur Buchen, die sind schon hart. Das ist Waldkolonialismus. Ich glaube, haben die sich die beiden ehemaligen Gründer von Weiß zusammengetan. Jetzt für die neueste Meldung hier, die ich vorstelle. Und ein Tool entwickelt, um gendergerechte Sprache automatisch in Texte einzuführen. Das heißt, sie wollen wohl normale Wörter erkennen und dann eben Korrekturvorschläge machen erstmal. Nicht sofort automatisch ersetzen, aber das Falschdenker-Alarm auslösen. Ja, genau, so eine Art. Ne? Er hat Vater geschrieben. Er könnte doch auch schreiben, Eltern... Teil ohne Uterus. Ja, die Vorschlagsliste könnte eventuell lang sein. Ich stelle mir etwa so vor, die ganzen journalistischen Outlets kriegen direkt die Trial-Version davon mit eingebautem Kündigungsvorlage, wenn zu viele gegenderte Worte drinstehen. Aber wie gesagt, die beiden Gründer von Weiß angeblich und haben 700.000 Euro in der Hand genommen dafür. 700. Ob man das braucht unbedingt, aber. Also wie die das umsetzen wollen, das weiß ich auch nicht. Man muss einfach nur eine Liste an Sprache geben, an neuronales Netz und dann wird das da irgendwie Autokorrektur machen. Okay, cool, spannend. Aber Das ist einfach eine Datenbank. Auf der einen Seite hast du das böse Wort wie Vater oder Mutter und auf der anderen Seite hast du halt ein paar Spalten, in denen Ersatzwörter drinstehen. Das genau, die müssen jetzt ein Jahr lang wahrscheinlich KI schreiben und dann verdienen sie jeder 350.000 im Jahr und dann ist der Wert da. Dann die Datenbank ist dann eben 700.000 wert oder so. Es ist halt echt Quatsch einfach, weil Menschen denken nicht in irgendwie Lauten oder in Buchstaben oder in Worten, sondern in Konzepten, weißt du? So, ja, unsere gendergerechte Sprache oder nicht, ist scheißegal. Im Endeffekt ist gendergerechte Sprache dann eine Verschwendung von, weißt du, so Ressourcen. So, es gibt dann noch dieses andere Tool, das Gegenteil macht, dass die gendergerechte Sprache raussucht und wieder löscht oder so. Da möchte ich aber gerne wissen, wie die beiden wohl kämpfen dann gegeneinander am Ende. Naja, aber das Tool, was sie wieder löscht, das ist ja eigentlich KI-Fight. Das ist ja eigentlich noch viel billiger. Da geht es ja nur darum, wo irgendwo ein Sternchen oder ein Doppelpunkt da drin ist und das dann halt wieder rauszunehmen mitten im Wort. Ne? Das ist jetzt nicht das so schwer zu machen. Störung, da schreibe ich euch einen regulären Ausdruck für, der das macht. Zwei Stück oder so, ja. Das ist jetzt, da braucht man keine KI für. Da braucht man nur eine K für. Ja, aber das wird nicht 700.000 haben. Ja, aber das Ding ist doch analog, gibt es ja das schon lange. In dem Bereich. Nennt sie Chefin oder was? Nee, aber es gibt doch diese Sensitivity Reader bei vielen Veröffentlichungen inzwischen, wo das vorher jemandem vorgelegt wird, der Genderwissenschaft studiert hat, an der Humboldt-Universität oder so, und dann hingeht und sagt, ja, hier, das würde ich nochmal umformulieren und das also zumindest von amerikanischen Veröffentlichungen weiß ich, dass die so Leute beschäftigen. Das wäre ja im Endeffekt... Nehmen wir dann alle Textur rausgestrichen, ne? Übrigens, sorry, aber du hast hier gesagt, so Humboldt-Universität, okay? Die Humboldt-Universität, ja, ist eine anerkannte Institution für Missbildung, okay? So, du kannst da nicht hingehen und so schlecht über die reden, okay? Machen das schon ganz allein. Ich nicht so viel auf der Humboldt-Universität rum. Ich muss noch ein bisschen auf der Humboldt-Universität rumhacken, weil die haben so ein paar IT-Probleme und haben massenhaft ihre Rechnung nicht bezahlt und haben deswegen jetzt ganz viele Lieferanten, die gar nicht mehr an die Humboldt-Uni liefern. Wenn sich das jetzt noch irgendwie auf die politischen Förderaufträge übertragen lassen würde, ja, also ich wünsche denen noch ganz viele weitere IT-Erfolge. Ja, ich wollte ja auch nur ein bisschen foreshadowen, dass es auch noch andere Universitäten gibt mit komischen Leuten, zum Beispiel Hildesheim, ist ein Beispiel, was mir jetzt einfach so einfällt. Ja, auf jeden Fall, ich möchte auch nochmal daran erinnern, Weiß. Ne? Wenn ich Weiß höre und diese Tugendhaftigkeit und wir müssen die Welt retten und so, erinnere ich gerne nochmal daran, das englische Wort Weiß bedeutet auf Deutsch so viel wie Laster. Auf jeden Fall zeigen sie aber auch, wo es lang gehen soll. Also wenn sie sich da woke machen, dann soll das auch Geld einbringen am besten am Ende. Ne? Versteht denn diese App auch Schweizerdeutsch? Weil das, wenn die aus der Schweiz kommt. Also sie wollen nach Deutschland expandieren, sagen wir so. Aus der Schweiz Fangen mit der expandieren? Schweiz mit Boah. Schweizerdeutsch dann an, wahrscheinlich. Es ist vielleicht ein bisschen weniger umfangreich oder so. Keine Ahnung. Ja, genau. Und wer das dann demnächst in der Uni missachtet, kriegt dann auch einen Punkt dazu. Das ist jetzt zumindest per Gutachten hier entschieden worden oder so. Da gab es an der Uni Kassel einen, glaube ich, der hat einen Punkt Abzug bekommen. Das ist nicht so brisant, aber im Endeffekt ist es ja so ein Prinzip, dann ist die Frage, ne? Eine Frage nach dem Ja, Prinzip. aber soweit ich das verstanden habe, sagt selbst das Gutachten, dass das nur dann passieren darf, wenn Gendersprache irgendeinen Bezug Ja. zum Inhalt des Nicht nur zum Studium, sondern zum Inhalt oder so, ne? Nee, Ja. ich habe das so Also. verstanden, dass es einen Grund geben muss, ja, aber der Grund kann ja auch sein, es ist hier Soziologie und muss gerecht sein und deswegen muss es in gerechter Sprache verfasst werden, oder was weiß ich, Naja, was gut, ich. Leute, die Soziologie studieren, haben das ja eigentlich auch verdient. Naja, auf jeden Fall der Typ, der dagegen vorgegangen ist, das ist einer, der auch im Stadtrat da wo sitzt von Kassel, ein Student Von von der der CDU, CDU. genau. Und auch der Vorsitzende wohl von diesem Ring christlicher Studenten da an der Also ich hatte das so Universität. verstanden, dass sie dann gesagt haben, ihr müsst euch dann an die wissenschaftlichen Erkenntnisse halten oder so. Und das wäre dann ja der Fall, wenn man sagen würde, das ist nachgewiesenerweise schädlich oder sowas, ja. Dass die sich dann zuerst dran halten, das wäre ja noch nachvollziehbar. Aber die können es ja nicht nachweisen, das ist ja da. Nee. Ja, aber soweit ich weiß, will die Ka Uni Kassel das Gutachten auch nicht rausgeben. Genau, das ist auch gleich Ja, schon das genau. Zweite, was ich hier habe. Das ist hier von der Gesellschaft für Deutsche Sprache oder Verein Deutsche Sprache. Ja, Kramer. Und die haben ja auch geschrieben, dass sie es halt nicht rausgeben wollen. Das gesamte Gutachten, das soll wohl verschiedenen Presseleuten vorgelegen haben und auch intern an der Universität soll das wohl aufrufbar gewesen sein. Aber auch auf mehrfache Nachfrage haben die das nicht gemacht und daraus schließt natürlich dann hier der Verein Deutsche Sprache, dass es wahrscheinlich daran liegt, weil da mit Sicherheit auch Dinge drin gestanden haben werden, die sie jetzt lieber nicht im öffentlichen Diskurs drin haben wollen. Ja, wenn die Uni Kassel ein Rechtsgutachten in Auftrag gibt, dann macht der Auftragnehmer das eben auch so ein bisschen so, wie die Uni Kassel das haben will. Ne? So, klar. Naja, aber Ja, und trotzdem wird da vielleicht. wahrscheinlich Sachen drin gestanden Ja, haben die da nicht wollen, erst die sie rein jetzt sind. einfach nicht haben wollen in der Diskussion, denke ich mal. Weil wie das Ja, ja ich immer so denke auch ist, das möglich. merken wir ja immer Ich wieder auch, mit ja. diesen Geschichten. Also, die machen ja solche Sachen und dann teilweise ergeben sich daraus irgendwelche Talking Points, die wir dann wieder in sämtliche Richtungen irgendwie raustragen können, die dann wieder aus sämtlichen Mündern geschossen Ja, oder sie kommen. haben irgendwelche peinlichen Begründungen eben da angeführt, die vielleicht in der Diskussion irgendwie nicht richtig zählen würden. Ne? Also jetzt hier von den Gutachtern. Ja, das könnte eventuell auch sein, ja. Ich erinnere noch an den verfassungsrechtlichen Kikifax, wie der Wo wer? hier Herr Amthor das genannt hatte im Bundestag. Das war dieses Gutachten von zwei Studenten irgendwie über das Brandenburger Paritätsgesetz, warum das ganz tolle Idee wäre. Und da hat er Das dann muss ein irgendwie bisschen das mit so roten Pfeilen hochgezeigt, dass sie das irgendwie dazu. bunt illustriert hatten und so. Und sagt dann so, Genau. ja, hier, das ist nicht nur bunt illustriert, sondern auch verfassungsrechtlicher Kikifax. Das war ja dieses Ding. Und da hat er noch eine andere da von der SPD irgendwie reingerufen, ja, aber wir wollen das und ihre Frauen wollen das auch. Also sprich die CDU-Frauen. Das war ja damals dieser Sie Zwischenruf, möchten. während er das da gesagt hat. Ja, und das stimmt ja auch leider. Und da wird ja auch einfach weiter gearbeitet in die Richtung. Können die ja so viele vernünftige Sachen dazu sagen, wie sie wollen. Es läuft und läuft und läuft ja immer weiter. Und da haben wir ja auch gleich das nächste Ding. ZDF-Intendant will Moderatoren gesprochenes Gendersternchen nicht verbieten. Und hier haben wir es jetzt halt auch wieder von der Seite. Also hier der im Fernsehrat vom ZDF soll es da wohl hoch hergegangen sein. Also mehrere Angehörige von diesem Fernsehrat, unter anderem ehemaliger Verteidigungsminister, haben gesagt, dass halt die Mehrheit der Leute das nicht möchte, diese Gendersprache, und dass sie deswegen halt jetzt vom ZDF erwarten, dass sie da jetzt ein Regularium treffen, also quasi ein Machtwort sprechen und sagen, hier, wir verwenden das normale Deutsch und nicht diese komische Murksprache. Und da haben sie dann so super tolle Ideen dagegen, um das jetzt zu relativieren und zu sagen so, ja, weil wir können ja auch zum Beispiel unseren Gästen ja auch nicht verbieten in der Talkshow, dass sie dann trotzdem so sprechen. Aber darum geht es ja überhaupt gar nicht. Also, darum geht es ja überhaupt gar nicht. Es geht darum, über Vorlesen von Nachrichten, normalen Journalismus. Es geht nicht darum, dass ich jemanden einlade und dem seinen O-Ton abspiele oder so. Oder wollt ihr etwa sagen, dass das auch zu eurem dazugehört irgendwie? Ja, wahrscheinlich wollt ihr das schon sagen. Dass man sich auch nur die Leute raussucht, die einem irgendwie die O-Töne liefern, die auch den Grundlagen entsprechen oder wie. Und, ja, was würden sie denn verbieten, also wenn das nicht schlimm genug ist, dass der Sprecher die Sprache verhunzt, wenn das nicht reicht, dann weiß ich nicht, was soll denn erreichen, dann ist das schon silberne Löffel klauen, oder wie heißt das denn? Ja, aber ich sage ja, das ist ja gerade, sie meinen ja von wegen, ja, das können wir ja nicht machen, weil wir können es unseren Gästen auch nicht verbieten, so als ob das irgendwas mit dem anderen zu tun hätte. Nee, also, ja, aber er schreibt ja auch, oder er sagt ja auch, in der Dan Thomas Bellot erklärte am Freitag, er sei sich nicht in der Lage, Moderatorinnen und Moderatoren die von manchen verwendeten Kunstpausen zu verbieten. Was einfach gelogen ist, weil ich wette, die haben auch in ihren Verträgen drinstehen, dass sie halt keine Schimpfwörter benutzen dürfen. Ja, warum muss man verbieten? Der kann die einfach vom Sender nehmen. Der kann die einfach vom Schirm nehmen. Ne? Dass die nicht mehr auftauchen so. Das wäre, also hätte denselben Effekt. Der braucht es nicht verbieten. Ja, was heißt verbieten? Das ist ja auch schon wieder Framing von denen, verbieten. Ja, absolut. Es geht ja darum, dass das, was sie ja von ihm jetzt hier erwarten, ist im Endeffekt, ja, dass er halt den Leuten eine Richtlinie gibt, dass sie normales Deutsch sprechen sollen. Und das ist alles. Jo. Und die können ja in ihrer Freizeit, können die ja reden, wie sie wollen. Also, oder wenn sie als Gäste in der Talkshow sind, wenn jetzt Klaus Kleber als Gast in der Talkshow ist, kann der ja da ja Mitarbeiter das dann nicht sagen, wie er will. Ja, aber die sind ja gerade der Meinung, dass das alles... und hier steht auch, bei einer Aussprache zum Bericht der Gleichstellungsbeauftragten kam es zu einer kontroversen Debatte. Ja, ich frage mich, warum. Der frühe Bundesverteidigungsminister, das war der Herr hier, Franz Josef Jung, CDU und andere Fernsehratsmitglieder kritisieren eine übergroße Mehrheit der Bevölkerung, lehnen die Verwendung des Gendersternchen in der gesprochenen Sprache ab. Und ich denke mal, also steht jetzt hier zwar nicht, aber ich meine, wir können uns sicherlich alle denken, wie das wohl gewesen sein muss. Nämlich, da stellt sich die Gleichstellungsbeauftragte hin und sagt, wir haben noch viel zu tun. Hier wird viel zu wenig gegendert. Wir müssen jetzt hier dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit herrscht. Und dann werden die ihr gesagt haben, nee, Mädchen, das läuft so nicht. Das wollen wir nicht. Dafür ist das ZDF nicht gut. Und das sehen auch die meisten Leute in diesem Land so, dass das dafür nicht gut ist. Ich finde, es wird immer mehr auch deutlich, dass dadurch auch die männliche Form verschwindet, ne? So, wenn die Kunstpause. Ja, wir müssen jetzt wirklich nicht mit der Grundsatzdebatte zu diesem ganzen Kram wieder. Ja, aber das stört mich trotzdem auch daran. Also, das wollte ich nur gesagt haben. Ne? Das stört mich auch, finde ich auch scheiße daran. Also, das gehört sie nicht. Ja, aber es wird nicht zwangsgegendert, nee. Aber ich meine, das ist ja auch alles halt Druck von den Leuten dann, was sie dann aufbauen. Ne? Und ich meine, also wie gesagt, wenn ich das halt lese, dass das zum Bericht der Leistungsbeauftragten, ich glaube nicht, dass die irgendwas anderes gesagt hat und die dann plötzlich auf dieses Thema gekommen sind. Ich bin mir sicher, die wird das angeleiert haben. So nach dem Motto, ja, das muss jetzt aber mal ein bisschen mehr werden hier, weil wir bilden immer noch zu wenig ab oder irgendwelche Phrasen. Ich meine, können wir uns sicherlich alle vorstellen. Wissen wir zwar nicht genau zu 100%, aber wenn ich das hier so lese, dann ist das auf jeden Fall das Bild, was sich bei mir ergibt. Halte ich für ziemlich wahrscheinlich. Es darf keine Agitation dagegen geben, schon gar nicht durch internen Intendantenverordnungen. Keine Agitation gegen Genderkram, ja. Nur dafür, ne? Man stellt sich einfach mal das Gedankenexperiment vor, dass ein Haufen Mitarbeiter der Öffentlich-Rechtlichen von einem Tag zum anderen zum Buddhismus übertreten. und dann die Leute statt mit guten Abend mit Namaste begrüßen und zwischendrin mal ein Om fallen lassen und all sowas. Da würden die Leute auch sagen, das ist zwar schön, dass ihr was gefunden habt, was ihr gut findet und was euch irgendwie ausfüllt und was euch Spaß macht, aber das ist trotzdem kein Grund, uns damit zu belästigen. Also da wäre die Frage wieder ganz klar. Also ich verstehe nicht, warum das beim Gendern anders sein muss. Ja, warum man nicht demjenigen, der das Programm finanziert, auch entgegenkommt bei den Wünschen. Was mir da vor allen Dingen immer wieder auffällt, ist so dieser Disconnect zwischen, das ist halt diese SJW-Technik, ne? Wir sind die Opfer hier, ne? Ihr wollt uns doch nichts vorschreiben hier, das ist hier Freiheit und so, ne? Rationalität und so weiter. Aber wenn sie dann ihre Griffe da drin haben in dem Ding, dann gibt es wieder nichts neben ihrem Kram. Ne? Dann braucht man die komische Software und den ganzen Kram und wir können uns über alle aufregen, weil das ist ja das, was sie sagen. Sie sagen ja, diese Sprache benachteiligt die Leute. Ne, das schadet denen ja, das ist Benachteiligung. Und da sind ja schon alle Türen dann offen. Also was gibt's denn dagegen? Die lassen ja nichts zu. Menschen leiden. Das wird gesetzt. Ne, die Leute sind benachteiligt, diese Sprache benachteiligt die Leute. Und jetzt heißt es hier plötzlich so, ja, aber jetzt hier nicht agitieren. Ne? Wir sind zwar die Politkommissare hier, die das irgendwie entschieden haben, dass das alles weg muss und wir in die schöne neue Welt irgendwie hier wandern müssen. Es ist aber jetzt agitiert man nicht gegen uns. Ne? Ist aber auch jahrzehntelang in kleinen Brocken angefüttert worden. Also jetzt kriegen sie mal dies und kriegen sie mal jenes, dann müsst ihr eine Weile Ruhe geben. Dann das und das und das. Und mittlerweile ist es dann eben so weit gekommen, dass es dann Sachen betrifft, die uns nerven. Ja, und dann noch sich noch hinstellen, obendrauf entscheiden, was Meinungsfreiheit darf und was nicht. Weißt du? So einfach den Leuten zu verbieten, dir zu sagen, dass sie im Privaten das nicht gut finden, was du im Öffentlichen machst, ist Agitation jetzt. So, geil, Alter. Fucking Agit-Propaganda hier. Was ist da los, Mann? Was ist das überhaupt für ein Framing, Mann? Ja, das MeToo-Framing, ne? Sozusagen. Da sind wir auch schon beim Prozess und die Rose McGowan, die ja gegen den Weinstein geklagt hat, die hat jetzt im Prinzip aufgegeben. Also die sollte noch irgendwelche Unterlagen reinreichen, die irgendwas belegen können oder so, was sie nicht getan hat. Und damit ja, ist das dann worum es da jetzt hier wohl geht, das hatte ich auch gar nicht im Schirm. Es muss irgendwas Spezielles sein, weil er ist ja eigentlich schon verknackt. So. Ja, steht da drin in dem Artikel, den du eingereicht hast. Da steht drin, dass sie ihm jetzt vorwirft, er hätte noch mit irgendwelchen privaten Sicherheitsfirmen irgendwie probiert, sie einzuschüchtern. Darum geht's. Genau, da hat sie nicht nachweisen können oder sowas, wo sie das gesagt hat, dass sie das nachweisen kann. Mit irgendwelchen Daten von den Sicherheitsfirmen oder Unterlagen, glaube ich, genau. Mhm. Ja, also ich meine, ich habe es ja ein bisschen geahnt, ne? Mal gucken, was da noch so kommt. Also, der Weinstein wird jetzt auch nicht so schnell nicht aufhören zu prozessieren. Er hat ja auch nichts Besseres vor. Das war ein Prozess von ihr gegen ihn. Ja, das war ein Prozess von ihr gegen ihn. Das kann schon sein. Ich weiß nicht, ob da von dem Weinstein noch was kommt. Ich kann mir das vorstellen. Ne? Also jetzt wehrt er sich erstmal erfolgreich. Das ist schon nicht schlecht. Ich denke mal, das dürfte vielleicht auch ein bisschen Mut machen. Ja, keine Ahnung. Also ich schätze natürlich schon einen wie einen, der Leute auch versucht einzuschüchtern. Also, kann natürlich sein. Ja, diese Sachen sind eben so schnell nicht strafbar. Das ist so ein bisschen, ich finde das echt komisch, dass er da einhockt. Jetzt für so lang. Also mit so einer komischen Begründung auch. Die Faktenlage ist mir nicht ganz klar, sag ich mal ganz ehrlich, ne? Aber das klingt schon ziemlich viel. Ja. Das ist ein etwas anderer Fall hier, wo sie dann mal speziell da das mit der Sicherheitsfirma beklagt hat. Ja, da können sie es eben nicht nachweisen. Das ist erstmal hinfällig. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass da noch mehr von kommt, aber warten wir es halt einfach ab. Ne? Ja, das ist ja die Geschichte mit Julian Reichelt. Und der hat ja jetzt ein Interview in der Zeit und das ist hier die Süddeutsche, die sich drüber auskotzt. Ach so, jo. Und ich hatte jetzt hier mal, also so viel gibt das Ding jetzt hier nicht halt her. Die Süddeutsche versucht das hier so ein bisschen. Ja, das Interview hat ja auch nicht viel hergegeben. Verrucht und falsch darzustellen, dass sich die Zeit da dem Reichelt da ein Interview gibt. Und dass es halt so positiv wäre, so wird das hier so ein bisschen hingeframed. Und ich fand vor allen Dingen dieses hier ganz, ganz interessant hier über den Spiegel, der besonders offensiv berichtete, hatte die Causa eine Schlagzeile lautete Vögeln fördern Feuern. Der Bericht wurde Ende November von einem Gericht untersagt. Ja, interessant, ne? sagt Reichelt nun, er sei das perfekte Beispiel dafür, also es ist ein Zitat, das perfekte Beispiel dafür, wie sich Ideologie in Redaktionen ausgebreitet hat, Zitat Ende. Das Magazin habe, Zitat, Sachverhalte erfunden, damit es ins Weltbild passt, Zitat Ende. Und Zitat, so alle zentralen Zitate frei erfunden, Zitat Ende. Das füge sich in einen Zeitgeist. Reichelt diagnostiziert einen, Zitat, Wahn, Menschen als Opfer sehen zu wollen. Nein! Zitat Ende. Wo es Opfer gäbe, da braucht es eben auch Täter. Ja. Ja, willkommen in allem, was wir uns hier die letzten Jahre angucken. Ja, aber jetzt auch der Zeit dann vorzuwerfen, sozusagen, dass sie da so einen Typen und seine männlichen Macho-Machenschaften irgendwie gut schreiben oder so, das ist doch auch total hergeholt. Die Zeit ist jetzt da auch voll auf Linie sonst. Ja, aber das, was der Reichelt hier sagt, das ist im Prinzip auch genau mein Eindruck von dieser ganzen Geschichte gewesen. Also es war ja so, dass es dann, er hat irgendwelche Beziehungen mit irgendwelchen Leuten. Ja, ja, der Spiegel klagt dann hinterher, da berichten zu dürfen, weißt du. Und hinterher reden die dann alle so darüber. Die reden alle so darüber, als wäre das ja klar, dass er irgendwie ein Täter in irgendwas ist oder so. Und diese Frauen da, mit denen er irgendwie was hatte, sind die Opfer oder so. Ne? Also das ist ja total bescheuert irgendwie. Ach nee, bei der Mutter schon was mit dem. Und aber jetzt ist das halt alles irgendwie, ja, weiß ich nicht. Aber das passt halt in deren Muster irgendwie rein, von wegen, ja, mächtiger Mann nutzt die Leute alle aus und so weiter und so fort. Und das hatten ja auch Leute, das war ja auch im Spiegel da dieses eine Ding, was wir hatten mit der einen Dame, die irgendwie 2 Wochen später verstorben ist oder so. Mhm. Diese von der Taz war die, glaube ich, irgendwie mal, die ja dann auch irgendwie geschrieben hatte, dass es halt total eigentlich frauenfeindlich ist und so die klein macht, wenn man das nur meint, dass das irgendwie die Frauen nicht auch haben wollen, okay. Irgendwelche Affären am Arbeitsplatz mit irgendwelchen mächtigen Leuten oder so. Ja, dass sie das auch für allen Dingen selbst entscheiden können, ne? Ob sie das möchten oder nicht. Ja, ja. Fand ich auch gut. Hm. Ja. Ja, Reichelt möchte halt auf jeden Fall gerne weiter an großen Rad drehen. Genau, ne? Da ist die Opfer hier und so weiter. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit haben. Ne? Also, ich sag nur Aaron Gioni und so. Ne? Ist ja auch plötzlich dann mutiert zum Obernazi-Sturm beim Führer 3500 oder irgendwas. Ne? Also wenn man da manche Kommentatoren hier auch unter unseren Videos sich anhört mittlerweile, nach 30-fach stille Post gespielt durch irgendwelche journalistischen und aktivistischen und was meinst du? Und hier universitären Zirkel ist ja aus dem Aaron Gioni und seinem Zoe-Post, den man sich immer noch durchlesen kann, ist ja irgendwie geworden, dass er irgendwie der Obersturmbannführer von GEMAGET war, der alle Leute irgendwie zum Rechtsradikalismus mobilisiert hat oder solche Sachen. Ja, so eine Art. Und ja, weil das ja so sein muss, weil ansonsten passt das ja alles nicht, wie man es darstellt. Ein Redemanuskript von der Abigail Schreier, eine Journalistin, Autorin, unter anderem hat sie das Buch geschrieben, Irreversible Damage, The Transgender Craze Seducing Our Daughters, also die nicht wiederherstellbare Schaden, die Transgender-Welle, die unsere Töchter verführt. Da geht es darum, dass halt die Zahl von jungen Frauen, die glauben, sie wären Männer, stetig am Ansteigen ist und stark am Ansteigen ist. Und sie sagt, dass dieser Wunsch nach der Transition oder der Veränderung halt oft ein Ergebnis von sozialem Druck und mentalen Problemen ist. Und sie kritisiert halt, dass da praktisch ja sowas wie eine Konversionstherapie fast schon durchgeführt wird, dass in dem halt Umfeld, Mediziner und andere die jungen Mädchen halt auch noch bestärken darin, dass halt ihre Verwirrtheit praktisch ein Ergebnis ein Ausdruck ihres Willens ist, halt ein Mann sein zu wollen. Und die hat in Princeton halt eine Rede gehalten, die ich sehr lesenswert finde. Gerade übersetzen hier genau. Ähm, Einer dieser Kommentare inspirierte einen Leser, mich zu kontaktieren und mir die Geschichte ihrer Teenager-Tochter zu erzählen, die einen plötzlichen Geschlechtswandel durchmachte. Nachdem ich versucht hatte, einen investigativen Journalisten zu finden, der den Auftrag wollte, nahm ich mich selbst des Auftrags an. Meine Nachforschungen führten zu einem Buch mit dem Titel Irreversible Damage. Aber das soll sagen, ich bin kein Provokateur. Ich habe keine Eile, Leute wütend zu machen. Sie müssen kein Troll sein, um im Zentrum von Kontroversen zu stehen. Sie müssen nur zwei Dinge sein, effektiv und nicht bereit nachzugeben. Warum bin ich nicht bereit nachzugeben? Warum sollte ich mich nicht von den gereizten Mobs niederwerfen, die darauf bestehen, dass meine standardmäßige journalistische Untersuchung eines medizinischen Ministeriums, insbesondere warum sich so viele Teenager-Mädchen plötzlich als Transgender infizieren und beginnen, ihren Körper zu verändern, mich zu einem Hasser macht? Warum in aller Welt hätte ich dieses Buch überhaupt geschrieben und warum bin ich froh, dass ich es geschrieben habe? Wenn Sie sich aufgrund dieser Wikipedia-Artikel oder Berichte von korrupten Faktenprüfern Ansichten bilden, wenn Sie auf deren Grundlage handeln, üben Sie dann Willensfreiheit aus? Angesichts der Tatsache, dass Sie von versteckten Überzeugern verdreht und zu einer vorbestimmten Schlussfolgerung gedrängt werden, sind Sie es vielleicht nicht. Vielleicht befinden Sie sich in demselben traurigen Zustand wie der Mohr von Venedig, gespielt, unterwandert, manipuliert, den Plan eines anderen führen, der in die Richtung weist, in die sie gehen müssen. Wir haben in den letzten Jahren viel Zeit damit verbracht, darüber zu diskutieren, ob diese Art der Manipulation die Wurzel unserer politischen Spaltung ist. Aber ich glaube, wir haben einer noch grundlegenderen Frage nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt, wie es dazu gekommen ist. In die Gewissensfreiheit und letztlich in die Willensfreiheit einzugreifen. Also ich finde es eine sehr bewegende Rede und ich würde hoffen, dass mehr solche Redner zu Abschlussveranstaltungen in Princeton und in jeder Uni zugelassen werden, die auch halt mal andere Dinge zu sagen haben als die üblichen Woken-Kandidaten. Ist noch ein bisschen länger, aber ich denke, dass als Ausschnitt hat das gereicht. Es ist aber eigentlich fast ein Wunder, dass die Frau da sprechen darf. Und weiter geht's mit dem Thema. Genau, Transgender-Thema hat hier nämlich auch nochmal die Bild-Zeitung erreicht und damit ja nochmal ein bisschen in den Fokus gerückt, auch in dem, ja, wie sagt man, Mainstream, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ja. Hier ein Artikel von einer gewissen Judith Seven-Splassert, die gehört diesen Namen, aber ja. Und die hat ja noch auch mal ein paar Meinungen eingeholt von Massenmedien. Diversen Parteien, CDU, FDP und so. FDP sagt Panikmache. Der Herr Brandenburg, eine FDP. Der sogenannte queerpolitische Sprecher warnt vor unnötiger Panikmache. Der Geschlechtseintrag allein bietet keinen ungehinderten Zugang zu Schutzräumen, erklärte er der Weltanfrage. Das Hausrecht und die Schutzpflicht gelten natürlich weiterhin. Gefängnisinsassen können bei Gefahr für andere separat untergebracht werden. Das ist eine Entscheidung. Und ja, diese ganzen Sachen beziehen sich natürlich auch alle auf Dinge, die wir schon gesehen haben in anderen Ländern. Ne? Und das ist ja auch eben, dass die Leute sich da Sorgen machen und dass das dann in Deutschland auch so passiert. Und das ist ja auch eigentlich relativ wahrscheinlich, wenn man hier genau solche Regelungen halt einführt. Ne? Also, aber ja, das war ja auch als sie die anderen Gesetze, und ich habe die hier auch nochmal dabei, dass wir nochmal reinschauen können. Das waren ja immer diese Geschichten, lustigerweise. Also das ist die Variante von den Grünen gewesen aus der letzten Legislaturperiode. Das ist nichts Neues. Das ist das, was sie in der letzten Periode hatten. Da hatten wir ja schon reingeschaut. Und sowohl bei den Grünen hier als auch bei dem anderen hier von der FDP wird das immer unter Verbot genital verändernder chirurgischer Eingriffe hier geführt. Die Geschichte mit den 14-Jährigen, nämlich, das ist das, worauf ich mich hier mal beschränken möchte. Und ist auch fast genauso formuliert. Also kann natürlich sein, dass die sich beide da ein bisschen ausgetauscht haben, aber ich glaube halt eben auch, es kann auch sein, dass das halt von den ursprünglichen, von den üblichen Interessenverbänden die üblichen Talking Points sind, ne? Und die Grünen schreiben ja, ein genital verändernder chirurgischer Eingriff an einem Kind, das das 14. Lebensjahr verändert hat, ist nur mit seiner Einwilligung zulässig. In solchen Fällen bedarf es zusätzlich der Einwilligung der sorgeberechtigten Person. Soweit so schön. Und dann geht es halt weiter mit: Verweigern die sorgerechtlichen Personen derer Einwilligung, so ersetzt das familiengerecht die Einwilligung, wenn und dann eine Beratung des Kindes stattgefunden hat. Ja, eine Beratung von irgendwelchen Stellen, die die Leute dann hier als dafür ausreichend dann sich überlegen, oder wie das Kind Ja, und es kann einwilligungsfähig ja ist. auch niemand dann mit Sicherheit sagen, dass da nicht auch Aktivisten sitzen in diesen Stellen. Ja, das wollte ich damit ja sagen, quasi, ne? Also, was soll das sein? Beratung. Also, der Eingriff dem Wohl des Kindes nicht widerspricht. Ja, das ist ja auch mal so schön, ne? Also. Das Kind wird durch die Eingriffe mit großer Wahrscheinlichkeit unfruchtbar. Ja. Dem Wohl des Kindes nicht widerspricht. Ja, und im Und Endeffekt dasselbe steht bei auch. der FDP halt auch drin, ne? Dass ein Kind, das 14. Lebensjahr verendet hat, kann abweichen von Absatz 1, Satz 1, also dem Verbot von den genital verändernden chirurgischen Eingriffen. Also sie wollen halt nicht mehr, dass das bei Säuglingen schon gemacht wird oder so, was gut ist. Also da gab es ja wirklich viele Leute, die damit geschädigt worden sind, wo sie dann, größtenteils übrigens Männer, wo sie dann einfach, also Leute, die sich später dann als Männer gesehen haben, wo sie sich dann einfach gedacht haben, ja, dann bohren wir jetzt hier mal ein Loch. Das geht am einfachsten, ne? Und also so Intersexuelle und hinterher haben die Leute sich aber nicht als Frau gesehen, ne? Das war da eigentlich das, was da am meisten passiert ist. Und da sind ja auch Leute halt wirklich dann fürs Leben halt geschädigt worden damit. Und insofern ist dieses Verbot eigentlich in Ordnung. Also das Erste, was hier steht, das ist schon eine gute Sache. Aber ja, das andere haben sie hier mit reingedreht. In das Verbot haben sie dann jetzt hier eine Erlaubnis dann natürlich wieder mit reingemacht, die dann eigentlich weitergeht als das, was wir jetzt haben. Ne? Also, ja. Und bedarf zusätzlich der Einwilligung der sorgeberechtigten Person oder der Genehmigung des Familiengerichts. Ne? Hier schreiben sie es halt eben dann einfach nur so, ja, oder halt die Genehmigung des Familiengerichts. Ne? Und es gab sogar Leute, weil ich hatte das bei Twitter einfach nochmal rausgeteilt, dass die Leute sich das nochmal durchlesen können, halt in dem Zuge. Und es gab echt Leute, die das dann der Judith geschickt haben, mein Screenshot von dem Ding hier. Und ich dachte, das steht doch da gar nicht drin, du Bild, Lügnerin, Lügner, Bild, Bild und so weiter. Aber natürlich steht das hier drin. Ne? Also ich meine, also die Behauptung, dass das nicht gegen den Willen der Eltern sein könnte. Also wenn hier steht oder Genehmigung des Familiengerichts und bei den anderen auch, dann ist es ja gegen den Willen der Eltern. Ne? Also, ja, können die Leute nicht lesen, was denn hier steht. Also. Ja, aber das sind zwei Fliegen mit einer Klappe. Du gewinnst einen neuen, zukünftigen Transaktivisten und du zerstörst eine nukleare Familie, die ja bekanntlich die Keimzelle des Faschismus ist. Da hast du doch Win-Win als Aktivist. Ätzend, echt. Ich meine, ich darf doch auch meinem Kind, wenn mein Kind jetzt sagt, ich will aber Wodka trinken, dann sage ich, nee, darfst du nicht, du bist noch nicht alt genug dafür. Ich will aber Wodka trinken, kannst auch nicht zum Gericht gehen und da sich eine Weil es Sonderlizenz fürs dem Wohl Wodka des trinken Kindes nicht aus. widerspricht. Ja. Und Ja, hier nee, das Kind steckt das gut weg, das ist schon in Ordnung, das die mag das halt FDP, so. die FDP hat das dann sogar so hier mit dem Wohl des Kindes geschrieben: Der Eingriff widerspricht dem Wohl, in der Regel dem Wohl des Kindes, wenn, oder nicht, der Eingriff widerspricht in der Regel dem Wohl des Kindes, wenn keine Beratung des Kindes stattgefunden hat, so herum, ja. Also, ja. Aber was ist eine Beratung? Ne? Also, die tun dann so, als wäre das alles irgendwie objektiv oder so. Ja, Aber es und ist es ja nicht. pubertierende Kinder sind ja auch total bekannt dafür, von Argumenten erreichbar zu sein. Und wenn die sich was in den Kopf gesetzt haben, ich meine, das ist, Jugendkultur ist halt nun mal auch und auch was man von sich selber denkt oder wer man selber ist, das wandelt sich in dieser Zeit so rasend schnell, dass ich das absolut Ja, unverantwortlich und das ist finde. halt, die tun auch alle so, halt eben der Brandenburg in dem Ding halt eben auch, als hätte das überhaupt noch niemand probiert und wir könnten überhaupt gar nicht absehen, was passiert. Aber ich kann euch zig Twitter-Accounts nennen von Leuten, die da irgendwie bei CNN, bei 60 Minutes, den habe ich damals, die hatten ja mal so ein Special dafür, wo sie da mehrere Leute hatten. Das waren, glaube ich, auch alles Frauen, die gesagt haben, ja, die haben mich alle ermutigt, die haben alle gesagt, ich soll das machen, ich soll mir die Brüste abnehmen lassen und so. Und dann habe ich aber nach einer Weile gemerkt, nee, das ist verkehrt so. Ich bin doch eine Frau und habe da keinen Krams und so. Aber die Leute haben es alle ermutigt. Ne, diese ganzen Leute, die das da sich darum kümmern sollen, dass das Wohl der Leute irgendwie hochgehalten wird, die haben das alle einfach nur ermutigt. Und das kommt dann halt auch noch in Kombination mit diesem Verbot der Konversionstherapien, wo das zwar nicht so eindeutig ist, wie das teilweise dargestellt wird, dass das dann nur in die Richtung gehen kann, aber es ist halt schon so, dass es halt in diese Richtung gehen kann. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch in diese Richtung gehen. Also, ne, dass sie das dann so auslegen, dass es dann heißt, jemanden da Zweifel einzureden über diese Transizierung, keine Ahnung, Transition, wie man das auf Deutsch sagt, ist halt eben zu vergleichen mit jemandem ausreden zu wollen, dass er homosexuell ist. Ne? Und dementsprechend dann halt auch unter Strafe zu stellen. Und da habe ich dann hier nochmal aus dem Koalitionsvertrag den Punkt hier rausgesucht, weil ich glaube, den hatten wir, glaube ich, auch nicht angesprochen, als wir uns das vor 2 Wochen angeschaut hatten. Und das ist hier queeres Leben. Also ich kriege schon allein einen Kotzkrampf, wenn ich diesen dekonstruierenden Begriff quer hier lesen muss. Ne? Also, weil hier haben sie nämlich ihr LSBTI. Das ist aus meiner Sicht halt halbwegs in Ordnung. Es ist zwar auch Vermischen von Sachen, die jetzt eigentlich nicht unbedingt was miteinander zu tun haben, aber das sind wenigstens Menschen, die es gibt. Es gibt Lesben, es gibt Schwule, es gibt Bisexuelle, es gibt Transsexuelle, es gibt Intersexuelle. Aber dieses Q und Sternchen, was sie dann da teilweise noch dran hängen, das gibt es halt nicht. Das ist einfach nur politische, ja, Dekonstruismus, irgendwie philosophische Ideen, politische, theoretische Ideen. Und das hat dann nichts verloren. Ne? Diese ganze Quertheorie ist Judith Butler-Gedöns einfach nur aus der Luft gegriffen. Aus der Luft gegriffenes Zeug ohne jede Empirie und ohne alles. Ja, und hier schreiben sie halt, um Querfeindlichkeit entgegenzuwirken, erarbeiten wir einen ressortübergreifenden nationalen Aktionsplan für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und setzen ihn finanziell unterlegt um. Darin unterstützen wir unter anderem die Länder bei der Aufklärung an Schulen, da freue ich mich auch schon drauf, und der Jugendarbeit, fordern Angebote für ältere LSBTI. Na gut, das sehe ich ja jetzt erst, das ist in diesem Zusammenhang mit Älteren, damit die dann lernen, dass sie in Wahrheit quer sind oder wie. Und beginnen in der Arbeitswelt, bringen in der Arbeitswelt das Diversity Management voran. Also freut euch alle Menschen, niemand soll in Ruhe gelassen werden. Insbesondere im Mittelstand. Ja, freie Wirtschaft, politische Ideologie braucht ihr ganz dringend. Ja, vor allem ist auch wieder so offensichtlich, ne? Der Mittelstand, da kommen sie so nicht ran. Die großen Firmen, die machen das alles schon im vorauseilendem Gehorsam, weil sie wissen, sie können damit Brownie-Punkte scoren und so. Aber der Mittelstand kümmert sich am Ende wirklich um die Sachen, die ihn interessieren. Und dem muss man das dann natürlich auch noch näher bringen. Ne? Ja, und im öffentlichen Dienst, die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, das gibt es schon seit ein paar Jahren. Das ist das, wo diese eine Dame von der AfD da rein in diesen Rat von denen da rein wollte oder Kuratorium oder wie sich das nennt und sie es nicht gelassen haben. Keine Ahnung, was die so genau machen, aber das ist halt eben auch von der FDP, glaube ich, ursprünglich auch mal gegründet im Bundestag. Halt so ein Ding, wo sie irgendwie Geld von der Bundesregierung reinstecken für Homosexualität ursprünglich mal, aber wahrscheinlich auch nicht mit schlechten Absichten, aber mittlerweile wahrscheinlich von diesem ganzen Queer-Dreck irgendwie komplett kooptiert und umgewandelt in Ideologieschleuder. Sichern wir dauerhaft im Bundeshaushalt ab. Regenbogen Familien werden wir in der Familienpolitik stärker verankern. Geschlechtsspezifische und homosexuellenfeindliche Beweggründe werden wir in den Katalog der Schutzzumessung und so weiter, STGB, das hatten wir auch schon mal, das haben sie auch schon ein paar Mal probiert, explizit aufnehmen. Das sind so strafverschärfende Sachen. Also, wenn du einen weggeschubst hast, weil er dir im Weg stand, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn du ihn weggeschubst hast, weil er dir mit einer Israel-Flagge im Weg stand, dann ist es schlimmer und das soll dann halt auch schlimmer dann sein, wenn das dann irgendwie mit den Homosexuellen oder den Leuten, die sich dafür halten, irgendwas mit quer Polizei. Interessant, dass diese Stiftung Magnus Hirschfeld im Namen trägt, weil der eigentlich relativ umstritten ist. Der hat ja auch unter anderem halt durchaus für die Eugenik getrommelt. Also mit Zitaten, die ich jetzt hier nicht wiedergeben möchte, okay, weil wir dann vielleicht gesperrt werden. Also ich weiß nicht, ob das so der richtige Pate für so eine Stiftung ist, die gibt's sich auf jeden Fall schon eine Weile. Die gibt's schon eine Ja, klar, der ist ja auch im linken Spektrum sehr anerkannt. Ich frage nur, wie sie es schaffen, halt solche Sachen auszublenden. Zwangssterilisation sollte als eugenisch vorbeugende Maßnahme erlaubt sein können bei Menschen, die geistig so verblödet sind, dass sie außerstande sind, über sich selber zu verfügen. Ist das wirklich die Sprache, die ein Stiftungs... ich weiß es okay. nicht. Oha. War mir nicht bewusst, okay. Ja, die Polizeien, Bund und Ländern sollen Hasskriminalität aufgrund des Geschlechts und gegen queere Menschen separat erfassen. Wir brauchen Zahlen, mit denen wir hantieren können. Und jetzt kommt das Ding, worum es eigentlich geht. Wir werden das Transsexuellengesetz abschaffen, durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen. Dazu gehört ein Verfahren beim Standesamt, das Änderungen des Geschlechtseintrags im Personenstand grundsätzlich für Selbstauskunft möglich macht. Ein erweitertes und sanktionsbewährtes Offenbarungsverbot. Das ist ja noch diese andere Geschichte, wo sich damals die Leute da drüber aufgeregt haben, dass man dann irgendwie Bußgeld bezahlen muss, wenn man offenbart. Wo die dann auch alle zurückgerudert haben und gemeint haben, nee, das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass man einfach nur irgendwen so und so nennt, sondern das ist ja nur, wenn es eine ganz böse Absicht ist. Und wer das dann wieder entscheidet, können wir uns, denke ich, auch alle denken. Nämlich die Betroffenen dann wahrscheinlich, oder weiß ich nicht wer. Und eine Stärkung der Aufklärungs- und Beratungsangebote. Die Kosten der geschlechtsangleichenden Behandlung müssen vollständig von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. Wir werden im Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung Umgehungsmöglichkeiten beseitigen und Trans-Interpersonen frühere Gesetzgebung, Körperverletzungen, Zwangsscheidungen, das sind die Geschichten, wo ich eben von geredet hatte, Entschädigungsfonds, ja, dann richtet auch gleich einen Entschädigungsfonds ein für die Leute, die dann mit euren super schlauen Ideen sich da irgendwie mit 14 ändern lassen oder so. Wäre mein Ratschlag. Ja, Konversionstherapien, da gibt es scheinbar noch zu viele Ausnahmen. Weil das richtet sich ja im Moment nur an Minderjährige, was auch eigentlich einer der Punkte war, wo ich mir noch denke, okay, das finde ich eigentlich schon in Ordnung, dass man da nicht irgendwelche Eltern ihre Kinder dazu zwingen können, da irgendwie so eine Behandlung zu machen, nur weil die irgendwie meinen, dass deren Homosexualität nicht geht oder so. Aber bei Erwachsenen kann ich es ehrlich gesagt nicht verstehen, weil wenn die das nicht wollen, dann sollen sie es einfach nicht machen. Und das schreiben sie halt auch, Verbot auch von Konversionsbehandlung bei Erwachsenen prüfen. Und Blutspendeverbot für Männer, ja, sollen wir da noch wieder drüber reden? Ich glaube, da haben wir schon alles zugesagt. Wie früher mal, ist auch ein leidiges Thema. Ja, jetzt habe ich zwar einfach zugemacht. Habt ihr noch irgendwas dazu zu sagen oder wollen wir weitergehen im Text? Nee, du hast ja eben selber gesagt, wir haben schon so oft über diese Themen gesprochen eigentlich, dass unsere Standpunkte deutlich klar sein sollten. Ich denke, es gibt hier keinen, der dieses Gesetz in der Form für sinnvoll hält. Und man muss ja auch nur jetzt gab es ja wieder in Amerika so eine Geschichte von einem Sportler, der sich umentschieden hat. Ein Schwimmer in den Universitätsmeisterschaften, der da alle Rekorde von weiblichen Schwimmern halt zerschlägt, einen nach dem anderen. Und selbst die Frauen in seinem Team haben keinen Bock mehr, weil ja, ihre Leistung ist eigentlich völlig egal. Es hat ganz viele Fallstricke und deswegen ist es eine gefährliche Büchse der Pandora eigentlich. Ja, das kommt auch noch dazu. Und das hatte ich ja auch schon mal erzählt. Das fand ich ja so krass, dass sie da damals, als die Beatrice von Storch dazu eine Frage gestellt hat im Bundestag an diesen einen CDU-Abgeordneten, Und der das dann einfach, also auch zu diesem Thema halt Frauen im Sport und Transsexualität, und der das einfach weggewischt hat mit die Sprache sei menschenverachtend. Also das ist richtig bei mir kleben geblieben. Das war in der letzten Legislaturperiode so einer der Tiefpunkte auf jeden Fall, wo ich mir auch gedacht habe, ey, beantworte doch einfach mal die Frage. Und wenn du es nicht kannst, dann mach dir doch echt mal Gedanken, weil das ist nur wirklich ein Problem, auch wieder ein Problem, was es halt schon gibt. Das hat sich die Storch ja nicht ausgedacht. Und ja, dann könnt ihr euch meinetwegen drüber aufregen, dass ihr dann meinetwegen dieses Thema, keine Ahnung, benutzt, um euch doof dastehen zu lassen oder so, wenn ihr das unbedingt unterstellen wollt. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es so. Ich glaube eher nicht, aber meinetwegen, aber so oder so. Ich meine, die Problematik gibt es ja. Und das ist ja mal dieses Ding. Es wird sich nur darüber aufgeregt, dass irgendwelche Leute von der falschen Seite sich über diese Sachen aufregen, aber es wird überhaupt nicht sich mit den Tatsachen, die da nochmal drinstecken, halt beschäftigt. Ne? Das sollte man dann vielleicht mal tun, wenn man solche Forderungen aufstellt. Aber ja. Und hier haben wir eine Islamwissenschaftlerin, die eine transsexuelle Islamwissenschaftlerin hat es da jetzt an die Humboldt-Uni, ja genau, an die Humboldt-Universität geschafft. Das ist die Dame hier auf dem Bild. Und die Frau Artes sagt dazu, progressive Ansätze für einen liberalen Islam müssen historisch kreative Lesearten des Korans vorschlagen. Okay, ach ne, kritische, nicht kreative. Historisch-kritische Lesearten des Korans vorschlagen. Deswegen ist vieles vielversprechend, was Sievers, das ist die Dame, sagt, trotzdem an die Gedanken zu den Aussagen von Professor Sievers. Weil die halt eben sich von der Frau Artes da distanziert hat quasi. Die progressiven Muslime sollten besser zusammenarbeiten. Da ist es schade, dass Frau Sievers nicht ohne Spitze gegen meine Arbeit auskommt. Es brauche keine sexuelle Revolution, meint sie, aber auch ihre Ansätze würden genau das bedeuten. Wieso die begriffliche Abgrenzung? Darüber hinaus galt meine Kritik am Institut der Zusammensetzung des Beirats. Also das ist ja diese Geschichte gewesen schon vor 2, 3 Jahren oder so, dass sie da halt diesen Lehrstuhl schaffen wollten an der Universität und sich dann halt wieder gewundert haben, dass sie dann da das machen müssen mit der DTIP und diesem iranischen Verband. Und zu dieser stehe ich weiterhin, dass es nun trotzdem progressive Ansätze zu geben scheint, ist bemerkenswert, seltsam nur, dass man mit der einzigen liberalen Moschee in Deutschland nichts zu tun haben will. Vielleicht ist auch die bescheidene Frage erlaubt, ob nicht unsere Arbeit etwas dazu beigetragen hat, dass eine Wissenschaftlerin in Deutschland so offen über Islam und Homoerotik sprechen kann. Vor 5 Jahren verlief die Debatte noch anders, sagt die Frau Artes dazu. Was mir da sofort durch den Kopf gegangen ist, ist, dass sie ja zum Beispiel im Iran, das war ja auch so ein Ding, wo diese Progressiven schon vor Jahren irgendwie gemeint haben, so, ja, Iran ist doch voll gut und so, weil da bezahlen die das den Leuten ja mit dem mit der Geschlechtsumwandlung und solche Sachen. Und in China oder irgendwo war das, glaube ich, auch in irgendeinem kommunistischen Land. Und ja, warum machen die das da aber? Die machen das da, weil die da quasi sagen, ja, Homosexualität, das gibt's alles gar nicht. Und mit anderen Worten, jeder Mann, der irgendwie auf Männer steht, ist eigentlich eine Frau. Ne? Und das ist halt wirklich so eine Ansicht, die es da gibt, auch in irgendwelchen halt komplett islamischen Republiken. Weil sie es einfach nicht haben können, ja, dass Männer halt an Männern interessiert sind. Das ist da ganz furchtbar. Und dann sollen das dann lieber Frauen sein, um diese Geschichte dann irgendwie aufzulösen. Und ja, ich weiß es halt nicht. Ich habe natürlich jetzt mit dieser Dame hier nicht gesprochen oder ob das jetzt der Grund ist, warum irgendwelche Leute da von diesem, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt, aber halt irgend so ein Ding, was halt irgendwie zum Iran dazu gehört, die da auch in diesem Vorsitzrat da irgendwie sitzen. Ich kriege diese Abkürzung immer nicht zusammen. Dass sie dann so eine Dame dahin dann beordern oder so. Oder wieso, weshalb, warum, man weiß es nicht. Aber irgendwie hat die das halt geschafft. Und mit der Frau Artes will sie aber nichts zu tun haben. Mit der, ich weiß gar nicht. Also in Deutschland mit Sicherheit einzigen Frau, die quasi als Imam da ist und finde ich sogar in ganz Europa, ich weiß es nicht. Und da haben sich ja damals alle drüber aufgeregt, als sie ihre kleine Moschee da aufgemacht hat. Also, es ging ja sogar so weit, dass die Türkei ihr vorgeworfen hat, sie wäre von dieser Gülen-Bewegung irgendwie und dieser Gülen aus dem Exil irgendwie gesagt hat, dass er mit ihr auch nichts zu tun hat. Da waren sie sich dann einig, dass die Frau Fulfur ist. Also. Ja, und es steht ja auch noch die Prüfung an der Realität aus. Wie werden Islamverbände mit dieser Person umgehen? Ja. Wird die überhaupt in dem Sinne so akzeptiert? Oder hat die Humboldt-Universität sich da vielleicht auch ein Eigentor geschossen? Ja, es könnte halt auch einfach so eine Art von Desinformation sein. So nach dem Motto, ja, wieso? Wir haben doch überhaupt, es gibt doch gar kein Problem mit dem Islam und irgendwelchen Menschenrechten oder schlechten Ansichten zu Frauen oder so. Weil hier, guck mal, wen wir hier als Wissenschaftlerin hier berufen haben. Und die kann auch ihre drei Papiere hier irgendwie schreiben, während wir weiter die Leute radikalisieren, ne? Irgendwie an der Universität. Ist ja dann kein Ding. Also, weil ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass die Dame da reinlassen auf diesen Lehrstuhl, weil sie selber jetzt irgendwie progressiver werden oder so mit den Leuten, die da halt die Aufsicht führen, ne? Also. Aber keine Ahnung, wir sind natürlich nicht am Tisch, wenn da irgendwas entschieden wird. Das ist nur meine Leseart so von den Sachen, die ich gerade erzählt habe, die mir halt in den letzten Jahren so vor die Füße gefallen sind an Informationsbrocken. LOL. Ja. Hallo? Ja, das war eigentlich von Mammon, aber hier geht es halt um die. Es gab ja irgendwie in Amerika, ich meine auch ein Gerichtsurteil eigentlich, dass sie jetzt da mal was tun müssen, weil da ist es ja so, wenn man, die haben ja keine Meldepflicht oder so für ihre Mitbürger. Die können ja quasi einfach irgendwo hinziehen und nichts machen, brauchen keinen Pass, gibt es keinen Personalausweis, weil in Amerika ist ja meistens der Ausweis, den die Leute mit sich führen, der Führerschein. Und wenn man jetzt aber in Amerika irgendwie wählen möchte oder wenn man da ein Studentendarlehen braucht oder irgend sowas vom Staat, dann ist es halt so, dass die Männer, wenn die das beantragen, dann immer auch noch parallel in dieses System für die Wehrpflicht von Amerika halt aufgenommen werden müssen. Das ist da dann verpflichtend. Und die Frauen, die dieselben Dinge in Anspruch nehmen, haben diese Pflicht halt eben nicht. Die werden dann nicht aufgenommen in das System. Und das wird dann halt immer so weggewischt nach dem Motto, ach ja, wir haben ja sowieso schon seit Vietnam keine Wehrpflicht mehr gehabt hier, also nicht ausgeführt. Die existiert zwar weiter, so wie das in Deutschland ja auch ist. Wir haben ja auch immer noch eine Wehrpflicht, die ist dann nur ausgesetzt. Kann man halt jederzeit in einer einfachen Mehrheit im Bundestag wieder einsetzen. Und dann geht das alles wieder so wie vorher. Und ja, in Amerika wäre es quasi auch sofort möglich, wenn sie jetzt irgendwie sagen, ja, wir brauchen jetzt hier ein paar mehr Leute für den Krieg, dass sie dann die Leute halt wieder einziehen dafür. Das Register dafür gibt es halt eben und die Leute müssen sich da halt verpflichtend drauf eintragen. Und das wurde jetzt halt schon vor einer Weile irgendwie angemeckert. Da hatten wir, kann ich mich noch erinnern, vor einem halben Jahr oder so auch irgendwelche Quellen dazu. Und jetzt wollten sie hier mal ein Gesetz quasi machen, um dann zu sagen so, okay, die Frauen müssen sich jetzt auch registrieren und das war halt gebunden an irgendwelche Budget, so und so viel Milliarden irgendwie für Ausstattung und alles mögliche. Auch fürs Militär. Und da gab es erst einen weiten Support dafür. Und jetzt ist das quasi daran gescheitert, dass diverse Leute da von den Republikanern halt gesagt haben, nee, das geht doch nicht und können wir doch nicht machen und das ist alles woke und und so weiter. Also ich weiß es nicht, vielleicht, das steht jetzt hier in diesem Artikel nicht, vielleicht steckt da noch mehr dahinter, dass da auch noch irgendwelche super tollen philosophischen Ideen da jetzt noch irgendwie ins Militär auch noch eingeführt werden sollten oder so. Aber wenn es jetzt nur darum geht, die Leute da, dass sie sich halt auch eintragen müssen für den Scheiß, Was ja noch nicht mal bedeutet, dass sie dann hinterher nicht sagen können, so, ja, okay, wir ziehen jetzt aber trotzdem nur die Männer ran oder weiß ich nicht was, was denen dann irgendwie einfällt. Einfach nur, dass sie jetzt halt für diese Sache, und da könnte man genauso gut sagen, ja, es gibt doch eh keine Wehrpflicht, also kann man die doch ruhig alle hier eintragen oder so. Aber nee, das wollten sie jetzt halt nicht haben. Und ganz am Ende von diesem Artikel hier wird sogar eine Veteranin, die das auch mit unterstützt hat von, ich weiß gar nicht, von den Demokraten oder von den Republikanern, aber halt auch eine Abgeordnete, irgendwie die erste weibliche Veteranenabgeordnete. Und die ist halt auch komplett dafür und sagt, dass das wäre doch eine gute Sache, wenn da jetzt mal gleiches Recht für alle herrscht. Und die Frauen leisten ja auch einen großen Beitrag jetzt auch schon für die Freiwilligenarmee, die sie haben. Und von daher spricht ja eigentlich nichts dagegen. Und ja, also sehe ich eigentlich auch so. Aber wird jetzt nicht gemacht, weil ist zu woke, angeblich. Chris, das sagst du nur, weil du Frauen nicht leiden kannst. Und was sagen die feministische Sturmabteilung dazu? Die wollen auch an die Waffen. Wahrscheinlich, ja. Ja. Die haben die eine jetzt wahrscheinlich Waffe. In einem ideologischen Zwiespalt. Hm? An sich wollen wir die Waffen haben, aber warum sollten wir da ein Privileg aufgeben? Hm? Ja, ne? Hm. Ja, kommen wir nun zur Schlaumann-Stiftung, wie ich sie immer fröhlich nenne. Friedrich-Naumann-Stiftung für irgendwas. Man weiß es nicht mehr. Man hat sich verloren irgendwo im Schlausein. Und die haben jetzt hier so eine ja, Vortragsreihe, würde ich es jetzt mal nennen, wo sie sich mit irgendwelchen Kulturwissenschaftlern über das Thema Star Trek unterhalten und das immer dann mit, also sie unterhalten sich anhand von Star Trek über irgendwelche Themen, politische Themen, und da hatten sie jetzt am vergangenen Donnerstag hier diesen Talk, den man sich bei YouTube noch anschauen kann, Star Trek und der Feminismus. Und da war unter anderem diese Dame, die wir hier sehen, und diese Dame, die wir hier sehen, ist Genderprofessorin in Hildesheim und hat ein Buch geschrieben, was der Herr da in die Kamera hält, über Star Trek Discovery und noch irgendwas anderes, Geschlechterbilder und tralala. Und ja, das finden sie natürlich prima, also quasi diese neue Serie. Und ja, ich könnte da stundenlang jetzt drüber reden, was da ist, problematisch dran ist, aber im Endeffekt ist es ja für die Leute, die da nicht so versiert sind, es gab ja eine ganze Zeit lang überhaupt nichts Neues aus dem Star Trek-Universum, und dann hatten die sich quasi überlegt, für ihren Digitaldienst, diese Rechteinhaber, oder, nee, das mit den Filmen kam, glaube ich, zuerst. Ja, genau, die wollten neue Kinofilme machen, und dann gab es so eine alternative Lizenz, die sie dann irgendwie gemacht haben, wo sie dann das alte Zeug mit vermarkten und das neue Zeug mit vermarkten, und damit die mit dem neuen Zeug dann kein Geld mehr bezahlen müssen für das alte Zeug, haben die eine neue Lizenz dann bekommen, dass sie die Sachen alle ein bisschen anders machen müssen, und damit haben sie diese Kinofilme gemacht. Und das gibt's diverse YouTube-Kanäle, größtenteils hier der Midnight's Edge, die das ganz gut aufbereitet haben. Die kennen sich da ganz gut aus mit diesen ganzen Insider-Geschichten, rechtlichen Themen da von Hollywood und Zeug. Da kann man sich ganz viele Videos bei denen angucken, wo sie das alles aufarbeiten und wie sich das dann zeigt und so. Weil im Endeffekt ist das halt auch bei Leuten gelandet, die mit dem ursprünglichen Kram überhaupt nichts anfangen konnten, nicht wissen, was das sollte, und sich dann halt einfach nur orientiert haben an irgendwelchen zeitgeistlichen Dingen, wie Game of Thrones und irgendwie, ja, was halt heutzutage alles so, muss alles so ein bisschen zynisch sein und runtergerockt und dekonstruierend und keine Helden mehr und schon gar keine männlichen und so weiter und so fort. Und das finden natürlich so Kulturwissenschaftler hier wie die Dame ganz wunderbar, ne? Also das ist natürlich total klasse. Also man, das will eigentlich kein Schwanz mehr sehen, dieses ganze Zeug. Das ist alles gefloppt ohne Ende. Netflix hat jetzt auch die Rechte abgegeben. Das war zwar in diesem ganzen Marketing-Sprech, haben sie das mal so formuliert, so nach dem Motto, ja, jetzt holen sie sich das hier für sich oder so, aber Die wollten das eigentlich schon lange loswerden. Also nach dem, was man da so hört von diesen Insidern bei YouTube. Ja, das ist schon direkt gefloppt. Das war mal die teuerste Serie überhaupt in der ersten Staffel. Und dann haben sie auch irgendwie ihr Konzept irgendwie zigmal wieder über den Haufen geworfen. Und das probiert irgendwie wieder anders aufzuziehen oder so, was keiner sehen wollte und weil sie ihr Budget wieder runtercutten mussten und so. Und ja, es ist grässlich, es ist zynisch, es ist dunkel, es ist alles in Scheiße und die Männer sowieso und wir reden die ganze Zeit nur über unsere Gefühle und solche Dinge, aber so ein Genderwissenschaftlerin, die findet das natürlich ganz prima. Es ist, und dann hat ich die... Letztens einen Zusammenschnitt gesehen, wo sie halt die ganzen Schimpfwörter zusammengeschnitten haben, ja, die die Leute krass, da sagen. Also das fuckt mich auch total ab, weil es halt mit Star Trek nichts zu tun hat. Hat es auch nicht. Das ist alles so jetziges Jahr Sprache, ja. Jetziges Jahr Politik und halt auch nicht überhaupt nicht irgendwie, so wie das früher gemacht wurde, über irgendwelche intelligenten Alien-Probleme dann halt, das da irgendwie reingebracht oder so, irgendwelche philosophischen Fragen, irgendwelche politischen Fragen. Nee, es ist immer mit dem Holzhammer direkt in die Fresse. Ne? Und ja, und es gibt auch von Major Grin, von dem YouTube-Kanal, der hat auch so ein paar Zusammenschnitte gemacht, die ganz cool sind, vor allen Dingen auch von den ganzen Sachen, die sie sich geklaut haben. Also es gibt teilweise Szenen in dieser Serie, wo der ganze Dialog und alles, was da passiert, eins zu eins aus irgendwelchen Game of Thrones-Folgen und solchen Sachen übernommen ist. Also die haben das dann so hintereinander geschnitten und es ist wirklich eins zu eins dasselbe. Also es ist überhaupt nicht kreativ, es ist einfach nur irgendwie so, ja, wir brauchen jetzt irgendwie, wir können ja dieses Ding nehmen, irgendwie unsere Agenda reinschmeißen und dann noch irgendwie ein paar Leute, neue Leute irgendwie reinholen, indem wir das so machen wie irgendwas, was gerade hip ist bei den Kids. Ne? Das ist irgendwie das Ding. Und Geld machen, und das finde ich auch immer so lustig, dass so kritische Kulturjournalisten und Aktivisten und irgendwelche Leute von der Universität, die so die Schlimmheiten des Kapitalismus kritisieren, weil sowas dann plötzlich ihr Herzchen höher schlägt für so eine aus meiner Sicht halt komplett zynische Geldschneiderei. Scheiße, aber weil es halt den Bechdel-Test besteht, ne? Und Bechdel-Test ist halt echt, was die Dame da vorstellt, ne? Und die sitzt bei der Naumann-Stiftung, in der Liberale-Stiftung, und erzählt den Leuten was von dekonstruierendem Feminismus. Und Judith Butler. Und Bechdel-Test. Und Anita Sarkeesian. Der Name Anita Sarkeesian fällt in diesem Ding. Anita Sarkeesian, Bechdel-Test, Dekonstruierung, Feminist Frequency. Okay, Verbindung zu sozialistischen Gedanken ist da vielleicht gar nicht so weit. Warte, Chris, kommen die Worte in der Reihenfolge vor, Anita Sarkeesian dekonstruieren? Nein. Nein. Kommt das vor? Nein. Die Rede halt irgendwas von. Es gibt verschiedene Strömungen von Feminismus, Gleichheitsfeminismus, dekonstruierender Feminismus, Querfeminismus und so weiter. Ja, aber ja, es ist grausam, es ist einfach nur grausam und man möchte einfach nur den Monitor nehmen und aus dem Fenster schmeißen, wenn man sich das anguckt. Aber das, für solche Leute wird das gemacht. Ne? Also die sitzen da und produzieren ihren Star Trek für Professor Dr. B.H. von Hildesheim. Und damit die dann irgendwie sagen kann, und diese Geschlechterbilder hier heutzutage, die sind aber, sehr progressiv. Chris, aber bitte hör auf mit der ganzen Agitation, okay? Weil ich habe Anita Sarkeesian-Video gesehen und weiß, dass irgendwie nur die Männer immer die Frauen retten. Und jetzt haben wir hier eine viel bessere Serie, wo sich die Leute die ganze Zeit über ihre Gefühle unterhalten und wie toll sie sind. Die jetzt eingestellt wird, weil sie keiner guckt. Mhm, gut. Ja, die ist eigentlich schon ja untot eigentlich ist. Also die hat eigentlich noch nie einer geguckt, aber irgendwie gibt es immer wieder eine neue Staffel. Jetzt mittlerweile die vierte, aber wie gesagt, immer mit weniger Budget und wahrscheinlich noch weniger. Ich meine, von der Böll-Stiftung hätte mich das ja nicht gewundert, aber die Friedrich-Nau-Personen-Stiftung sollte da eigentlich Abstand von halten. Aber das zeigt halt den Zustand der FDP. Wie so einiges, was diese Woche auch passiert ist, den Zustand der FDP zeigt. Also ich habe da inzwischen jedes Verständnis für verloren. Ja, ich meine, es ist halt Das ist die Naumann-Stiftung, nicht die FDP, aber ja. Das ist Tomato. Ich kenne keine Alesia, sag schon. Aber ja, Vorfeldkram, halt, ich meine, im Endeffekt, es guckt kein Mensch. Ne? Das sind hier schon wieder 100, 182 Aufrufe. absolut lächerlich, wenn man sich mal überlegt, wie viel Geld da reingebuttert wird in diese politischen Stiftungen. Ne? Und das ist so ein Ding halt eben. Normalerweise müsste ich 100% Zielgruppe sein von diesen Dingen so, ne? Also ich habe früher, als das noch richtiges Star Trek war, habe ich das geliebt, so in meiner Jugendzeit. Das war so meine Lieblingsserie oder diese Serien waren so mir das Liebste eigentlich, was ich mir überhaupt im Fernsehen angeguckt habe. Und da waren so viele gute Geschichten dabei. Und das ist ja auch diese Sache, was sie immer meinen, mit dieses, die Leute müssen sich da selber drin sehen und die müssen da selber drin sein und die müssen da repräsentiert werden und diese ganze Scheiß. Also das ist widerlegt diese Serie eigentlich auch perfekt, weil im Endeffekt ist das alles in der Zukunft von irgendwelchen Amerikanern geschrieben und Deutsche jetzt zum Beispiel kommen da ja eigentlich gar nicht drin vor in dieser ganzen Serie. Und doch, in Patterns of Force. Original Series kommen Deutsche. Nee, das waren keine Deutschen. Das war ja auf dem Planeten sowieso irgendwas. Aber ja. Ich hab schon wieder vergessen, aber ja, das war ja auch nur, die haben sich ja daran nur orientiert. Das war ja irgendwie die Geschichte, dass dieser eine Wissenschaftler sich irgendwie gedacht hat, er könnte da irgendwie das Leben von denen verbessern, indem er irgendwie die Ideologie von den Nazis bei denen einführt, aber das waren halt auch keine Deutschen. Aber ja. Ja, das ist halt Quatsch so. Und das braucht kein Mensch, wenn das interessante Geschichten sind über interessante Charaktere und so, dann muss man sich da auch nicht drin wiederfinden selber. Dann müssen die auch nicht die eigene Farbe haben. Und ja, also, und wie viele Leute gucken sich irgendwelche Disney-Filme an über sprechende Tiere und was weiß ich nicht was. Da sind sie auch nicht selber drin. Also, das fand ich schon immer so peinlich, aber das ist halt wirklich so das Ding. Ne? Und die meinen mit ihrem Krempel irgendwie, damit kriegen sie die Gesellschaft irgendwie gut, ne? Und selber sind sie aber oberflächlich bis zum Abwinken und alles wird runtergebrochen auf den kleinsten Kram, dass man gerade so eben noch wieder die Brechstange ansetzen kann und hebeln kann mit seiner Scheiße. Also, kotzt nicht so an. Also, ich könnte mich eigentlich ein paar Stunden nur über dieses Zeug aufregen. Vielleicht mache ich da nochmal ein Einzelvideo oder so. Ich hätte eigentlich Bock, auch diesen ganzen Kram nochmal reinzuschneiden. Und da war ja auch das Üble, auch noch bei dieser Discovery-Serie, dass sie ja da im Endeffekt sich diese ganze Idee von der ersten Staffel ja schon geklaut hatten, da gab es dann einen richtigen Prozess schon drüber, von einem schwulen, soweit ich weiß, aus Afrika Spieleentwickler, dem Anas Abdin, der so ein Spiel entwickelt hatte, was im Prinzip dieselbe Handlung hat, komplett selbe Handlung hat, halt nur ohne Star Trek halt von der ersten Staffel von dieser Discovery-Serie. Und der hat leider seinen Prozess verloren und die Berufung davon hat er auch verloren gegen die große Firma da, die den Krempel produziert. Aber wenn man sich die Sachen halt anschaut, also aus meiner Sicht ist das ein Unding, dass er diesen Prozess verloren hat. Das ist so nah dran, diese Charaktere und das ganze Zeug. Also und ja, und im Endeffekt, ne, also da hast du deine Minderheit. Aber bei dem haben sie sich dann da bereichert. Und da gab es auch diesen kleinen Skandal, dass sie den einen Autor geschasst haben, dass sie da irgendwie zu den hingerannt sind, sich beschwert haben, dass sie sich nicht sicher fühlen. Oh, wir fühlen uns hier nicht sicher, weil der das N-Wort benutzt hat, als er da eine Geschichte erzählt hat in dem Writers Room da von Discovery. Und das war eine Geschichte über eine Sache, die er selber erlebt hatte. Weil er nämlich ein schwarzer Amerikaner halt ist, eine Geschichte, wo er selber irgendwie mit der Polizei irgendwie zusammen gedingst ist irgendwie, wo die ihn was mit N-Wort genannt haben und das hat er einfach nur wiederholt und da sind die dann irgendwie losgerannt und haben gesagt, oh, wir fühlen uns hier so unsicher, hier ist dieser Typ und der benutzt das N-Wort und dann haben sie ihn rausgeschmissen. Und das ist die super antirassistischen, progressiven Tollleute da, wo sie dann dagegen, ja, ein Autor von den schwarzen Autor. Und der hatte wenigstens auch ein bisschen Erfahrung mit Science-Fiction-Sachen, soweit ich weiß. Was bei ganz vielen von diesen Leuten, die das heutzutage schreiben, überhaupt gar nicht der Fall ist. Da waren irgendwelche Leute dabei, die Gilmore Girls früher geschrieben haben. Gilmore Girls. Ja. Und die schreiben jetzt Science-Fiction-Serien. Also, aber ja, irgendwelche Kulturen. Haben wir jetzt noch was davon oder was ist, oder fanden die das gut oder wie? Also dieses Star Trek oder was das war? Wie die da gesprochen haben, meine ich, bei der Naumann-Stiftung? Ja, die reden hier über Feminismus, den ganzen Kram. Ach so. Und die Frau hat das Buch geschrieben über diese Serie, über die ich mich gerade ausgekotzt habe, um zu zeigen, was für ein Bullshit das ist. Und da kleben sie sich dran fest oder? Und das bringen sie prima. Und dann, also das Einzige, was ich zur Verteidigung von der Dame sagen kann, ist, dass sie wenigstens kapiert hat, dass diese freizügigen Uniformen, die in der alten Serie aus den 60er Jahren hatten, dass die nicht nur unterdrückend waren, sondern quasi auch befreiend waren. Und das war ja sogar so, dass sie das damals so wollten. Also die Schauspielerinnen haben dafür lobbyiert, um sowas anziehen zu dürfen. Ja, diese Minister, die die hergetragen haben. Und das ist natürlich auch modern so. Ja, dann habe ich hier nochmal von der gleichen Dame hier zwischen Let's Plays, Hate Speech und Cyberkolonialismus. Aktuelle Studie zu Geschlecht und Medien. Was Cyberkolonialismus? Cyberkolonialismus. Ist das mein erstes Wort vielleicht? Cyberkolonialismus. Ja, das ist ganz neu. Kennt ihr nicht Kolonialismus? Das ist das, was wir betreiben. Cyberkolonialismus. Das ist hier Battlestar Galactica wahrscheinlich. Ja, was meinst du denn dazu? Haben wir jetzt alles cyberkolonialisiert oder so? Ja, der hat den Vortrag gehalten. Geschlecht und Medien, Professorin für Dingsbums. Für Linksbums? Im Kontext von Videogaming und sozialen Medien. Ja, was mag das wohl gewesen sein, was da im Kontext von Videogaming und sozialen Medien so an Kontroversen mit Hate Speech gewesen ist in der Vergangenheit? Ich weiß es nicht. Könnte es was mit deinem Tor zu tun haben? Kann eventuell. Ich mich gar nicht erinnern. Mit deinem Spieletor, ja, eventuell. Ja. Ja, das ist die Hildesheimer Universität. Und wisst ihr, welcher Mensch auch in Hildesheim studiert hat, mit dem wir schon häufiger zu tun hatten? Klaus Meine? Nein. Hermann Rarebell? Ein gewisser Christian Huberts. Oh. Muss ich mir auch nächstes Mal. Ja, Hildesheim, da musst du wohl mal deine Uni auf die Reihe kriegen, würde ich sagen, was? Und das ist hier, ich weiß gar nicht, ob das das gleiche Buch ist, aber das ist auch irgendwie von ihr und Discovery und Serenity und Discovery Female Warriors in Science Fiction, Zwischenräume von Klischee und Agency. Gott. Und Schwurbler hier, ein Schwurbler. Schwurbelwupp. Genau. Na, seht mal hier, das müssen wir mal anders vorlesen. Ich kriege langsam trockenen Mund. Hier. Am Gegenstand der Darstellung weiblicher Kämpferinnen in den Science-Fiction-Serien Firefly und Star Trek Discovery wird untersucht, welche Bedeutung die Repräsentation gewalttätiger Weiblichkeiten in die Rezeption entfalten kann. Oh, Firefly auch. Das ist ja eigentlich, das ist eigentlich eine gute Serie. Gewalttätige Weiblichkeiten. Mhm. Gewalttätige Weiblichkeiten. Auf deutschen Mädchen. Hier wird der Anschluss an eine feministische Medienkritik gesucht. Oh nein. Die sich nicht nur qualitativ mit Repräsentationen von Geschlecht befasst und etwa relevante Fragen stellt nach der Menge der Geschichten über Frauensternchen, sondern auch damit, wer in der Menge der Geschichten, die erzählt werden, handlungsmächtig erscheint. Schwurbeli-wurbeli-wurbel. Ja, das ist ja immer so ein angebliches Kriterium. Und dann heißt es noch irgendwie, dass zu wenig Frauen in den Geschichten sind. Und natürlich, so eine Prinzessin hat keine große Handlungskompetenz oder so in solchen Geschichten, aber und sie ist auch häufig irgendwie die einzige, ne, das einzige Weibchen in der Umgebung, aber das ist keine schlechte Position trotz alledem. Und die Sache ist auch, warum wird es hier auf so einen kleinen Zeitraum eigentlich begrenzt? Also Firefly ist, glaube ich, irgendwann in den 2000er Jahren entstanden oder kurz dann am Anfang der 2010er Jahre oder so, ich weiß es gar nicht genau, wo wir doch gerade im Science-Fiction schon lange eine Tradition von weiblichen Heldinnen haben, ob das jetzt Prinzessin Leia ist oder Ellen Ripley oder Sarah Connor, also... Tja, die kennen wahrscheinlich den Nathan Fillion von Castle und deswegen haben sie sich das ausgesucht. Sage ich jetzt einfach mal ganz Masku-mäßig. Ja, oder die Tatsache, dass ja natürlich hier Anita Sarkeesian, wo sie da meinte, ist ja auch ein großer Fan von dem Werk von den mittlerweile gecancelten Joss Whedon, der ja auch die Firefly-Serie geschrieben hat, wo er ja auch unter anderem der Bösewicht ist da ja ein böser, ziemlich schwarzer Mann, der in einer Folge einer weißen Frau androht, sie zu vergewaltigen. Und aber das ist alles sehr progressiv. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist überhaupt nicht von irgendjemandem, der das Böse wollen möchte, so gelesen werden, dass da jetzt das Bild erzeugt werden soll, dass irgendwie, weil das ist ja immer diese Scheiße, die sie machen. Na, also jeder normale Mensch würde sagen, ja, das ist halt ein Charakter, das ist halt ein individueller Charakter, ne, der das halt tut, was er tut. Und der wird halt gespielt von einem schwarzen Schauspieler, aber nee, wir sind ja im super, alles ist konstruiert und alles ist 30-fach durchdacht und will uns was sagen und soll uns eine Message geben. Und wenn man das so aufzieht, dann soll es ja wohl uns Angst machen vom bösen schwarzen Mann. Anders kann man das ja, glaube ich, nicht verstehen. Krempel da. Ja, und Cyberkolonialismus ist wahrscheinlich, wenn man Angst hat vom, dass es den Cyber-großen Austausch gibt, wo dann die ganzen 0 durch Einsen ersetzt werden oder so. Nee, das ist Cyberkulturmarxismus. Dass in Afrika auch alle mit Facebook-Messenger oder mit Dings arbeiten oder mit WhatsApp arbeiten. Das ist vielleicht Kolonialismus. Cyber-mäßig. Hauptsache ist Cyber. Ja, apropos Kulturmarxismus. Metal-Leute. Metal-Leute, ja. Razor Fist! Ja, genau, den Razor Fist. Das ist ja auch einer von den Leuten, die damals Gamergate groß gemacht haben. Ist aber auch Cultural Appropriation, dass er das Ö hier verwendet, finde ich. Bisschen deutsch, ne? Meinst du, ja. Ich weiß es nicht. Soll es ja auch in anderen Sprachen geben, so Sonderzeichen, ne? Ja, ich glaube, er hat das irgendwie mal erklärt, dass er... Ach, er ist eigentlich auch eine gute Überleitung, weil mir fällt gerade ein, der Razor Fist hat auch ein paar ganz gute Videos über Star Trek gemacht. Der macht überhaupt, finde ich, gerade bei kultureller Beobachtung. Er hat eine ganze Serie bei Deep Space Nine, ja. Genau, ja, fand ich sehr klasse. Und da merkst du halt eben auch, also der versteht richtig viel davon. Und das ist halt auch so ein Typ, wo halt irgendwie Social Justice Warriors irgendwie meinen würden, dass er ein übler Rechter ist. Und komische Ansichten hat er teilweise schon gehabt. Der war zum Beispiel einer von den Leuten, die der Meinung waren, dass hier Obama sein Birth Certificate gefaked haben soll oder so. Habe ich irgendwann mal gehört, hat er mal in so einem Stream irgendwie erzählt. Aber ja, na, also, das ist halt so. Leute haben halt dumme Ansichten teilweise. Aber so das Größte, was ich eigentlich von ihm so wahrgenommen habe, ist ganz viele komplett faire, vernünftige Sachen. Und ja. Und der hat jetzt hier halt so einen Stream gehabt, wo er irgendwie so beiläufig dann erzählt hat, dass also diese ganzen Leute, die irgendwelche YouTube-Videos machen, wo sie also zeigen, wie so Zeug mit zum Beispiel Discovery und diesen ganzen Sachen, die es alle so gibt, das ist ja andauernd jetzt so, dass wir Dekonstruktion betreiben, irgendwie von Star Wars, Luke Skywalker und allem möglichen Kram, um jetzt irgendwie die Agenda des jetzigen Jahres da irgendwie voranzutreiben. Und es ist ja so vorhersehbar, obwohl man immer nur sagt, ja, es ist, wir subverten die Expectations, ne? Also die, was die Leute denken, was sie erwarten, das umgehen wir so clever, wie wir sind. Und er sagt halt eben, dass die eine ganz wichtige Arbeit machen, dadurch, dass sie das halt zeigen und dass im Endeffekt das Ziel von was der Gramsci da damals formuliert hat und deswegen auch das mit dem Kulturmarxismus halt eben war, dass man die Leute halt so in die Ecke drängt, dass halt alles nur noch Politik ist. Also dass sie quasi keinen Ausweichpunkt haben, überhaupt nicht irgendwie dem entgehen können, dass halt jede Sache, die überhaupt passiert, komplett politisch ist. Und das ist ja auch dieser Spruch, the person is political und bla bla. Und was halt auch mit dieser Gendersprache und diesen ganzen Dingen so ist, dass du halt wirklich nicht einmal noch irgendeinen Gedanken irgendwie fassen kannst, wo nicht irgendwie eine politische Reißlinie durchgeht, ne? Und das ist halt das, was hier der Razor Fist meint, was der Gramsci gemeint haben soll. Und dass es deswegen halt eben nicht hilfreich ist, jetzt quasi zu sagen, was ja auch viele machen, so nach dem Motto, ja, wenn jetzt hier die ganzen Linken ihren Kram machen und das überall reinbringen, dann machen wir jetzt einfach identitäre Videospiele oder so, ne, und schenken hier irgendwie dem Herrn Huberts und seinen Leuten riesen Propagandaerfolge, mit denen sie dann wedeln können, um ihre neuen Fördergelder zu beantragen und fühlen sich dann irgendwie toll, dass wir dann irgendwie unsere rechte Politik und unseren Krempel da irgendwie reinbringen in die in die Gesellschaft, in den sogenannten vorpolitischen Raum, halt außerhalb von der Politik, und damit diese Sache im Endeffekt nur vorantreiben, die Leute haben wollen, dass halt eben wirklich jede Sache, die sie tun, alles, wohin sie nur gucken, überall immer eine politische Reißlinie durchgeht. Und ja, die Leute, die das halt eben feststellen und kritisieren, diese politischen Reißlinien, die da geschaffen werden, und darauf bestehen, dass das halt eben nicht problematisch war, wie es früher war, und nicht unterdrückend und nicht irgendwie böse, um irgendwie das Patriarchat aufrechtzuerhalten oder was weiß ich nicht, was für ein Bullshit die da reden, und diese ganzen Verleumdungen, die da passieren über die Vergangenheit und die Kunst in der Vergangenheit, die Leute früher alle gemeinsam genossen haben, also halt so Dinge wie Star Trek oder Star Wars oder solche Sachen, da hast du halt Leute, die sind komplett links, die das gemocht haben, das Leute, die sind eher auf der rechten Seite, die das gemocht haben, und jetzt ist es alles irgendwie nur die Agenda des jetzigen Jahres, die wir irgendwie pushen, und wir regen uns die ganze Zeit drüber auf, dass alle, die es nicht mögen, dann wohl irgendwie hier die Alt-Right-Nazis sein müssen, was wir auch bei Gamergate erlebt haben, dass es genauso halt hingestellt wurde, so nach dem Motto, ja, die regen sich jetzt hier drüber auf, dass wir hier unseren Aktivismus betreiben und irgendwie meinen, dass die komplette Videospieleindustrie sich nach uns richten muss und unseren superschlauen Ideen und die ganzen Sachen, die behauptet haben, wie Sarkisien und so, und das ist ja sogar so, dass viele Leute aus diesem anderen Lager eigentlich, also diesem komplett linken Lager, die sich selber mit der Materie aber auskennen, auch zigfach habe ich das bei Twitter gesehen, irgendwie Leute gemeint haben, so ja, die Sarkisien, die redet schon viel Bullshit. Aber ja, irgendwelche feministischen Kritiker, die reihen das halt nicht. Bei denen reicht das dann gerade noch so, nach dem Motto, du hattest mich bei Unterdrückung und jetzt ziehe ich das weiter. Und das fand ich ja halt an dieser Geschichte so gut, weil ich mich da natürlich auch selber so ein bisschen angesprochen fühle hier. Weil im Endeffekt ist das ja auch unser Stream. Ne? Verdienen ja kein Geld mit diesem ganzen Kram, aber halt dieser Quatsch, der da irgendwie abläuft, diese Politisierung von allem. Und das ist ja auch das, was wir halt eben versuchen aufzuzeigen. Und ja. Meinungen, Kommentare? Ja, meine Meinung ist, dass man die Leute nicht dazu zwingen darf, sich politisch engagieren zu müssen. Entweder machen sie es freiwillig oder aus irgendwelchen Befindlichkeiten heraus, oder sie leben einfach ihr Leben vor sich hin. Und das Private und Politische zu vermischen, das führt nur zu totalitären Strukturen. Wohin soll es anders führen? Und weg von individuellen Freiheiten. Wenn man sowas für gut findet, dann sollte man Abstand halten von solch kulturmarxistischen Methoden. Das ist mein Gedanke dazu. Und die Deep Space Nine Sachen vom Razor Fist oder The Rageholic heißt er ja auf YouTube, kann ich auch empfehlen. Nochmal. Also er ist der Meinung, dass es gut ist, dass sie sich zu erkennen geben. Ja, so im Prinzip nicht ganz verkehrt. Und können wir sie outen? Ja. Schwierig. Ja, und dieses Video hier wurde mir in die Timeline gespült diese Woche. Das ist hier eine Rede, die Frau Angela Davis gehalten hat und ein gewisser Herbert Marcuse von Kritische Theorie und so. Und hier geht es halt um die Strukturen, die furchtbaren. Und vom Anfang kann ich mal ein bisschen was vorspielen. And total change in the structures of this society, because that's the only way that a concept like academic freedom is going to be made relevant. We have to go to the streets. The Berkeley campus has perhaps the most unique tradition of political activity You have continually assumed the political responsibility of responding to acts of repression and have been capable of involving the masses of the students on this campus in demonstrative political actions. If only for this reason, I feel very proud to be able to speak to you today. Ja, also die Angela Davis, ja, offene Marxistin, die das noch nicht mal abstreitet und so. Und ja, die Strukturen in der Gesellschaft, ne? Also kennen wir ja alle. Strukturen halt. Würde ja auch heute keiner von reden, auch keine Leute. Ich habe jetzt nicht so richtig verstanden, was sie meint. Rabbel, Blabbel, Schwurbel, die Strukturen. Die Strukturen müssen sich ändern. Zum Glück seid ihr hier alle Aktivisten und ja. Keine Repression gegen uns, weil das wäre dann repressiv. Die Uni als politischer Ort hat sie ja angesprochen. Ich will nochmal den Herbert haben. Ja, spielt ja nicht an. Robert. Mabuse, Dr. Mabuse. Nee, Dr. Marcuse. Einer muss es ja mal sagen. Mabuse. Übrigens, Frankfurt hat 5-2 gegen Leverkusen gewonnen. Das ist ein ganz komischer Film hier, irgendwie mit den Tonspuren nicht so richtig synchron. I believe that the fight is just beginning to start. The fight against all those who want to make your university a training school for the perpetuation of a Ja, also Für Capitalist Society. Ja, genau. Da, so geht es wahrscheinlich dann weiter. Ja, genau. eure ist noch dazu Super. Da, um die Leute zu trainieren, damit es weitergeht. Ja, ganz progressive These: waren Universitäten nicht grundsätzlich dafür da, die Leute auf gewisse Weise auf ihr Arbeitsleben vorzubereiten? Ja, aber doch jetzt nur nicht so ein mehr. Verdacht. Wir brauchen die Revolution. Aber das ist hier eine Kommunistin, die mit dem Marcuse da steht, der sich darüber aufregt, dass man an der Universität was lernt, was für die Gesellschaft zum Weitergehen gut ist. Und das ist natürlich schlecht. Aber es ist eine Verschwörungstheorie zu sagen, dass das irgendwas gegen die Gesellschaft wäre oder so. Das sind einfach nur die Strukturen und so. Sehr schlaue Menschen. Ja, und hier haben wir einen großen Sieg für den Rassismus in Amerika. Weil sie haben es geschafft, dass sie weiter rassistisch sein dürfen. Und es gibt auch ein Supreme Court-Urteil, von dem ich noch gar nichts wusste, wo das wohl auch schon entschieden wurde, dass man rassistisch sein darf. Und hier ist es aber natürlich wohlwollender Rassismus. Nämlich insofern, dass hier schon vor einer Weile diverse asiatische Studenten geklagt haben wegen den Guidelines von Harvard für die Aufnahme von Studenten, dass da halt eben ja jede Menge Asiaten, überdurchschnittlich viele Asiaten, die Voraussetzungen erfüllen, aber dann halt eben das Problem haben, dass sie wegen super tollen Ideen von wen wir irgendwie fördern müssen, abhängig von dem, wo er halt eben herstammt, also quasi Rassismus, sind sie dann halt der Meinung, dass sie da zu wenige Schwarze dann haben an ihrer Universität und deswegen werden halt die Asiaten benachteiligt und die Schwarzen werden bevorteilt. Ach, da gab es so letztens eine Meldung, nach der sich irgendwie auch verschiedene als Schwarze ausgeben, aber gar nicht sind oder so, ne? Weil ja, ist auch schon öfter passiert. Ja, ist auch schon Jahrzehnte alt. Ja, ich sag nur Pocahontas. Ne? Okay. Also. Ja. Und ja. Ja, und jetzt hat sich der Biden auch eingemischt, seine Regierung, die unterstützt auch die Harvard-Universität in ihrem Bestreben, auch weiterhin die Schwarzen gegenüber den Asiaten zu bevorteilen. Weil das ja super ist, weil den Schwarzen geht es ja so schlecht und Deswegen übervorteilen wir jetzt und damit sind wir natürlich keine Rassisten, weil Gründe. Also dann haben wir mit den Jahren ja auch so eine Affirmative-Action-Industrie aufgebaut, die müssen auch noch beschäftigt werden, die Leute. Ja, ich wusste zum Beispiel gar nicht, da steht ja auch in diesem Artikel halt drin, dass es da auch schon ein Supreme Court-Urteil so gab, was halt quasi gesagt hat, dass das in Ordnung ist. Also es geht klar mit der amerikanischen Verfassung. Und insofern wollen sie da jetzt halt auch nicht dran rütteln. Ist ja nur, ist ja nur eindeutige Diskriminierung gegen eine Gruppe auf Basis von deren Zugehörigkeiten. Das sind doch nicht mal die bösen Weißen hier an dieser Stelle jetzt, also in Anführungsstrichen bösen Weißen, sondern die Asiaten, die eigentlich überdurchschnittlich stark vertreten sein müssten, wenn es da nach objektiven Kriterien gehen würde für die Aufnahme, deren Leistungen halt. Ja, aber die werden dann halt klein gehalten, weil es dann heißt so von wegen, nee, ihr seid doch gar nicht so viele in der Gesellschaft und die anderen. Außerdem seid ihr gut genug, ihr könnt das auch so machen, ne? Genau. No. Gute Noten, ne? Ja, auf der anderen Seite kann man halt auch nur sagen, nach allem, was ich da mal höre von diesen Elite-Universitäten, ist es allen, sollten ja nicht froh sein, dass sie doch nicht angenommen werden. Also, weil da wird ja auch so rumgesponnen, gerade an diesen Elite-Universitäten. Kurz, wir wollen Heiden Geld, ne? Ja. So eine Uni. 16. Ja, und dieses hier, das ist einfach meine Leseempfehlung, wenn ihr mal sehen wollt, wie das sich liest, wenn sich Journalisten einen auf ihre Arbeit runterholen. Dieses 1619 Project von der Clowns-Dame hier, das war ja dieses Ding, das ist ja auch halt vom New Yorker Magazin, die haben das da irgendwie geschrieben gehabt und feiern sich jetzt hier irgendwie dafür, dass sie so eine alternative Geschichtsschreibung jetzt hier erfunden haben, wonach Amerika halt im Jahr 1619 gegründet wurde mit dem ersten Sklavenboot, was in Amerika angekommen ist. Und das halten sie ja halt jetzt für die wahre Geschichte des Landes, wonach sich alles richten sollte. Und die anderen Dinge, diese furchtbaren weißen Männer und ihr 1776 oder was das da war, also halt die eigentliche Gründung der Vereinigten Staaten, das tritt ja alles in den Hintergrund, weil wir ja jetzt unsere so-called Critical Race Theory haben, wie hier drin steht in diesem Artikel, also so-called Critical Race Theory, das ist ja bitte einfach nur so bezeichnet. Ich meine, gut, wir vertreten das halt total, ne? das alles unsere Linse ist und so, aber das heißt ja nur so, das ist ja nur ein Name. Das hat doch bestimmt überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir hier wollen und ja, die finden sich halt ganz super und das haben wir jetzt auch diesen Artikel irgendwie, der das da damals rausgebracht hat, die reden ja sogar darüber, wie das Coverart war von der Ausgabe und dass sie schon für hunderte von Dollar mittlerweile gehandelt wird, die Originalausgabe von dem, wo sie das da drin fabriziert haben, ihr 1619 Project. Also, ja, es ist wirklich, ja. Wir schreiben die Geschichte um, seid stolz auf uns. Hurra, hurra. Wir sind ganz großartig. Also es ist wirklich unglaublich, in welcher Sprache dieses Ding geschrieben wird. Ich will das, weil es ein längerer Artikel, aber lest euch das wirklich mal an. Da kippt er echt vom Tisch. Ja, die Deutsche Welle hatten wir ja letzte Woche oder vor zwei Wochen, ich glaube letzte Woche, ne? Das ist die perfekte Welle. Ja, ich finde es nicht gut, dass das Deutsche Welle heißt. Sonst sagt man doch auch Omikron oder sowas. Genau. Das hat die deutsche Welle ist es. Die Welle der Deutschen. Ja. Deutsche. Die Welle der Ungedeutschen. Die Welle. Ja, die deutsche Welle macht eine Welle. Insofern, dass da jetzt halt nach Recherchen von Weiß wieder, die haben sich jetzt dran festgebissen, wieder ein Partner der Deutschen Welle, also ein Auslandssender, der irgendwelches Geld von uns bekommt, unser Steuergeld, um irgendwelche Dinge in unserem Sinne zu tun. Und wieder hat es wen getroffen, wo irgendwelche Moderatoren sich über irgendwelche Sachen ausgelassen haben mit Besatzerstaat Israel und so ein Zeug. Und ja. Grassiert so ein bisschen da. Obwohl es ja nicht öffentlich ist. Und dann hat jetzt hier dieser Herr Buchen, den wir hier sehen, Stefan Buchen, hat an den Chef von Weiß eine Anfrage geschickt und der Chef von Weiß hat, das ist das nächste Ding hier, davon nur geschrieben, Anfrage zum NDR, zu meiner Recherche zur Deutsche Welle. Zitat, werden Sie heute zurücktreten? Wie bewerten Sie Ihre Berufsaussichten bei Springer? Frist 15 Uhr. Bitte hinterfragt sehr kritisch meine Arbeit, aber doch nicht so, sagt er. Und das ist ja das ganze Frist schon sehr knapp Ding, war. Was er daraufhin jetzt halt eben veröffentlicht hat. Und also der Herr Buchen ist der, der die Anfrage geschickt hat und die hat er jetzt hier nochmal komplett veröffentlicht. Und was er hier halt eben schreibt, sind lauter Aussagen von Weiß aus dem arabischen Raum. Und oder Region des Nahen Ostens und Nordafrika. Und da schreiben die dann hier so Sachen wie warum wir israelische Besatzung Palästinas als eine Herausforderung für den Feminismus betrachten. Ja, das klingt auch wie Weiß heutzutage. In dem Artikel ist von Staat, nicht von Staat Israel die Rede, sondern von israelischer Besatzung und so weiter. Oder alternativ okkupierende Gebilde, kolonialistisches Herrschaftsgebilde, nicht israelische Bürger, sondern Siedler des Besatzungsstaates. Und dann gibt es hier. Ja, da waren noch ein paar andere Zitate, die nicht ganz ohne waren, habe ich auch gelesen. Verbrechen kollektivistischer Vernichtung. Oder solche Dinge. Also halt eben Weiß, zionistische Banden, hat ja auch einer geschrieben bei so einem Weiß-Outlet. Und die Frage, die dann, die wir gerade schon gesehen haben, die ergibt sich halt aus diesen Aussagen. Und dann fragt ja also der Journalist, warum haben Sie diese Veröffentlichung von Weiß verschwiegen, als Sie über den Israel-Hass der Medienpartner der Deutschen Welle berichteten? Inwiefern erkennen Sie in diesem Verschweigen ein journalistisches Problem, das ihre Glaubwürdigkeit belastet? Verstehen Sie, dass der kritische Beobachter in diesem Verschweigen ein gerüttetes Maß an Scheinheiligkeit und Heuchelei erkennen kann? Und dann irgendwas von wegen Spalten und Splitter im Auge und so weiter. Wie können Sie es vor sich selbst verantworten? Also das ist wieder das Ding, dass Sie da noch einen Tag länger arbeiten. Werden Sie heute zurücktreten? Werden Sie, wie bewerten Sie Ihre Berufsaussicht bei Springer? Was das natürlich bedeuten soll, ist so viel nach dem Motto, ja, Springer sind halt die, die ja, Israel gut finden oder so und die haben das ja auch weiter verteilt, das, was Weiß da berichtet hat, so wie gerade das Ding, was wir gesehen hatten, übrigens von einer gewissen Judith Sivens-Bassert, nie gehört den Namen, aber von der war das halt eben geschrieben und ja, und deswegen ist es halt eben so nach dem Motto, ja, dann machst du dich jetzt gut bei denen oder wie bist du dann bald der neue Bild-Chefredakteur oder weiß ich nicht was. Und ja, aber was ich dann hier sagen würde, ja, das ist alles richtig und so. Und dieses Weiß-Ding ist aus meiner Sicht halt auch ein Dreckblatt vor dem Herrn. Und da könntet ihr dann hier mal darauf hinweisen, wie viel, ja, diese ganze Sicht von wegen Feminismus und diesen ganzen Quatsch, das ist da ja bei Weiß auch schon ewig drin. Ne? Die hatten ja auch mal diesen Ableger hier Broadly, wo ja auch unsere üblichen Verdächtigen da sich schön austoben durften, bevor das Ding eingestellt wurde. Und da so ein Kram. Ne? Und dass da der Weg nicht weit ist, bis zu den zionistischen Banden und keine Ahnung wie was, irgendwie solchen Aussagen, das wissen wir ja. Das ist ja schon klar. Also das ist ja bei diesen ganzen anderen Dingen hier mit der Butler und diesen ganzen Leuten, die haben ja auch schon alle ihren Scheißdreck über den Nahosten geredet und wer da angeblich die Opfer und die Täter sind und so weiter und so fort. Die haben ja auch alle ihre gefesteten Ansichten darüber, was da los ist. Und aber so ein paar Einschränkungen würde ich schon machen wollen. Ich verstehe die Kritik und das ist auch blöd, sowas nicht zu recherchieren und dann auch entsprechend in dem Artikel unterzubringen, aber halt einem Schreibenden irgendwo bei Weiß Deutschland vorzuwerfen, er habe die gesamten Publikationen seines Mutterkonzerns nicht gelesen, also finde ich dann doch auch ein bisschen viel. Vielleicht ist das für den auch neu. Vielleicht hätte man sich da auch erstmal unterhalten sollen, anstatt halt so einen völlig angepissten, du halt meinen Spielplatz scheiße, über meinen Spielplatz scheiße erzählt. Jetzt erzähle ich über deinen Spielplatz. Das ist so ein, wie wäre es, wenn man sich da zusammentun würde und sagen würde, hier, wir machen irgendwie was Konstruktives. Wir versuchen die Antisemiten irgendwie an allen Orten. Also ich finde den Ton von dem Brief halt merkwürdig. Dass das natürlich richtig ist, dass wenn du mit dem Finger auf Leute zeigst, du besser in deinem Hinterhof gekehrt hast, ist klar, aber ja, also ich will Weiß auch nicht in Schutz nehmen oder den Typen, aber ich finde schon ein bisschen, man hätte da anders reagieren können als der Typ vom NDR. Das, ja, einen großen Unterschied gibt es natürlich auch noch. Ne? Also dieses Weiß-Ding ist halt ein privates Medienunternehmen und die Deutsche Welle ist ein steuerfinanziertes, glaube ich, vom Kanzleramt sogar geleitetes etwas, was im Ausland in unserem Sinne irgendwelchen Journalismus betreiben soll. Und die sind auch schon auf Agenda-Linie, ey. Also das, was man davon guckt, ist ja wirklich, ist auf Linie, kann man sagen. Ja, und der NDR schreibt dann hier zu der Frage von dem Herrn Dachsel, also dem Chefredakteur von Weiß Deutschland, der hatte die ja erwähnt in dem Tweet, den ich vorhin schon vorgelesen hatte, und die schreiben, eine interne Klärung hat ergeben, dass die Anfrage nicht im Auftrag der NDR-Redaktion erfolgt ist, weder im Auftrag von ZAPP noch im Auftrag von Panorama oder einer anderen NDR-Redaktion. Deutsche Welle, ja, nicht NDR. Ja, nee, aber der Typ ist so, halt ja, gut. Freier Mitarbeiter. Genau, und unter anderem NDR. Das hat er ja halt eben auch in seiner Anfrage unten als Schlusssatz, ja, ich jetzt schon dazu gemacht, aber da stand das da drin. Freier Mitarbeiter und NDR. Ja, und ich meine, ZAPP kennen wir ja alle. ZAPP ist ja das Medienalibi. ZAPP ist ja immer zur Stelle, wenn es darum geht, zu sagen, warum gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk nichts falsch gemacht hat. Da musste die Anja wieder was sagen zu dem Thema. Die Reschke, die Anja. Ja, die Reschke ist ja schon lange nicht mehr. Aber ja. Nein? Nee, die Reschke ist schon ewig mehr, aber ZAPP. Okay. Ja. Aber Panorama ist sie, ja. Da können sie das da machen. Reschke-Restle, ja, genau. Ja. Die Reschke-Restle-Rampe. Ja, Restle ist ja Monitor vom WDR, glaube ich. Das ist auch nicht vom NDR, aber ja. Die arbeiten doch schon eng zusammen. Wenn wir jetzt noch Tai Gensing dazu kriegen, haben wir sie alle. No, die arbeiten eng abgestimmt, glaube ich. So wie Tatort-Kommissare. Ja, ich glaube, die brauchen sich gar nicht abstimmen. Das ist ja... Ja, genau. Also die, wir sehen gibt's genau. Da so eine interne Messenger-Gruppe, die Haltungsjournals Pro. Holdings Journals. Oder einfach nur Journals Pro. Es war doch sogar, glaube ich, so, dass die Games Journals Pro aus der Journals Pro hervorgegangen ist, oder? Einfach nur Pro. Ja, der gute Journals Pro war das Vorbild sozusagen. Ja. Also die aufgeflogene, ethisch fragwürdige Gruppe Journals Pro, die hat als Vorbild gedient für die später aufgeflogene, ethisch fragwürdige Games Journals Pro. Ja. Ja, aber ich hätte es mir gut vorstellen können, dass sie daraus was für ein NDR machen. Also, jetzt wird es halt ein bisschen schwierig, aber ich hätte es mir gut vorstellen können, dass wir da... Ach, warum? Ich meine, die Anfrage ist zwar nicht in deren Dings erfolgt, aber wenn der denen dann sagt, guck mal hier, wir verteidigen die Deutsche Welle, ich habe hier ein paar Informationen, lass uns darüber was machen, werden die auch nicht nein sagen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das hier ist, dachte ich, eher so ans Ende, aber gut, wir können auch jetzt mittendrin mal kurz drüber sprechen. Wir haben letzte Woche über den Film von Ridley Scott gesprochen, über die Familie Gucci, House of Gucci, Gucci, mit wie heißt es, Lady Gaga und Adam Driver und Al Pacino und so. Aber ich habe diesen Artikel hier jetzt gar nicht deswegen mitgebracht, sondern einfach nur wegen des ersten Wortes in der zweiten Zeile, das du vielleicht highlighten möchtest, Chris. Und zwar ist es, sagt der Satz, Ridley Scott's new film House of Gucci is a major step forward for Italian's representation. Also wir sind jetzt noch einen Schritt weiter nach Latinx und Women's und Dinks. Kriegen wir jetzt auch Italian's. Professorix gab es auch noch. Italienks. Ich frage mich, was die Italiener dazu sagen. Ich glaube, die würden euch einen ziemlich großen Haufen auf eure Medienruine scheißen, Gorka. Ja. Ist übrigens von Gorka, falls ihr es nicht gesehen habt, dumm drüber. Gibt es immer noch. Ja, es ging mir nur um das Wort Italienks. Wie viel blöder wird es noch? Germanks? Polix? Dann sagt der Intendant wieder, ich möchte das meinen Moderatoren nicht verbieten. Also. Wir fühlen uns dann alle, irgendwann fühlen wir uns alle wie in dem kleinen gallischen Dorf, das Widerstand leistet, weil wir alle halt Germanix, Frankix, Espanix, noch ist das Asterix, ein bisschen schildermäßig, ne? Miraculix. Waren die Gallier die ersten, die wirklich geschlechtergerecht gesprochen haben, fragt man sich da. Ne? Obwohl die Frauen hatten, die haben nicht auf X geändert. Boah, eher auf so. E, los Submarine, ja. Und gute Miene. N-E, ne? Ja. Ja, Italians, Gorka. Habt ihr den Arsch offen? Ich muss das so deutlich fragen. Irgendwie muss man sich ja beim Gehirn seines Lesers verankern, ne? Das ist dann so ein Versuch, ne? Ja, leider, bei so einem Anker besteht halt die Gefahr, dass du das Gehirn komplett mit rausziehst. Irreversibel schädigst oder mit rausziehst, würde ich sagen. Ja. Italians. Kann sein. Italienks. Ich krieg einen Föhn. Ich habe Aufmerksamkeit gebuhlt, würde ich sagen. Ja, das war's schon. Und viel mehr wollte ich gar nicht zeigen als dieses bescheuerte Wort. Oh, Diversity. Ich sehe es gleich. Genau, bald steht ja wieder eine Bundespräsidentenwahl an. Und der Bundespräsident wird ja in Deutschland gewählt von der Bundesversammlung. Und der Bundesversammlung gehören halt an die, die Bundestagsfraktionen, Fraktionen und dann noch irgendwie von den Ländern welche und dann noch alle möglichen Leute irgendwie aus der Gesellschaft, die von den Parteien dafür nominiert werden, um dann daran teilzunehmen. Und da hat jetzt hier die Berliner Fraktion von den Grünen aus dem Abgeordnetenhaus verlautbart, wer denn für sie daran teilnehmen darf an der Bundesversammlung. Und das ist eine sogenannte Ferda Ataman, die da unter anderem mit bei ist. Bekannt für ihre größten Hits wie, was haben wir da alles? Cem Özdemir richtig aussprechen, war der letzte Hit von Ferner Adermann. Aber wir haben ja schon hunderte Male Unsinn von ihr, ob in Artikeln oder in Tweets. Es sind immer die Weißen schuld, es ist immer die Mehrheitsgesellschaft. Das Hauptding war auch, glaube ich, dass sie dieses Buch geschrieben hat, dass man sie nicht fragen soll, wo sie herkommt und dann parallel aber bei allen Leuten immer fragt, wo die Leute herkommen, weil man ja Quoten braucht und es genug Repräsentationen geben muss und weiß ich nicht was. Das ist doch auch so ihr Ding, ne? Ja, und dann haben sie den Christian Drosten sich mit reingeholt. Und das halte ich für eine richtig beschissene Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß auch nicht, warum der sich dazu herablässt. Weil, also im Endeffekt, okay, das sieht man jetzt hier leider im Archive nicht, die hatten ja auch nochmal einzeln, aber seht ihr in dem Bild da oben, dass er damit bei war. Weil, also, ja, du bist eine Partei, und du berufst deine Typen und die ganze Zeit redest du irgendwas von Wissenschaft und so weiter und so fort. Also, ich glaube, das bringt eher nur das jetzt. Also klar, die Grünen sehen sich natürlich selber als die einzigen Hüter der wahren Wahrheit, ne? Aber für die. Also, jetzt ist es ja so, dass quasi jeder, der jetzt Probleme mit irgendwelchen Positionen von den Grünen hat, ja im Endeffekt jetzt denken muss, dass der Drosten mit den Dingen, die er so möchte, sozusagen deren, ja auch zu deren Politik so dazugehört, ne, als Akteur quasi. Auch wenn er jetzt da nicht irgendwie kandidiert für irgendwas oder so, aber steht er jetzt auf einer Liste in deren Farben und rennt für die jetzt dahin und wählt einen Bundespräsidenten mit. Und also halte ich für eine richtig bescheuerte Idee für die Glaubwürdigkeit von dem in Zukunft und ja, Also, ihr versteht, was ich meine, Ja, oder? ist aber üblich, Wenn dass es da gerade Promis ist. mitwählen, Ja, sozusagen, das ne? ist halt auch üblich, aber es ist ja, dieser Mann sagt ja Dinge, die dann dazu führen, dass Sachen passieren in diesem Land, die ganz vielen Leuten an ihre Existenz greifen und allem. Und man stellt sich die ganze Zeit hin und es ist ja ein enormes, da steckt ja viel dahinter an Konflikten. Und in so einer Stimmung dann zu sagen, so, ja, wir nominieren den jetzt hier, also von den Grünen her kann ich es verstehen, aber ich weiß halt nicht, warum der das dann annimmt. Also ich würde es an seiner Stelle dann aber sagen, ja, vielen Dank, aber mache ich nicht, weil, ne, wie ich gerade schon meinte, also man muss das ja jetzt, die sagen, das ist unserer und er sagt, ja, das mache ich und dann zieht er jetzt so, ne? Und wir kommen jetzt, also ihr merkt schon, das ist jetzt hier so langsam der Corona-Part von der Sendung von heute. Und Das war noch keine Promi. also es wird sich ja immer wieder darüber aufgeregt, wie wenig Leute hier den ganzen Aussagen von den Drostens und so weiter und den Impfungen und so weiter misstrauen. Und da wird dann auch alles ausgepackt, was wir an Feindseligkeit den Leuten nur unterstellen können, das unterstellen wir denen dann auch. Und regen uns tierisch drüber auf und wünschen öffentlich, dass die, also ich habe jetzt hier über den Kimmich, diesen Fußballer, den ich vorher gar nicht kannte, habe ich irgendwie jetzt die Woche über gehört, das würde ihm ja recht geschehen, wenn er jetzt irgendwie mit seiner Corona-Infektion dann irgendwie nicht mehr Fußball spielen kann, als Langzeitwirkung davon, dass er dann zu schwach dafür wird, um seine Karriere weiter fortzusetzen. Das würde dem ja dann recht geschehen, lauter solche Sachen. Ja gut, dass der Ja, aber Ton in komische der Art, ne? Beziehung völlig verroht ist inzwischen, ist ja kein Geheimnis. Nee, ist es Was auch ich hier nicht, noch... aber ich möchte Nee. noch auf was hinaus. Und Ja. zwar darauf hinaus, dass sie sich dann aber immer fragen oder nicht fragen, einfach annehmen, dass das halt wegen der Gehässigkeit und weil die Leute so böse sind und so, ne, ist, dass die dann da kein Vertrauen haben in den Drosten oder kein Vertrauen haben in Impfung oder so. Aber auf der anderen Seite bist du hier von diesen postmodernen, dekonstruierenden 30-Gender-Sternen, also die schaffen das hier in Wahl des Bundespräsidenten Ja, reinzubringen, erzähl mir was von Wahl Info und des komm doch nicht nur Sternchen mit diesem der Gendersack um die Bundespräsident Ecke. Sternchen in unsere Delegation und dann halt eben den Drosten da drauf zu kleben auf den Kram und wundern sich dann, warum die Leute dann denken, okay, ich habe es hier also mit einem politischen Menschen zu tun, der politische Dinge vertritt von dieser grünen Partei. Dann gucke ich mir die anderen politischen Dinge an, die die vertreten und kriege die Krise bei vielen Sachen und sage, nein, das halte ich für falsch, das halte ich für falsch, das halte ich für falsch. Das ist einfach nur irgendwelche Ideologie, wo man ohne Rücksicht auf Verluste die dann vertritt und das sind irgendwelche falschen Annahmen, die aber aus moralischer Überlegenheit dann irgendwie gemacht werden. Das sind irgendwelche Leute, die irgendwie die Hälfte von dem Kram, was die anderen vorwerfen, selber machen oder vielleicht sogar 100% davon und lauter solchen Dingen. Und in die Reihe reiht sich dann jetzt der Drosten mit ein und reihen sich diese ganzen Aussagen ein, die wir dann machen über irgendwelche Impfungen, Sinnhaftigkeiten davon und über und mit den ganzen Erfahrungen, die wir haben, aus den Monaten vorangegangen mit, wir brauchen keine Masken, doch wir brauchen Masken, Corona ist nicht schlimm, aber doch, das ist das Schlimmste, was uns je passiert ist und diesen ganzen Hin und Her und Hau und Ruck. Und dann nach dieser ganzen Zeit, die ganzen Leute, die sich das jetzt einfach nur angeguckt haben, sich einfach nur anschauen, den Kram, den ihr selber verbreitet hier, die Assoziationen, die hier von euch hergestellt werden und ja, für die ergibt sich dann ein Bild, was sich aus meiner Sicht dann eben auch aufzwängt. Und die haben dann da kein Vertrauen in diesen Krempel, den ihr hier macht. Aber das ist dann auch deren Schuld, weil die so doof und böse und scheiße sind. Ja, ich merke das schon. Also das ist halt wirklich diese Sache, wo ich diese Woche Es viel kann drüber nicht nachdenken jeder musste. einen Preis ablehnen. Aber was ich gerne noch anmerken möchte, ist halt der Mann rechts neben Herrn Drosten, also den selbsternannten Flüchtlingsretter Erik Marquardt. Also in der Reihe mit diesem Schleuser möchte ich eigentlich nicht gerne stehen. Also wäre ich als Drosten mir auch zu schade für. Weil der Mann steht ganz klar für eine knallharte Open Borders. Jeden, den er fassen kann, irgendwie, der wird nach Europa gebracht und muss da auch bleiben. Und all diese Dinge. Also Ich verstehe nicht, warum so ein Extremist, ein anderes Wort gibt es eigentlich für solche Leute nicht, als Extremist, warum so ein Extremist in die Bundesversammlung gewählt wird. Ich weiß, die Grünen haben das gemacht und so. Der Typ ist ja Mitglied bei den Grünen. Der ist ja auch. Ich weiß, aber er hat da trotzdem nichts zu suchen. Er ist ein Extremist. Ja, aber das andere Wort für Extremist ist Grüner. Und deswegen ist es ja auch so schlimm, dass du den Drosten dafür und dass er sich dafür halt auch vereinnahmen lässt für deren Kram. Verstehe ich nicht. Weil spätestens jetzt kann auch jeder diesen Kram da rausziehen und sagen, so hier, das ist grüne Politik, davon ist der Drosten Teil. So, den mag man bei denen und der scheint da ja auch nichts gegen zu haben, dann von denen halt eben dafür verwendet zu werden, um da dann dran teilzunehmen. Also, Sektchen, ich muss mal ins Fernsehen. Ich hätte das abgelehnt an seiner Stelle auf jeden Fall. Also bei irgendwelchen Schauspielern oder so oder irgendwelchen Leuten, da ist das scheißegal. Übrigens letztes Mal, kann ich mich noch erinnern, da hatten wir die böse dreinguckenden Schnuten von Marina Weißband und hier Katharina Nokun für die Grünen in der Bundesversammlung. Das sind ja auch so welche, die hier in dieser Gesellschaft ganz, ganz gehasst werden von allen und dann auch mitwählen können, wer der nächste Bundespräsident wird. Wundert mich, dass du nicht die Frau, deren Namen ich nicht sagen kann, damit wir nicht ab 18 sind, also Jasmina Kunke, dass sie die noch nicht nominiert haben. Ja, wer weiß. Was noch nicht, ja, noch nicht. Ich sag ja noch das nicht. War ja jetzt auch nur, das war ja jetzt auch nur die Grünen aus Berlin. Die anderen 16 dürfen sich ja wahrscheinlich auch noch ihre 5 Leute raussuchen. Das ist ja auch geil. Ja, dieses Ding hier ist aufgetaucht. Lauterbach halt labert Scheiße und wundert sich über die Reaktion. Im Zusammenhang mit unserem neuen Bundesminister für Gesundheit, dem Herrn Lauterbach. Und hier saß er halt mit Ärztefunktionären von KV, wahrscheinlich Krankenversicherung, und Ärztekammer mit Spahn beim traditionellen Neujahrsempfang im KDW. Es wird viel über Golf geredet. Hummer wird serviert. Auf meinen Vorschlag, den Hummer à la Ribéry mit Goldblattbelag zu reichen, reagierte mein aber in Anführungsstrichen reserviert. Und ja, also es ist im Endeffekt. Alle so, boah, der Lauterbach. Ich bin so hier mit den großen Lobbyisten und wir essen Hummer und ich sag, ich hätte gern noch Goldblatt dazu. Also, das ist eigentlich nochmal ein paar Level über Kuchen essen. Darf so, ich nochmal sagen, Hummer, dass der Mann Goldblatt in der SPD essen. Ist. Ja. SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Ja, das sind die für die Gerechtigkeit und so. Ne? Er wollte ja wahrscheinlich den Goldblattbelag runternehmen und dann den Arm in die Hosentasche verschwinden lassen. Ja. Ja, was für ein Tweet. Der hat übrigens den Don Alfonso gefunden. Geil, jo. Und das fand ich auch lustig, ne? Weil den Don Alfonso, der hat ja schon mehrfach über Monate und Jahre hinweg, wurde ja angefeindet wegen seinen Twitter-Findungen, zum Beispiel von eisessenden Katharina Schulzes, von Chefin von der bayerischen grünen Landtagsfraktion in San Francisco, die da hingejettet ist. Und Kerosin-Katar oder Finden von Weltreisen von der Luisa Neubauer, die er dann Langstrecken-Luisa getauft hat. Das war ja Hass, ne? Und, das war ein Geschenk. Das war Hass und zeigt ja, wie sehr der Don einfach nur Frauen hasst, ne? Das hat ja überhaupt nichts zu tun mit den konkreten Dingen, die diese beiden Individuen da getan haben. Aber bei diesem hier irgendwie, keine Ahnung, da gab es ja keinen Aufschrei. Das fanden die Leute alle ganz praktisch, dass der Don das rausgekramt hat, beziehungsweise es wurde halt nicht viel drüber geredet. So, ne? Also, ja, und um nochmal auch die andere Meinung dazu, also ich denke auch eher, dass wie unser Zuschauer Hinkelstein, dass das halt schon vom Lauterbach ein ironischer Spruch war. Also ich glaube nicht, dass er wirklich einen Hummer mit Goldbelag haben wollte, sondern dass er da eher Kritik geübt hat daran, dass hier auf meinst dem Niveau du, getafelt ja? wird. Ja. Ja, Uri hatte doch außerdem auch ein Steak, das kann ja gar nicht ernst gewesen sein. Ich finde sowieso, dieser ganze Tickgold zu essen, ist so unsagbar dumm und krank. Da fällt mir gar nichts zu ein. Das ist halt wirklich, das stoppt so schön beim Pupsen, was? Das erinnert mich an Kleopatra, die angeblich Perlen in Essig aufgelöst hat, um die dann zu trinken, um möglichst exklusive Getränke zu haben. Die, ja. Ja, das war von Mammon. Ja, Schulpflicht gegen Impfpflicht. Also, wir können zwar die Pflegekräfte impfen, aber die Lehrer und Lehrerinnen wohl nicht. Und hier kann man mal kurz die Begründung hören. Kannst du mal anmachen, war ja nicht lang. 20 Sekunden oder so. Die Schulpflicht hat verfassungsrechtlichen Rang. Und von daher ist das für unsere Lehrerinnen und Lehrer schlicht und ergreifend an der Stelle auch gar nicht möglich, weil es die Schulpflicht gibt. Das geht leider nicht. Ne? Also, habt ihr das jetzt verstanden? Die Schulpflicht. Ja, aber da könnte man doch einfach dann irgendwie Geimpfte holen, die Lehrer ersetzen, die ungeimpft sind. Und das kann ja dann auch mal ein Klempner sein, der den Pythagoras erklärt. Oder keine Ahnung, jemand, ja. der sonst irgendwie an der Kasse steht, der dir Goethe näher bringt. Also ich finde, das da wäre sogar schon gut, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich eher AktivistInnen sein, die das machen. Also, also so eine Art Schulpflicht, nur aller Wehrpflicht für Erwachsene. Das kommt noch, das kommt sowieso noch. Wenn du geimpft bist, kommst du auf so eine Liste und wenn dann zu wenig Lehrer in deiner Gegend sind, wird gewürfelt und dann bist du gedraftet. Das Diversity Management haben wir noch gerade gelesen im Koalitionsvertrag, für den Michael stand. Die Impfpflicht betrifft die das nicht irgendwie Grundrechte auch oder so? Und dann können wir auch aufhören, sowas wie Mathematik, was eh nur weiße Überlegenheit ist, zu lernen. Dann könnten zum Beispiel da Leute aus Ghana reinkommen, die uns was darüber erklären, wie man irgendwie in Ghana lebt und so. Das wäre für die Menschen, Kinder doch auch viel wichtiger als so ein Unsinn wie Mathe oder Physik. Wer braucht denn das? Divers, offen für andere Dinge, feministische Gletscherforschung. Oh, RBB 24. Die Boulevard-Story. Ja, tragische Geschichte, würde ich sagen. Mhm. Da geht es um diesen Vater, ne? der seine ganze Familie umgebracht hat. Das ist so ein Scheiß, ja. Um der Entdeckung eines gefälschten Impfnachweises zu entgehen. So sagen es zumindest die Medien. Ich weiß nicht, wer das eingereicht hat jetzt hier. Ja, das war von mir. Und ja, im Endeffekt gefälschter Impfnachweis für die Frau, glaube ich auch, ne? Ja, der soll wohl da so ein bisschen abgerutscht sein in diese ganze Corona-Ecke. Und ja, das droht halt aufzufliegen, dass er dann den Impfnachweis sich einen gefälschten geschafft hat. Und ja, da kriege ich mal Ärger und so, da bringt mir irgendwie seine Familie deswegen um. Ja. Ich bin auch noch ein bisschen skeptisch, ob das jetzt halt, ich meine, klar, das ist das, was die Medien sagen und das ist das, was schriftlich vorliegt. Ja, das ist aber so das erste Offensichtliche, ne? Ja, die Polizei wird da ja weiter ermitteln und ich würde mich wundern, wenn da nicht auch im Umfeld der Familie rauskommt, ja, dass da sowieso was im Argen lag. Ganz ätzend. Warum sollte man die Kinder umbringen? Wegen man so falschen Ausweis hat? Ja, ich glaube halt, Das wird wahrscheinlich so ein größeres Ding gewesen sein. Es geht den Bach runter und bald kommen wir irgendwie in ein Lager wie in Australien oder irgendwas. Kann schon sein, ja. Also, ja, aber dann würde ich wieder sagen, dann hat auch zu einem gewissen Punkt halt diese Verrohung mit Schuld, die momentan passiert. Ja, das wenn würde Leute ich auch sagen, weil Angst auf der anderen Seite, ja, also es ist halt eben auch so, dass du kannst ja den Leuten schon fast gar nicht mehr diese Angst nehmen, weil alles, was du irgendwie sagst an Dingen, die halt in der Vergangenheit, wo es halt auch schon hieß, so, ja, das passiert ja alles nicht, mit irgendwie, du darfst dann nicht mehr einkaufen gehen oder so und es sind unterschiedliche Regeln dann für Geimpfte und Ungeimpfte und Impfpflichten wird es nicht geben und Masken brauchen wir nicht und dieses ganze Zeug und oder der Klassiker ist ja auch immer noch Ding von wegen, nee, es sind zu viele Fake News im Umlauf, dass wir bald drastischere Maßnahmen ergreifen, das passiert nicht. Und dann irgendwie eine Woche später ist dann Lockdown der erste gewesen, ne, und lauter solche Sachen. Also da weiß ich dann halt auch nicht mehr, wie man den Leuten dann das wirklich noch ausreden soll, weil es halt immer wieder so ist, dass diese Annahmen von den Leuten dann immer wieder bestätigt werden, ne? Und das sehen die Leute halt auch nicht immer. Also das heißt immer so, ja, dann, ja, so wie MIT dann irgendwie meint, ja, ich war ja gegen die Impfpflicht, weil ich dachte, dass ich halt alle impfen lassen, so, jetzt bin ich einfach dafür. Und das kannst du ja dann alles beliebig weiterspinnen, ne? Für sämtliche anderen Dinge, die sie dann irgendwie meinen. Und vielleicht hockte sich dann da auch einer, der irgendwie von dem ganzen Kram jetzt komplett durch ist und denkt sich dann so, naja, morgen kommen sie dann halt wegen meinen Kindern und nehmen die dann mit oder so, oder nehmen mir die weg oder weiß ich nicht was. Und denkt sich dann wahrscheinlich auch, dass das plausibel ist, dass das passiert, weil ja alle anderen Sachen ja auch immer passieren, die man sich denkt, so, wo man was eigentlich ja, na, ihr versteht, was ich meine. Ich kann mich da jetzt gerade schwer ausdrücken. Wo war das jetzt? Wo ist das passiert? In welcher Stadt oder so? Weiß nicht. Berlin, ist das ein Berliner Kreis? Ist das, ja, ist das schon. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was ich halt auch unglaublich widerlich fand an dieser ganzen Geschichte ist, weil das natürlich jetzt so ein Mann war, der seine Familie umgebracht hat, dürfte dreimal raten, was da die entsprechenden Leute wieder gemeint haben, wo man Femi das alles und Legende von der toxischen Männlichkeit. Femi und Infantozid, was natürlich. Ja, Femizid, ja, genau. Ja, Femizid, ja. Ja. Der hat zu viele Videospiele gespielt wahrscheinlich auch, oder? Kein Corona-Zid. Das vielleicht auch, ja. Tja. Ja, aber eben nur vielleicht, ne? Das kann man eigentlich so schnell auch nicht sagen. Und ja, aber das, auch nicht, das ne? ist halt eben das Ding. Entfernung. Wir reden uns die ganze Zeit. Aber alle wissen wieder Bescheid voll, ne? Ja. Wir reden uns immer alle darüber auf, dass die Worte zu Taten führen und dass man überall aufpassen muss, aber dann irgendwie von sämtlichen Verschwörungstheoretikern irgendwelche Sachen wieder wahrmachen, das können wir trotzdem pausenlos. Und uns denken so, naja, das müssen die jetzt halt so hinnehmen. Und wenn wir da jetzt über Radikalisierung sprechen, dann sind natürlich die schuld, die sich selber radikalisieren. Aber ansonsten sind da wieder alle anderen mit schuld. Vorgehen. Sie wollen gegen die Leute vorgehen. Herrgott, nee. Das ist einfach mal in Ruhe, ey. Das ist das Einzige, was sie wirklich wollen. Fackelaufmärsche, Umsturzfantasien, Gewalt. Gewalt. Ja, das war eigentlich von Mars. Ist der gar nicht da? Nee, der hat sich nicht, der hat sich leider einfach stumm geschaltet. Es tut mir sehr leid. Ist zu Venus geflogen. Also nochmal. Es geht hier darum, dass die Ministerpräsidenten und der Bundesländer sich getroffen haben. Sogar der Herr Scholz war per Videoschalte dabei. Die haben einen Beschluss gefasst, über Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona kann und muss in demokratischen Gesellschaften diskutiert und gestritten werden. Allerdings seien Morddrohungen und Fackelaufzüge vor Privathäusern inakzeptabel. Solche Taten sind ein Angriff auf unsere Gesellschaft und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Da frage ich mich halt. Offenes Feuer verboten oder was? Ist es spezifisch der Fackelumzug? Weil sonst könnten wir ja mal darüber sprechen, wie das Zentrum für politische Schönheit wochenlang beim Herrn Höcke vorm Haus rumgelungert hat, dort eine Kopie des Holocaust-Mahnmals aufgebaut hat und dort auch Journalisten empfangen hat, direkt in Sichtweite von Herrn Höcke. Und auch, ich habe den Tweet noch irgendwo gesagt, hat: Ja, gegen Nazis wenden wir Nazi-Methoden an. Ja. Ohne den Herrn Höcke jetzt inhaltlich beurteilen zu wollen oder ihm Sympathie entgegenzubringen, muss ich sagen, warum ist das da möglich gewesen, ohne diesen massiven Aufschrei vor dem Haus eines Politikers zu demonstrieren und da sogar eine Kunstinstallation zu installieren, um ihn zu verhöhnen? Warum ist das auf einmal, sind das nur die Fackeln? Ich meine, ich finde das auch scheiße. Fackelmärsche finde ich auch scheiße, aber in der gleichen Woche hat der große Zapfenstreich stattgefunden. Was haben die Soldaten da vor der Merkel durch die Gegend geschleppt? Fackeln. Also, entweder ihr entscheidet euch irgendwie, was ihr wollt und was ihr nicht wollt, aber hört auf, wie immer, hört auf mit den Doppelstandards. Dann muss auch das Zentrum für politische Schönheit dementsprechend in die Schranken gewiesen werden, wenn es solchen Schwachsinn macht. Fertig. Ende. Ja. Um Radikalisierung zu unterbinden, wollen die Länder nun vor allem in Prävention investieren. Dazu sollen laut Beschluss Angebote zur Entwicklung allgemeiner Medienkompetenz und zum couragierten Verhalten im Internet gefördert werden. Auch soll es verstärkt Argumentationshilfen gegen Verschwörungserzählungen geben. Ja, da höre ich die Frau Kahane im Hintergrund schon wieder lachen. weil die Kasse klingelt, muss ich sagen. Weil wer macht diese Angebote? Wer macht die Argumentationshilfen gegen Verschwörungserzählungen in diesem Land? Das macht die NGO-Industrie und alle vorneweg die Amadeo-Antonio-Stiftung. Die Länderchefs waren, dass über soziale Netzwerke und Messenger wie Telegram zunehmend Verschwörungstheorien, Lügen, Hetze, Anfeindungen und Aufrufe zur Gewalt verbreitet werden, die zeitgleich tausende Nutzerinnen und Nutzer erreichen. Diese Meldungen trügen das Risiko, dass aus hasserfüllter Sprache und Drohungen Taten der Gewalt werden. Mal wieder die schöne Wortmagie, insbesondere bei der Querdenkenbewegung. Rechtsverstöße in solchen Gruppenchats müssten konsequent verfolgt und geahndet werden. Ich denke, Telegram wird zum Deutschland. Genau, das wird wahrscheinlich das neue Motto. Wir müssen die Paranoika endlich richtig verfolgen. Ist doch wahr, ey. Oh, meine Fresse. Telegram wird seinen Kragen gehen. Ich sag's euch heute und das wird passieren in den nächsten Monaten. Das ist auch wieder so ein schöner Schuldiger wie die Ungeimpften oder sonst irgendwer, auf den man einschlagen kann. Man hat Telegram jetzt schon seit Jahren zum Bösewicht aufgebaut, obwohl es einfach nur eine Kommunikationsplattform ist, wo man halt nicht irgendwie reingucken kann. Klar, ja, passieren da sicherlich auch Dinge. Von allen Leuten benutzt wird. Ne? Also das ist, wenn das morgen irgendwie, keine Ahnung, Pokémon-Forum geben würde, wo man irgendwie so einen Bereich hat, wo die Leute sich austauschen können, ohne dass man da gut reingucken kann, dann würde es da wahrscheinlich auch irgendwelche Leute geben, die irgendwelche Scheiße bauen. Also, oder ein Kochforum oder was weiß ich nicht was. Ja. Und ich halte Telegram halt eher sowas für sowas wie einen Stammtisch oder ein privates Gespräch. Klar gibt es auch riesige Gruppen, in denen bin ich aber nicht. Deswegen hat das für mich keine Relevanz. Tausende von Nutzern erreiche ich nicht mit meinen Telegram-Nachrichten. Da erreiche ich meine Rollenspielkumpels. Ja, und vor allem auch David, die drehen das so hin, als ob jeder, der da irgendwie sendet, sofort alle Leute davon überzeugt, dass das auch stimmt, was die da verzapfen. Ne? Also. Und ich meine, das müsstet ihr eigentlich von euren Artikeln her wissen und so. Das glaubt ja auch nicht jeder, der die gelesen hat. Sofort. Was da schnippst du mir den Finger, da sind die Leute rechts, sag mal, ne? Ganz einfach und schnell. Schön wär's. Nein, schön ja, wär's das nicht. Ist natürlich auch so, dass, und das haben ja auch die Leute ständig beklagt. Und das hat ja sogar bei irgendeiner Versammlung auch irgendwo von den Amadeo Antonios da, wo es um dieses Deplatforming ging, ja quasi auch gesagt, dass dieses Deplatforming halt dazu führt, dass sich die Leute dann irgendwo hinziehen zu irgendwelchen Kanälen, wo man dann halt keinen Zugriff mehr hat. Und das ist ja auch das, was die Leute dann halt daran, also wenn du jetzt ein Video irgendwie hochlädst bei YouTube und das hat irgendwie zum Thema, dass es ein gewisses historisches Ereignis nicht gegeben hat, dann kannst du bei YouTube sofort irgendwelche Videos finden, die dir dann halt eben verklickern, was halt eben Probleme damit sind. Also die Sachen, die darüber behauptet werden, halt geprüft haben. Und wenn du jetzt aber diese Videos alle da wegnimmst, und da sind ja dann auch teilweise irgendwelche Algorithmen, finden die ja dann auch nicht, die Sachen, die das in, was weiß ich nicht, welchem Kontext betrachten, das merken die ja erstmal nicht, in welchem Kontext das ist oder worauf da überhaupt hinausgewollt wird oder so. Und da werden dann auch alle möglichen Dinge dann da weggelöscht, die einfach nur ja, Zeitdokumente sind, die einfach da hochgeladen werden. Und ja, was man damit halt erreicht ist, die Leute gehen dann irgendwo hin, wo sie dann unter sich sind und da ist dann wirklich nur ihre Scheiße. Das ist dann wirklich nur ihr Kram. Und das wissen die ja auch, das habe ich ja schon gehört aus dem Mund auch von den Leuten bei solchen Sachen wie dieser einen Konferenz da von der AA-Stiftung. Da wartet dann die True Association auf sie. Ja, genau, ja. Und ja, also, aber, und was ihnen dazu einfällt, ist dann, ja, gibt uns mehr Macht. Ja, ich meine, die Koalition, die neue, die hat ja jetzt auch in ihrem Programm stehen, dass die größte Bedrohung von rechts kommt. Ich weiß nicht genau. Ne? Das ist alles immer so. Aber scheinbar haben sie sich da verabredet, im großen Stil. Das ist auch so, die so Innenministerin hat das schon mindestens 5-mal gesagt, die neue, diese Woche. So, und wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur oder was? Oh Mann. Ich finde es so viel bedenklich, wenn der Staat gegen Leute vorgehen würde. Irgendwelche, dann auch noch so komische Fantasiebegriffe hier. Ne? Leute zusammengefasst, das ist relativ willkürlich, ne? Corona-Leugner sind ja sicher auch nicht alles Corona-Leugner. Also, das ist ja halt so wieder das Ding. Die meinen ist eigentlich auch nicht illegal und so. Dass sie wüssten, was halt wohin führt und so weiter und so fort, ist natürlich schon klar, dass wenn jetzt da jemand irgendwie schreibt, pass auf, wir gehen jetzt heute Abend da irgendwie hin und bedrohen irgendwelche Leute oder so, dass sie dann dagegen vorgehen, das verstehe ich ja auch, aber das kann ja nicht sein, dass sie diesen Kanal dann schließen, sondern dann müssen sie halt die Leute dann festnehmen, wenn die da auftauchen und da irgendwelche Scheiße machen wollen oder so. Aber dieses Ding von wegen, da sind Leute, die irgendwie meinen, dass dieser Staat hier gegen sie arbeitet und dann arbeiten wir mal ein bisschen gegen die und die sind irgendwie der Meinung, dass die hier unmöglich gemacht werden sollen, dann machen wir die mal hier schön unmöglich oder so. Ich meine, das muss euch doch irgendwann mal auffallen, dass ihr ja im Endeffekt nur diese Sachen halt eben bestätigt, die da wollen, dass die da meinen und so, indem ihr das halt alles so durchproblematisiert und dass ihr da einfach mit leben müsst, dass es halt Leute gibt, die halt teilweise manchmal Sachen meinetwegen nicht richtig einschätzen oder so, was ihr auch andauernd tut, von früh bis spät. Ne? Ich erinnere da nur an das, was wir gerade hatten mit diesen ganzen Sachen, die von der Deutschen Welle gesponsert werden oder so. Das sind nicht irgendwelche Privatpersonen, das sind Leute, die das professionell betreiben, da ihre Sachen raushauen, wo wir unsere Steuergelder reinpacken. Und ja. Ja, das ist ja angeblich auch nicht schlimm, weil jeder darf mal einen Fehler machen oder so, ne? Aber nee. Ja, wie Harvey Silvergate da gesagt hat, ne, wenn es Nazis im Raum gibt, würde ich gerne wissen, wo sie sind und wer sie sind, damit ich mich von ihnen fernhalten kann. Also dafür müssen die Leute ganz normal immer drüber reden können und halt auch betrachtet dabei werden, damit andere Leute sich ein Bild machen können und selbst entscheiden, halt, wie sie dazu stehen. Genau, der mündige Bürger muss sich auch eine Meinung machen können. Ne? Ah ja, und deswegen ja, Meinungsarchiv, keine Ahnung. Fucking Hass im Netze. Bund und Länder wollen Telegram stärken. Das war stärken. Quasi das gleiche nochmal von Mammon. So, ja, genau, haben wir gerade drüber geredet. Da steht hier noch was Interessantes drin. Wie wollen die Telegram stärker regulieren? Nicht im Sinne, dass sie es nicht könnten, sondern im Sinne von so, was wollen die da machen? Weißt du, so was? Ja, die werden die Untersetzte gehen nehmen. Die müssen dann irgendwelche Maßnahmen ergreifen, dass sie selbst irgendwelche Funktionen einbauen, die dann eine Beschwerde ermöglichen oder sowas. Ihre Telegram-Gruppe wurde zu groß. Wir werden sie jetzt so entkulakisieren, ja. Ich denke mal, vielleicht du musst dann deine Telegramme halt wieder auf die Post bringen. Wie früher. Jetzt bitte alle Folgendes hassen. Stopp. Nee, noch besser. Don Alfonso, neue Order. Stopp. Noch viel. Alle attackieren. Wir steigen einfach um auf Brieftauben und dann muss der Staat sich die Bürokratie geben, um Brieftauben zu regulieren. So. So, die und die Brieftauben dürfen nicht versendet werden. Ja. Ich bin mir sicher, dass es eine Brieftaube gibt. Ich sehe schon den Artikel, dass die Brieftaube ist zwar ein niedliches Tier, aber da damals in diesem GamerGate-Forum wurde das gesagt, dass die verwendet werden soll. Deswegen ist die eine Idee entstand im kapitalistischen Sinne. Strategie. Oder so. Ja, und wenn ich so Sachen lese wie zunehmend Verschwörungstheorien, Lügen, Hetze, Anfeindungen und Aufrufe zu Gewalt, dann denke ich direkt wieder an Veronika Kracher, die marxistische Feministin, die damals auf ihrem Twitter-Account geschrieben hat, als dieser eine Typ da, wie hieß er, Magnus oder Magnitz oder so, von der AfD da vermöbelt wurde, richtig übel, dass das doch gut wäre. Und dass das doch dieses kein Fußbreit wäre, was die Leute denn denken. Ja, wenn es so gut ist, warum lässt sie sich nicht jeden Tag so verprügeln, wenn das so gut ist? Nee, nicht für den Typen, sondern für die Gesellschaft. Wir werden ich voraussagen, wir werden gleich nochmal hören von Linksradikalen, was für ein Mindset hinter dieser Idee steckt. Keins nämlich. Naja, genau, weil da eben auch noch was stand von Angriffen auf Parteimitglieder, hatte ich hier dieses nochmal rausgesucht. Das hatte ich heute gesehen beim Ben Brechtgen auf Twitter. Der hat das verteilt, nämlich Zahlen gestiegen. So oft wurden Parteimitglieder 2020 angegriffen. Zahlen gestiegen, 2020 in einem Jahr, wo wir alle, ja gut, da gab es eine Bundestagswahl, die gab es dieses Jahr. Also aus meinem direkten Umfeld kann ich mich an einen Buttersäureanschlag auf einen AfD-Informationsstand erinnern. Sonst an nichts. Wobei man hier noch sagen muss, dass sie unter Angriffe auch Beleidigungen verstehen. Cool. Also. Die dummen Arschlöcher. Insofern ist es ein bisschen verzogen, das Ganze, aber trotzdem, sie sagen, sie haben 600 und mal AfD gehabt, fast 700. 694 Fälle AfD-Ziel. Und auf den zweiten Platz kommen die Grünen mit ganzen 206. Hm. Also, und ich meine, wenn die AfD jede Meinungsäußerung ihr gegenüber, die Möglichkeit hat, dass sie eben strafrechtlich relevant ist, wenn die jedes Mal anzeigen würden, wären wir nicht mit 600 dabei. Da muss man ja eigentlich nur mal auf Twitter AfD eingeben und dann sieht man, was da passiert. Ja, eigentlich auch mit Beleidigung. Warum nicht einfach hingehen, ja, natürlich, und die Statistik aufschlüsseln und sagen, okay, hier, das ist alles so die Gesamtmenge und davon ist verbale Gewalt und davon ist körperliche. Das ist so physikalisch und verbal. Du machst da ein komisches Binary auf. Es gibt keine körperliche oder verbale Gewalt, es gibt ein Spektrum von Gewalt. Digga, Berner Würstchen oder was? Wo ist das Spektrum, Alter? Nee, Mann. Der Speck ist aus Gold. Ja, und währenddessen in der FDP gab es hier bei Viertel nach acht, war die Frau Bauer da, auch schon häufiger drüber geredet. Und mit dieser Geschichte von TV Total von letzter Woche war die ja auch involviert. Hatten sie ja ein paar von ihren verstotterten Reden da Ausschnitte gezeigt. Und der hat ja gesagt, nicht nur Fronten zwischen Geimpften und Ungeimpften verhärten sich. Nicole Bauer beklagt die Spaltung der Gesellschaft auf mehreren Ebenen. Besonders digitale Gewalt nimmt zu. Aber auch auf den Straßen werde die Hemmschwelle niedriger. Hey, Price, ich schicke dir jetzt ein bisschen digitale Gewalt. Piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu. Ah, nein. I feel so to my verbal friend. Hilfe, hate aid, hilf mir. Ja, das war halt. Verbale Gewalt, Alter. Also. Ja, Mann. Die ganzen Sachen sind halt nicht schön und so, aber das ist halt auch wieder das Ding, digitale Gewalt, ja. Also. Haben wir ja gerade gesehen, wer wirklich die Gewalt abbekommt, auch auf den Straßen. Ja, ist ungefähr so real wie die strukturelle Gewalt, ne? Noch nie nach einer Runde Call of Duty zur posttraumatischen Belastungsstörungstherapie gegangen, einfach weil, keine Ahnung, es hat mich so traumatisiert, Mann. Ja, also, ich will es insofern nicht runterspielen, weil natürlich auch Leute irgendwie bedroht werden und so. Teilweise auch glaubwürdig. Ich erinnere noch an diese ganze Geschichte mit diesem Bengt Rüstelmeier und junge Liberale erschuten und dieses ganze Zeug. Und aber das Problem ist halt eben, dass sie natürlich auch wieder sagt, angeblich Frauen am meisten betroffen und so. Und dann ist da noch so ein anderer in der Runde, der häufiger mal ist, Jörgens oder wie der heißt. Der freut sich dann so über diesen Begriff digitale Gewalt und meinte irgendwie, ob sie den erfunden hätte, der wäre ja so toll. Und ich auch so denke, oh, alter Schwede, Junge, ey. Hörst du dir nicht das an, wo ihr die ganze Zeit drüber geredet wird, über diesen Krempel? Das ist doch schon ewig, das ist so ein dämlicher Talking Point. Da würde ich eher mal erwarten von der FDP, von der Freiheitlichen Partei, dass sie diesen Krempel mal mehr hinterfragt. Das ist einfach nur gesagt, ja, digitale Gewalt und tralala und so. Und dann hier die Dingens hier, die Blonde, ich habe schon mal vergessen, Nena Schink, die kommt da auch mit diesem TV-Total-Auftritt, der so unmöglich wäre. Ah, alter Schwede, mal, ey, da könnte ich auch schon... Chris, das ist halt so, wie du es gesagt hast, so mit diesem Catcalling-Ding, das ist halt so ein opferloses Verbrechen, weißt du? So, und das ist halt das Ding, die Leute, entweder verstehen sie, okay, es gibt Irritation und es gibt Verbrechen, das auf Irritation da damit zusammenhängt, aber nicht alles, was irritierend ist, ist ein Verbrechen, aber jedes Verbrechen ist irritierend. So, entweder so Leute oder diejenigen, die sagen, ja, hier, ich ziehe meine Grenze da, aber anders. Weißt du, wenn du mich an der Straße irgendwie dumm anmachst, ist das schon ein Verbrechen. Wenn du mich beleidigst, ist es ein Verbrechen. Wenn du, keine Ahnung, Gewaltaufrufe machst, ist das ein Verbrechen schon, weißt du. Es sind Worte und somit halt Irritationen unter anderem, aber... Ja, was noch ganz interessant an diesem Segment war, ist, dass sie dann da so stolz erzählt hat, wie ihr Vater oder ihr Großvater ihr irgendwie beigebracht haben, wie man an Motoren arbeitet und so. Und dass sie dann da im Ingenieurswesen an der Entwicklung von neuen Motoren beschäftigt war. Und da, das sagt sie dann so ganz stolz, und dieser Jürgens oder wie er heißt, sagt auch so, ja, und jetzt sind sie in der Politik gelandet, so ist eigentlich gar nicht so gut dann. Und an der Stelle denke ich mir dann auch wieder so, ja, da kannst du doch stolz drauf sein, Frau Bauer, das ist ja auch prima und so. Und was ich mir da halt auch wieder denke, ist dann wieder so, weil sie ja dann immer meint, irgendwie, wir brauchen Frauenförderung und diese Sachen. Und war ja dann auch angeblich, das ist ja auch eine von diesen Grundthemen, die Thesen, die da immer haben, dass ja angeblich nur diese Frauen den anderen Frauen irgendwie als Vorbild dienen oder so. Aber jetzt erzählt die doch hier selber diese Sachen, dass ihr Großvater ihr das irgendwie beigebracht hat und sie das irgendwie interessiert hat und der da ihr Interesse für geweckt hat und so. Das geht doch auch ohne weiteres. Man braucht da keine Frauen für. Man kann sich auch männliche Vorbilder suchen als Frau für irgendwelche Dinge. Das ist nun wirklich nicht schlimm. Und das ist auch anerkannt in der Ja, Gesellschaft. Da kriegen die Leute ich meine, alle die ganz anderen große Augen Frauen. und freuen sich und finden das toll und sagen, was willst du denn überhaupt im dänischen Bundestag? Bau doch immer ein paar Chris, neue bist du Bund. davon ausgegangen, warte, bist du davon ausgegangen, dass ihr Großvater ein Mann sei? Ja, bin ich von Hätte auch eine ausgegangen, Frau ja. sein können, Chris. Ja, Der tut mir leid. weibliche Völlig Großvater und rückständig, diese die Leute, ne? Ja, aber auch in diesem Fall wieder, ne? Und das ist halt eben auch bei aller Liebe, ne? Also das ist ja das, was warum es mich gerade so richtig trifft, diese Person. Weil im Endeffekt, sie müsste es doch eigentlich alles besser wissen. Sie weiß es doch eigentlich auch besser. Aber irgendwie kommt mir dann trotzdem noch immer an, weil ja, die Frauen sind alle am meisten betroffen wir müssen dies machen und wir müssen das machen. Das kann nicht reichen und es geht nicht und es reicht nicht und wir müssen. Und Das gleichzeitig sind die setze ich hin und falsch sage, gelebten ich brauche das Erfahrungen, alles ja. nicht. Oder keine Ahnung. Also es ist so frustrierend, aber ja. Und dann hier zum Thema Bild, ne, und die digitale Gewalt und so, da gab es dann hier letzte Woche von unserem beliebten Volksverpetzer hier Bildhetze gegen RKI-Prognose, die genauso eintraf. Auch dank Bild. Bild ist schuld am Lockdown. Ja, und dann hier halt eben behauptet. Also erstmal schreiben sie dann ja auch wieder so Geschichten mit irreführende Vorwürfe, Bild verbreitet Fakes über Divi-Auslastung, Intensivmediziner entsetzt. Ja, das war diese Scheiße, wo dann 2, 3 Wochen später der Bundesrechnungshof und Monitor und alle möglichen Leute euch gesagt haben, dass ihr blöd wart. Das war so ein Ding, wo ich diesen Volksverpetzer sogar noch in Schutz genommen habe. Aber im Endeffekt hat sich das auch als falsch herausgestellt. Oder die Sache, die wir letzte Woche euch gezeigt haben hier, wie sie Anfang von der Pandemie irgendwie gemeint haben, das wäre alles so eine rechte Verschwörung. Und ja, und das hat jetzt hier natürlich, also was die Bild macht, ist der Hass und die Gewalt von Querdenker sind zu einem enormen Teil auf Medien von Axel Springer Verlag gewachsen. Sie sind nicht in den Methoden die schlimmsten Medien, aber sie zählen zu den vermeintlich seriösen, zu den Mainstream-Medien und richten deshalb viel mehr Schaden an als die Querdenken-Telegram-Gruppen oder Desinformationsblogs wie Reitschuster. Da Ja, habt ihr es. aber Bild, Bild sind die selbst wenn man Bösen. die Bild da dran ziehen will, okay, so kann man ja gern machen, durchaus kann es nachvollziehen, klingt schlüssig, aber der Witz ist, dass man ja auch gelernt hat aus den ganzen Reportagen dazu, wer da in dieser Querdenkerbewegung drin ist und bei den Impfgegnern, ja. Das sind halt so die Leute, die halt dann auf diese Demos gehen, die randalieren, die sich nicht dran halten, weißt du, denen es alles scheißegal ist. Da kommen ja auch ein Großteil von Leuten eben halt aus dem linken Milieu. Weißt du, aus dem Intellektuellen. Wollt ihr mir auch sagen, die wurden radikalisiert von der Bild? Ja, das wollen sie alles nicht wahrhaben. Das sind ja alles nur Rechte. Ja, okay, Und wow. Okay. Nee, Alter, nee. dann haben sie die Frau Schink mit ihrem Beitrag, das Impfmobbing muss aufhören. Das ist natürlich, ne, also wer sowas meint, der will ja, dass alle Leute sterben. Ne? Wir brauchen endlich den Freedom Day. Das war natürlich auch alles aus dem Sommer noch, ne? Also aus dem Spätsommer. Vor allem, Und warte, ich verstehe das nicht. Printmedien generell sind so immer noch so irgendwie fucking Sonntagszeitungen ist ja, irgendwie lass mich noch doch noch am mal zu Leben, Ende ey. erzählen. Und dann haben wir Okay, hier komm. diesen Ander, den ich auf den Tod nicht abkann, weil er immer diesen ganzen Krempel immer wieder relativiert. Und ja, das mit der Gendersprache, das ist alles halb so wild und tralala. Aus diesem Grund halt eben. Ne? Also ich will ihm nichts Böses, aber diese Beiträge, die er da macht, finde ich immer unter aller Sau, rieche ich mich immer tierisch drüber auf. Aber ja, lade ihn weiter ein, es ist okay. Ich rieche mich dann halt auf und es ist halt so. Aber auf jeden Fall, der ist natürlich auch wieder böse, böse, Schluss mit der Panikmache. Ne? Sowas darf man halt nicht sagen, weil dann will man ja, dass Leute sterben. Und dieses Ding hier von der Schink mit weg mit der Maske der Umwelt zuliebe. Das war auch schön. Da wurde sogar dein Panel direkt kritisiert für diese Aussage. Das wäre so ein bisschen hanebüchen, irgendwie das zu sagen, so das so gegenüberzustellen. Aber ja, ich meine, wenn die dann eingeladen werden, dann müssen sie sich ja auch irgendwas ausdenken, was sie dann da bringen können irgendwie am Tag. Und das war dann ja, aber halt auch das, was du da auch so zeigst, ne, das ist ja, weißt du, ich habe nämlich da am Anfang gedacht, okay, hat es damit zu tun, dass die Leute vielleicht so physikalisch dann irgendwie rausgehen, die Bild sich kaufen und das ist irgendwie noch ein Faktor. Aber nein, es ist alles digital. Also das heißt, du gehst online, gehst auf bild.de, guckst dir Nachrichten an und wie ist da der Zusammenhang dazu, dass du dich radikalisierst? Weil du kannst es zahlen oder nicht? Du kannst halt sau viele andere Quellen mit einbeziehen, so, und ja, okay, vielleicht machst du es nicht so, ja, aber wie gesagt, das alles einfach drauf zu schieben, dass das rechts ist, weil irgendwie Bild und in der Vergangenheit oder Großteil von den Rechten mag die Bild oder so, keine Ahnung, einfach mal plump dahin gesagt. Ja, das sagen sie noch nicht mal, sie sagen ja nur, die lügen halt rum und machen die Pandemie und tralala. Symptomlos. Aber ja, alle anderen Faktoren weglassend ist man wahrscheinlich immer näher an der Wahrheit dran, wenn man einfach davon ausgeht, dass das Gegenteil dessen wahr ist, was die Bild titelt, schreiben sie hier. Bild hetzte also die ganze Zeit gegen die Wissenschaft und RKI-Prognose, die genau richtig lag. Alles, was jetzt eintritt und was die Bild als Panik verschrie, ist eingetroffen. Dinge, die das RKI seit einem halben Jahr erklärt. Ja, und demgegenüber stellt ihr dann mal euren Artikel, den wir letzte Woche gezeigt haben, vom Anfang von der Pandemie, wo ihr gemeint habt, dass wir alles Panik machen, was die AfD und so da sagen über das China-Virus und so. Ja, und genau das ist ja mein Punkt, weißt du, das dann halt, es ist eine Kollektiv-Gruppenarbeit, die ganze Pandemie weiterzutreiben und nicht irgendwie eine irgendwie Gruppe, wenn es die nicht gäbe, wäre es besser, weißt du. Das ist genau wie mit diesen Rassenrealisten da, die dann sagen, wenn wir in Amerika einfach alle Schwarzen los wären, dann wäre das alles viel besser so, weißt du. So funktioniert das nicht. Ja, das ist rassenrealistisch. Ich staune nicht immer mal. Stochastischer Rassenrealismus, ja. Komm in meine Telegram-Gruppe. Was ist eigentlich mit Jussie Smollett? Ich habe das total verpasst. Worum geht's da? Der ist fünf von sechs Anklagepunkten oder so schuldig gesprochen worden. Was ist denn passiert? Ja, der Jussie Smollett. Erinnert euch noch an den Herrn, der hat ganz fürchterliches erlebt. Auf dem Weg nach Hause ist er von zwei Trump-Leuten angegriffen worden und ihm wurde ein Seil um den Hals gelegt und er wurde bedroht. Es hat sich hinterher herausgestellt, dass es doch alles ganz anders war, als er es dargestellt hat. Und ja, ihr habt ja gerade schon gesagt, wie was da jetzt bei rumgekommen ist, aber hier in dem Artikel wird beschrieben, wie die Strategie von dem vor Gericht war. Das war eine sehr interessante Strategie. Und zwar, zunächst hat er einmal behauptet, dass es eine Verschwörung gegeben hätte zwischen den einen von diesen beiden Leuten, die ihn angegriffen hätte, weil das ein Ex-Freund von ihm wäre und der wäre eifersüchtig, weil die Beziehung auseinandergegangen ist und deswegen hätte er sich quasi mit der Polizei und verschiedenen Medienhäusern verschworen, um Jussie Smollett quasi anzuschwärzen. Das ist Punkt 1. Alles sehr glaubwürdig natürlich. Punkt 2, selbst wenn das, also das ist quasi, wie er den Tathergang geschildert hat, aber er hat, das war nicht sein Hauptargument, dass er unschuldig ist, war gar nicht sein Hauptargument, sondern sein Hauptargument ist, dass die Jury ihn freisprechen soll, aufgrund der Umstände, weil, ja, wegen dem ganzen Black Lives Matter-Angelegenheit, weil Schwarze in Amerika keine Chance haben vom Justizsystem und anderen Sachen. In Smollett's case, the defendant talked about his mistrust of the people, of the police and openly accused the prosecutor of misrepresenting facts to the jury. Und deswegen, to solve it, confronting the racist and racial crisis in criminal justice, jury nullification gives jurors a special power to send the message that Black Lives Matter. Also im Endeffekt, liebe Jury, ihr wisst zwar, wie die Faktenlage ist und dass ich hier nicht die Wahrheit sage, aber sprecht mich doch bitte frei, um ein Signal an die Welt zu setzen, dass Black Lives Matter. So. Und das ist völlig in Ordnung. Und das ist auch eine valide juristische Strategie gewesen. Das haben die Anwälte auch mitgemacht. Da gab es in der Vergangenheit wenige, aber einige Fälle, wo diese Strategie tatsächlich auch funktioniert hat. Lustigerweise eher in Kontexten, wo, ja, was heißt lustigerweise, tragischerweise in Kontexten, wo beispielsweise irgendwelchen Weißen vorgeworfen wurde, dass sie Schwarze misshandelt hatten, und dann hat die Jury, weil sie halt rassistisch war, gesagt, okay, wen interessiert, was da gemacht wurde, wir sprechen jetzt einfach frei, obwohl die Faktenlage eindeutig ist. Und ja, das ist ja auch in Anwaltskreisen, die in diesem Black Lives Matter Umfeld unterwegs sind, ist das im Endeffekt ja auch eine ideologische Sache, dass man quasi dieses Unrecht wieder ausgleicht, indem man diesen Mechanismus der Jury Nullification ausnutzt, um ja die Nachricht von Black Lives Matter weiterzutreiben. Ja, wunderbar. Die Fakten zählen nicht mehr vor Gericht, sondern es wird einfach nur noch appelliert an das Herz der Jury. Er hat doch das für die gute Sache gefaked und alle in das Licht geführt und gelogen und apropos. Stefan. Ist ja schön, dass es nicht geklappt hat, so gesehen, ne? Zu 5/6. Ja. Liebe Jury, Sie wissen, dass 2+2=4 ist, aber das ist schon so lange eingestanden, so ein Klischee schon. Lasst uns mal 2+2=5 wahrnehmen. Nicht gleich 4, Leute. So, Chewbacca weil, ist ein Wookie. Ja. Ein pikantes Detail bei der ganzen Sache war, dass es nochmal so ein Mini-Hoax nochmal gab, weil eine der Anwältinnen von Jussie Smollett einem der Richter vorgeworfen hat, dass er sie quasi körperlich bedrängt hätte. Was sich auch nicht so rausgestellt hat, dass das wirklich so war. Ja. Und die haben halt versucht, auch als Strategie den Richter austauschen zu lassen und den Gerichtsprozess damit quasi zum Kippen zu bringen. Was auch nicht geklappt hat. Also die haben schon einige Tricks versucht. Ne, die sind echt schöne, richtige Gutmenschen. Gute Menschen meinst du? So wie die Linksextremen? Ui, die richtige Demokraten meinst du? Muss man differenzieren. Muss nicht man ganz alle. Genau differenzieren. Nicht alle. Ja, der Herr Palagan ist ja auch Autor vom Volksverpetzer und hat hier einen, ja, er hat etwas geschrieben, lesen wir es mal. Wir müssen jetzt erst recht sehr genau differenzieren zwischen Linksextremen, die unsere Demokratie zerstören wollen, und Menschen, die Sorge haben, Kritik äußern oder den Dingen ablehnend gegenüberstehen. Man stelle sich vor, ne? Deutschland hätte 1977 so auf die RAF reagiert, weil hier der Herr Kretschmer Ministerpräsident von welchem Land? Sachsen-Anhalt, Thüringen, oder Sachsen-Anhalt könnte sein, ja. Der hat nämlich geschrieben, wir müssen jetzt erst recht sehr genau differenzieren zwischen Rechtsextremen, die unsere Demokratie zerstören wollen, und Menschen, die Sorgen haben, Kritik äußern oder Dingen ablehnen, gegenüberstehen. Bei Linksextremen kann man auch ruhig differenzieren, weil ja, je weniger man differenziert, desto ungerechter wird es. Und der Witz ist, dass das doch genau das ist, was sie früher gemacht haben, dass alles relativiert haben, dass alles hingestellt haben, als es der gerechte Kampf irgendwie von den Leuten gegen das Schweinesystem. Also man hat auch große Teile der linken Szene zu Unterstützern oder Sympathisanten gemacht. Das will ich mal gar nicht abstreiten, auch wenn der Herr Palagan das halt eigentlich so genau nicht wissen kann, weil er nicht dabei war. Er ist 6 Jahre nach 1977 geboren, hat die RAF also so nicht mitgekriegt, wirklich. Aber ich sehe auch noch immer einen Punkt, einen Unterschied zwischen Menschen, die sich gegen eine Übergriffigkeit des Staates wehren, und Leuten, die sagen, wir müssen jetzt automatische Waffen in die Hand nehmen und den Kampf irgendwie gegen die Besatzer und ähnliche Gruppen. Ja, aber was ist denn das für ein, das ist eigentlich schon irgendwo ein schiefer Vergleich, denn da wird gegenübergestellt ein Ziel, zum Beispiel die Demokratie zu zerstören, ja, mit Mitteln, also wie was Leute da tun, weißt du, so, und es wäre halt irgendwie besser, wenn er klar gesagt hätte, wie denn zum Beispiel eine Demokratie diese Leute da zerstören wollen, ja, weil du kannst durchaus Kritik äußern und Dingen ablehnend gegenüberstehen, zum Beispiel der Demokratie, ja, so, und das beißt sich nicht wirklich, aber ich verstehe schon, was er da sagen will, genau wie du auch gesagt hast, so, dass die Leute da hier zu Waffengewalt greifen. Es ist ja auch der richtige Vergleich wäre gewesen, jetzt halt nicht die RAF herzunehmen, sondern den G20-Gipfel wegen mir, ne? Wo halt auch aus der Demonstration raus linksextreme Gewalt verübt wurde, genau wie bei manchen Demonstrationen der Querdenker Gewalt ausbricht. Ja. Das wäre ein Vergleich gewesen, nur hätte der halt nicht funktioniert, weil da ständig zwischen den Linksextremen, die unsere Demokratie zerstören wollen, und Menschen, die Sorge haben, genau unterschieden wird. Ja? Also, denn dann hätte sein Argument nicht geklappt. Deswegen hat er die RAF genommen und damit klappt sein Argument auch nicht, was mal wieder zeigt, was der Herr Anpalagan halt, der versucht halt einfach nur Haltung durchzubringen, egal wie die Fakten. Tja. Linksextrem und brutal. Ist jetzt ein Mann, eine Frau, die sich im weitesten Sinne zum linksradikalen Spektrum zählen, ne? Und mit uns über Militanz und Gewalt im Antifaschismus reden wollen. Die haben uns einen Treffpunkt genannt und eine Uhrzeit und das ist in genau 10 Minuten. Wir haben zuerst ohne Kamera gesprochen. Am Abend stimmen sie einem Interview zu und wir gehen in einen Hinterhof in Konnewitz. Ihre Gesichter dürfen wir nicht zeigen, auch ihre Stimmen sprechen wir nach, denn sie fürchten Verfolgung durch die Polizei. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Was Ähnliches, was Nina vorgeworfen wird? Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern, aber schon stark möglich. Das Ding ist, wenn es darum geht, ob wir schon Nazis auf die Fresse gehauen haben, also meinerseits ja, auch gezielt. Was heißt gezielt? Also Personen abgefangen. Wie läuft sowas ab? Können wir euch aus taktischen Gründen nicht verraten, nur so viel. Nicht ganz verraten. Wir fahren nicht sinnlos aufs Dorf auf raus und picken uns irgendjemanden raus, sondern es wird richtig recherchiert. Wer sind bekannte Kader? Wer ist gefährlich auf der Straße? Diese Leute werden beobachtet, verfolgt, wo sie wohnen und dann effektiv abgefangen. Dann müsst ihr euch aber nicht wundern, wenn ihr mal was in diese Leute fühlen sich einfach viel zu sicher. Und die Sicherheit wollen wir ihnen nehmen, indem wir sie an intimsten Punkten angreifen. Das heißt, vor dem Haus, im Haus. Oder auf der Straße. Oder direkt auf der Straße. Uns würde es auch wahrscheinlich um einiges weniger Energie kosten, wenn man mit denen argumentieren könnte. Aber mit Neonazis und Faschisten kann nicht mehr argumentiert werden. Das bedeutet, dass man immer diese Kante zeigen muss. Und leider ist in ganz, ganz vielen Fällen diese Kante ein Schlag ins Gesicht. Oder man könnt ihr verstehen, dass Leute aus der, sag ich mal, bürgerlichen Mitte sagen, puh, gut, dass solche Leute, die sowas machen, einen Prozess bekommen und vielleicht auch aus bestimmten Gründen in U-Haft sitzen? Absolut. Ich kann absolut nachvollziehen, dass Menschen aus der bürgerlichen Mitte denken, dass dieser Mensch hinter Schloss und Riegel gehört. Diesen Schockmoment kann ich absolut nachvollziehen. Aber man muss auch begreifen, dass Lina und wir alle hier nicht in der bürgerlichen Mitte leben. Wir leben an einer Grenze zu einem Faschismus, der sich immer weiter ausbreitet. Und die bürgerliche Mitte, also die Menschen, die jetzt angesichts der Gewalt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, das sind die Menschen, die wir von rechtsextremer Gewalt fernhalten. Gewalt mit Gewalt bekämpfen. Lässt sich so der Rechtsextremismus zurückdrängen? Du glaubst, man kann einen Nazi mit Gewalt vom Nazi-Sein abhalten? Ich sag mal so, wenn man jemanden oft genug auf die Finger haut, dann überlegt er sich beim nächsten Mal zweimal, ob er einen Hitlergruß macht oder was anderes oder ob er jemanden beleidigt. Das ist normal, würde ich sagen. Aber die Intention ist ja auch zu zeigen, wir haben keine Angst, wir stehen hier und wir sind im Endeffekt bereit. Ja, und dann kommt zurück, dass die Gegenseite irgendwann genau euch so betrachtet, wie ihr sie betrachtet, und dann verwenden sie eure Taktik gegen euch. Ja, geil, super. Aber als die hier darüber geredet haben, hätte man vielleicht nichts gegen gehabt, aber zuschlagen ist so, ne? Als sie davon geredet haben, ja hier, wie macht man das, ne? Habe ich so gelacht, einfach weil mich das so richtig erinnert hat an die Taktiken von Heidelberg-Verbot, Mann. Das war wirklich so Adresse nennen, ja, die Leute angreifen, so. Und im Endeffekt war dann keiner da. Aber es war halt alles so, oh Mann, oh, das hat jetzt voll funktioniert, Mann. Sehr gute Taktik, Mann. Oh, Mann. So, eine Frage, wie macht man das? Die machen das genau wie die Rechten, ey. Das ist halt echt dämlich, weil sobald du reinwirfst, dass es durchaus möglich ist, dass die Leute, die dann in eine bestimmte Ideologie haben, nicht zwangsläufig unbedingt psychologisch und mental gesund sein brauchen, besonders wenn es um so realitätsverweigerndes Zeug geht, weißt du, so dass die Leute schon irgendwo einen Schaden haben, ne, dann ist das eigentlich, dass sie da halt einfach Krüppel schlagen, weißt du, so da ist einfach ein Typ, der halt irgendwie im Kopf hat irgendwie mentale Probleme und die gehen hin und kloppen den und terrorisieren ihn. Das sorgt ja super, dass seine Probleme dann weg sind. Klasse, Mann. So, keine Ahnung, ganz ehrlich, Mann. Es muss irgendwas falsch mit einem sein, wenn man unironisch irgendwie in einer Gruppe mitschwimmt, die halt extremistische, dogmatische Sachen im Kopf hat und dann drauf. Ja, aber OPEX, die leben an der Grenze zum Faschismus. Ja, keine Ahnung. Die laden die Schuld auf sich, ganz einfach. Ne? Ich finde es halt faszinierend, wie Leute hier die härtesten Verschwörungsfantasien von sich geben. Wir leben an der Grenze zum Faschismus. Ja? Wir schützen die Mitte vor rechtsradikaler Gewalt und ähnlichen Unsinn, ohne dass das von dem Beitrag. Ich meine, sie machen sich nicht damit gemein, aber es wird auch überhaupt nicht hinterfragt, leben wir denn an der Grenze zum Faschismus? Ist denn das, was hier als Grund für das illegale Engagement angegeben wird, überhaupt vorhanden? Oder träumen diese Leute sich da irgendwie... Also auf die Weise, wie die sich das vorstellen, glaube ich nicht. Also man könnte ja vielleicht den Great Reset noch heranziehen oder so, aber das ist, glaube ich, nicht gemeint da bei denen. Und diese stolz geschwellte Brust am Anfang, da wird recherchiert, da werden Kader ausgespäht, wir machen uns voll die Mühe. Ja, das haben sich die Leute in der Normannenstraße in Berlin gab es mal die Staatssicherheit, die hatten auch die Leute ausgespäht und mit Gewalt zum Schweigen gebracht. Ja, wer mal auf fünfmal auf den Finger gehauen kriegt, der wird sich noch überlegen, ob er versucht, den Sozialismus in seinem Lauf aufzuhalten. Weißt du was? Wir machen das mal so, ja, wir machen das so, wir sagen den Leuten, die sollen innerhalb von ihrem Haus, wo sie wohnen, ja, den Nachbarn auf die Finger hauen, ja, so, und wenn die bemerken, dass die da irgendwie irgendwas hören oder reden, was nicht konform ist, ja, dann können die gerne da vorbeikommen und dann, da hast du doch... Ja, es ist so eine Methode, ne, mit auf den Finger hauen, so ein Metz-TG oder Impf Zwang, so möglicherweise, ne? Das sind sie auf die Finger hauen, finde ich. Ansonsten ist diese Doku eigentlich ganz sehenswert, weil sie diesen Fall Lina E. nochmal ganz gut zusammenfasst, auch Betroffene der Angriffe zu Wort kommen lässt. Natürlich wird immer gesagt, das sind aber auch Neonazis. Es wird natürlich immer für den Zuschauer eingeordnet, dass es irgendwie vielleicht auch an den Leuten selber liegen könnte, dass sie angegriffen werden. Der Punkt. Wo ist denn da bitte die Reaktion? Die sagen ja explizit, wir gehen raus und wir hauen den aufs Maul, mit anderen Worten, ja. Mhm. Aber die sagen nicht, die Leute laufen durch die Straße und schlagen andere Leute und deswegen reagieren wir. Die sagen ja nur, wir beschützen die Leute, die in der Mitte stehen und die Hände über den Kopf zusammen und nichts machen. Aber okay, die sagen. Also schickst du durch vorbeugende Gewalt, ist ja auch nochmal fragwürdig. Ne? Akzelerationismus pur ist das. Price, nein, das ist vorbeugende Gewalt. Ach so, dann ist okay. Das ist vorbeugende Gewalt. Und mir ist da währenddessen noch so ein paar Sachen noch eingefallen, sowas wie dieses Ding, wo es hieß hier, als sich Bleilo und Schlomo und Dr. Rand da mit von Funk da treffen wollten für ein Gespräch, ne, und Schlomo da gesagt hat, ich würde gerne meine Identität wahren, weißt du, und sie halt verschleiert dann da hocken, weißt du, so im Gespräch, wurde das Gespräch abgesagt, weil es hieß, ja, wir sind hier in Deutschland und Zivilgesellschaft und wir, weißt du, schauen uns gegenseitig ins Gesicht, wenn wir miteinander reden, weißt du, so, das ist doch ein fucking linker Talking Point. Also, was ist das? Und das zweite Ding ist, wenn ich dann diesen Leuten sage, hey, weißt du was, interessante Position, ja, formulier sie mal auf meine Webseite, so, ne, dann heißt es so, oh, nee, das geht mir zu weit. Nein, so nicht. Also, die Frage ist halt auch, wo sitzen die Vorbeter von dem ganzen Kram? Das wird hier gerade auch im Chat gesagt, halt, dass so Leute wie der Herr Böhmermann oder die Frau Bosetti oder sehr engagierte Lehrer halt da im Endeffekt auch mit vor diesen jungen Leuten stehen und ihnen diesen Wahn auch offensichtlich nicht ausreden wollen, sondern eher einreden. Weißt du, das ist halt echt so ein Witz, Alter. Die Linken haben eine Vormachtstellung, die haben die 68er-Revolution da ideologisch quasi gewonnen, würde ich mal so zusammenfassen, konnten da in Ruhe 20, 30, 40 Jahre lang ihr Ding durchziehen, weißt du, gesellschaftlich, und sie sind schon der gesellschaftliche Konsens. So, niemand wird sich darüber aufregen, dass du da irgendwo einen Antifa-Sticker draufklebst, es sei denn, die Leute sind irgendwie so darüber informiert, was zum Fick das Problem mit Antifa ist, weißt du? Der durchschnittliche Normie würde sagen, ja, Antifaschismus wichtig und richtig, genau in der Form, ja, ja, absolut, ohne groß zu wissen, wie das da umgesetzt wird und worum es da geht, weißt du? Ich würde gerne noch anfügen, ich finde, man sollte einige Bilder aus diesem Film allerdings öfter zeigen, und das sind die Verletzungen der Menschen. Da sind einige Fotos eingeblendet worden, wo man die Verletzungen der Menschen, die mutmaßlich von Lina E. und ihrer Hammerbande angegriffen worden sind, gesehen hat. Und da kann es einem anders werden. Ja, und das sind keine Worte. Man sieht, wie Leute fast den Schädel eingeschlagen bekommen haben. Ja, dafür, dass sie halt, ich mag ihre Meinung auch nicht, aber ich finde es halt auch völlig verkehrt, jemanden mit solchen gefährlichen Waffen. Wenn die zu mir kommen würden und sagen würden, pass auf, wir können dir entweder mit unseren Stahlschuhen können wir den Kopf eintreten, oder wir können dir verbal einfach dastehen und beschreiben, wie das aussehen würde. So, ne? Verbale Gewalt meinst du jetzt, ja. Ja, verbale Gewalt. So. Eine detaillierte Erklärung davon, wie es ist, wie es sich anfühlen würde, so, ne? So, dann ist ganz klar ein ganz tiefer Unterschied dazwischen, weil nämlich Sprache bedarf Interpretation, das kannst du ignorieren zum Beispiel, ja, was dir gesagt wurde, aber du kannst es nicht ignorieren, dass einfach dein Hirn oder dein Schädel verletzt ist, so, das kannst du nicht wegignorieren, das heißt, wenn da irgendjemand Worte sagt, weißt du, so dann ist es weitaus weniger schlimm, in egal welchen Kontexten, egal was gesagt wird, als die Person irgendwie vom Kopf her einzutreten, Mann, Alter, was ist denn das, irgendwie Verhältnismäßigkeit, nicht so deren Ding, ne? Und wir sind diejenigen, die hier in der bürgerlichen Mitte sind, und die beschützen uns alle. So, Faschisten, ja, haben. Danke auch, ne? Faschisten haben ganz charakteristisch dieses Ding an sich, dass sie sagen, ja, mit jedem Mitteln, uns ist kein Mittel irgendwie falsch, ja, wir wollen unsere Ziele erreichen, jetzt sofort ab jetzt, weißt du, jetzt geht's, ja, und ne? Fühlen sich auf jeden Fall auch im Recht, ne? Und halt, also. Ja, klar, ja, aber weißt du, dass die halt hingehen und eben mit faschistischen Mitteln versuchen, Faschismus loszuwerden. Digga, das zeigt doch nur den Leuten, dass Faschismus irgendwie doch mal sinnvoll sein kann. Ich kann das nicht ab, Alter. Das ist so dumm. Was ist das jetzt? Was ist das? China. Das ist China hier. China State Affiliated Media, die USA kritisiert für ihre Demokratie. Dass sie. Aber das ist doch die Global Times, Chris. Wie meinst du China Affiliated Media? Ja, es ist halt China Staatsmedium. Ah ja, okay, die haben auch ein rotes Logo. Ja, das sind kommunist-sozialistisch. Aber warte, nee, das steht ja in so verschwommener Schrift, ne? China State Affiliated Medium. Ah, steht da jetzt. Geht es darum? Darum, ja, die beschweren sich darüber, dass halt eben die USA Demokratie verbreiten wollen, obwohl die angeblich bei sich zu Hause auch nicht haben. Und dann gibt es hier We Will Stop the Steal, also geteilter Kongress mit hier 6. Januar, und dann haben wir hier einen Polizisten, der auf der Freiheitsstatue kniet und die sagt, I can't breathe. Und dann haben wir hier irgendwie der Demokratie hochhält, während im Hintergrund die alten Menschen vor Corona Angst haben. Da ist ein Loch im Boot. Ein Loch im Boot, ja. Das ist halt die Überquerung der Delaware oder so. Und dann haben wir in Anführungsstrichen Tax the Rich. Und das funktioniert dann wohl so, dass dann irgendwie das Geld von den armen Leuten zu den Reichen fällt, weil die ja hier die Wippe nach unten drücken. In China läuft das anders. So. Jack Ma ist von weg vom Fenster. Ne? Es ist ja nicht so, als würden die Leute, von denen das Geld wegkullert, dann irgendwie eine Dienstleistung verwenden, der den Reichen gehört. So, keine Ahnung. So. Ja, das sind halt eben alles Sachen, wo sie hier angreifen, Sachen, wo ja die Linken dafür sind. Ne? Also wo ja die Linken jetzt sagen wollen, das ist hier ein Problem für die Demokratie. Und es heißt ja immer, also Desinformation haben wir ja hier nur im Zusammenhang immer mit Rechten und Russen und ja, das ist im Prinzip alles. Rechte und Russe, so zweimal eher. Und guck mal, Intimidation, Provocation and Hegemony will not pave the way for promoting democracy. Also, okay, China, Medium, Outlets, Silence, was ist mit den Konzentrationslagern bei euch? Ja, eben, ja. Wie hilft das? Ja, großer Sprung, na, wie war der? Hat besser euch gefallen? Demokratie dann halt, ja. So fucking, oh man. Demokratie. Die denken auch, das ist auch wirklich so ein Meme, Alter. Die denken doch ernsthaft, dass Amerikanern, ja, so dem Durchschnittsamerikaner, ja, die Demokratie ja, ach, so heilig ist und dass er dann deswegen dann, oh mein Gott, ihr habt ja so recht, wow, vielen Dank für die Relativierung, Mann. Nee, die da leben, haben da eine viel klare, komplexere Sichtweise drauf, besonders so der Durchschnittsamerikaner so. Und ja, ah, das ist so fucking lustig. China Affiliated Media. Ja, ich habe diese Woche einen Podcast von der Deutschen Welle gehört, nicht Deutschen Welle, von der Bundeszentrale für politische Bildung gehört. Und da ging es um Desinformation und es war grottenschlecht. Also sie haben da auch angefangen mit 6. Januar und haben dann irgendwie gemeint, in der ersten Folge würde es gehen um Informationen, Desinformation aus dem Ausland. Dann hatten sie Helge Lind und seinen Hack, also dass er gehackt wurde, sagen aber auch selber, dass das natürlich ein Deutscher war, der den da angeblich dann gehackt hat. Ja. Und dann haben sie diesen Herrn hier, den Verfassungsschutzpräsidenten von Thüringen, der ja bei uns jetzt auch ein alter Bekannter ist, der ja auch bei der Amadeo-Antonio-Stiftung im Stiftungsrat sitzt und der ja standardmäßig immer angerufen wird, komischerweise, wenn es darum geht, irgendwie zu sagen, was irgendwie ja, eine rechte Kampagne irgendwie ist oder welche Leute irgendwie rechtsoffen sind und so weiter und so fort. Antisemitismus ist sein Spezialgebiet. Da bin ich ziemlich sicher. Aber das hat die Kahane ja auch. Das auch, das ja. Da kommen wir auch gleich zu. Aber erstmal wollte ich noch weiterreden mit der mit diesem unmöglichen Ding da von der Bundeszentrale für politische Bildung. Weil dann kamen sie nämlich bei Helge Lind noch auf dieses Foto, wo er da einen Sandsack in der Hand hat. Und dann sagt Helge Lind, das wäre denn eine Desinformation, dass dieses Foto rumgegangen wäre und dass man dann dazu behauptet hätte, er hätte ja gar nicht geholfen, er hätte ja nur diesen Sandsack festgehalten. Und hat sich dann darüber beklagt, dass sogar Leute im richtigen Leben dann irgendwie in einer im Supermarkt ihn irgendwie ansprechen würden, er wäre ja der nur den Sandsack hochgehalten hat und nicht geholfen hätte. Und das wäre ja dann auch jemand gewesen, der selber betroffen war von der Flut. Und so schlimm wäre jetzt also diese Desinformation, dass schon Leute, die selber von der Flut betroffen sind, nicht wissen, dass er nicht doch geholfen hat, sondern dachten, dass er nur einen Sandsack festgehalten hat. Also totaler Quatsch, weil ich meine, wie soll man das denn wissen von diesem Foto? Das war halt ein Foto von ihm in Zivilkleidung, wie er einen Sandsack in der Hand hat. Und also ich war selber mal im Katastrophenschutz. Wenn man da irgendwas tut, dann hat man nicht seine Zivilkleidung an, da hat man Schutzkleidung an. Und deswegen wirkt das natürlich für die Leute so, als hätte er nur mal diesen Sandsack festgehalten, um ein Foto machen zu lassen. Wenn er die Ärmel hochgekrempelt hat, war es glaubwürdig, sonst nicht. So sieht er halt eben auch aus. So sieht er halt eben auch aus. Er sieht halt nicht aus wie jemand, der anpacken kann. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Bei aller Liebe. Ja gut, aber ein paar Sandsäcke tragen kann jeder. Und ich will jetzt auch nicht, nur weil wir den Helge halt aus seiner politischen Richtung nicht mögen, ihm unterstellen, dass er da irgendwie nicht geholfen hat. Ich denke, es gibt da, hat zu dem Warum Zeitpunkt geht es auch viele Leute in Zivilklamotten gegeben, die da auch geholfen haben, einfach weil sie einfach dazugekommen sind und gesagt haben, was kann ich machen oder so. Ich mir schon vorstellen. Darum geht es halt auch überhaupt nicht. Es geht darum, dass sie das ja da als Beispiel bringen für eine Desinformation. Und was es halt eben ist, es ist einfach dieses Foto von ihm, wo er so aussieht, wie er aussieht und wo Leute dann darauf schließen, dass er deswegen nur dieses Foto gemacht hat und dann nicht geholfen hat. Das ist alles. Und das ergibt sich daraus leider nicht. Tut mir leid. Also, und das so hinzustellen und dann auch in einem Beitrag, dessen Thema eigentlich Desinformation aus dem Ausland sein soll, vollkommen fehl am Platz. Und es war wieder nur, wir haken unsere Punkte ab. Und die Rechten und wir haben ihn dabei und so weiter und so fort. Also es war wirklich ätzend. Und am Ende haben sie sich dann noch vorgelesen, wer daran beteiligt war. Und da war irgendwie Faktencheck Caroline Schwarz. Die kennen wir auch schon. Auch eine alte Bekannte. Und ja, aus meiner Sicht halt eben reines Narrativ, kein Informationswert, wild irgendwelche Punkte rausgenommen, mit denen man Stimmung machen kann, in dem Sinne, wie man möchte. Also ganz schlimm. Und das habe ich jetzt zum Anlass genommen, nochmal zu gucken, nachdem Stefan, wie heißt er, Stefan Kramer, dem Leiter vom Thüringer Verfassungsschutz. Und dabei habe ich hier diesen Artikel gefunden, der schon ein bisschen älter ist, nämlich von 2016, von der Frankfurter Allgemeinen. Und die schreiben hier ganz interessante Dinge. Nämlich, dass es da direkt eine Kontroverse gab, als der Mann ernannt wurde. Und zwar insofern, dass jemand, der Chef des Verfassungsschutzes sein muss, nach den Regularien von Thüringen eigentlich die Befähigung zum Richteramt haben muss, also ein Volljurist sein muss, also drittes Staatsexamen haben muss. Und dass das wohl der Kramer damals nicht gehabt haben soll. Er hat es definitiv nicht gehabt, weil das wurde ja halt eben kritisiert und es haben aber diverse Medien, was hier halt drin steht, berichtet, dass er das eigentlich gehabt hätte und diese Medien haben das von Wikipedia abgelesen und Herr Kramer hat sich verteidigt mit, ja, das steht bei Wikipedia, aber habe ich ja selber nie behauptet. Habe ich ja nicht behauptet. Geil. Und das zweite Ding ist mit Antisemitismus, genau, wurde ja da auch irgendwie bei der nicht nur Amadeo-Antonio-Stiftung, aber er hat da auch schon für hier, wie heißt nochmal dieser Zentralrat, für die hat er auch irgendwie gearbeitet. Und in diesem Artikel hier steht in diesem Artikel hier steht drin, dass er das Judentum angenommen hat. Also er ist nicht da irgendwie in die Familie reingeboren oder so, sondern das hat er sich selber ausgesucht. Und jetzt hast du ja so einen Typen, der ja im Endeffekt ein Geheimdienstler ist, der ja, weiß ich auch nicht, wer das bei Wikipedia schreibt, dass ich die Befähigung zum Richteramt habe, kann ich auch nichts dran ändern. Ich habe das ja nie behauptet, so in dieses Amt reingekommen ist. Dann quasi auch noch seine ganze Befähigung als Rechtsextremismus-Experte so nach dem Motto, ja, ich bin ja hier auch hier, ne, jüdischer Staatsbürger hier und hier irgendwie dabei gewesen und so, was ist, was er sich selber ausgesucht hat. Und dazu sagt er übrigens, ja, nee, Konvertit können Sie mich nicht nennen, ich war ja früher nie in irgendeiner Kirche. Das ist seine Erklärung dafür. Und ja, ich fand's einfach nur lustig. Es ist ein Geheimdienstler und dann solche Geschichten. Schon und ein jetzt, bisschen wie die gemachte Identität aus. Ne? Und jetzt ist er der erste Typ im Rolodex von sämtlichen Journalisten, wenn es darum geht, gegen irgendwen irgendwie Dinge, die keine Fakten sind, aber so darstellen zu lassen, dass das jetzt nach Meinung von dem Experten, dem Verfassungsschützer, dem, der es wissen muss. Dem Maßen als Antisemit oder so. Genau, da kam er ja auch drin vor, aber es ist ja bei weitem nicht das Einzige. Wie gesagt, auch in diesem aus meiner Sicht wirklich skandalösen Beitrag von der Bundeszentrale für politische Bildung da, also wo ich mir wirklich mal wieder gedacht habe, alter Schwede, das ist ja eigentlich selbst sogar nach objektiven, wenn man jetzt gar nicht das weiß, irgendwelche Dinge, diese ganzen Sachen, die ihr damit reinbringt in eure Sendung, von der ihr ja selber sagt, dass sie eigentlich ein anderes Thema hat, dann da plötzlich mit Helge seinem Sandsack anfängt und so eine Scheiße. Also, das ist doch nur wohl wirklich offensichtlich, nur wieder so, wie ihr die Welt irgendwie darstellen wollt, mal wieder eine Art und Weise, das zu machen und dann irgendwie zu sagen, aber das ist total relevant, das so zu sehen, wie wir das sehen, weil wir sind ja von Feinden umzingelt und sie kommen, um uns zu holen und sie wollen unsere Demokratie beschädigen und diese ganzen Geschichten halt, ne? Und da drin halt den Kramer mal wieder da drin, der dann irgendwie sagt so, ja, das ist hier, das ist gefährlich und hier ist gefährlich und da ist gefährlich. Und ja, Geheimdienstmensch mit solchen seltsamen Dingen, für die er ja überhaupt nichts kann und die ja nur falsch verstanden werden und so, wie er da irgendwie in diesen Posten gekommen ist. Und dann soll er wohl auch noch mit reingespielt haben, dass sie das dann alles so dann doch wieder gesagt haben, ja, das war jetzt vielleicht nicht so ganz okay, aber naja, der alte Typ war ja noch schlimmer. Deswegen ist er hier eben auch dieser Titel von dem Ganzen hier bloß kein zweiter Röver. Das war nämlich der Vorgänger von dem Herrn Kramer. Und der hat dann so schöne Sachen gesagt wie, ja, ich war betrunken und am nächsten Tag habe ich meine Ernennungsurkunde in meiner Tasche gefunden und dann wusste ich bin jetzt Verfassungsschutzpräsident. Das ist so ein Zitat von diesem Röver. Und der soll halt eben auch dieses NPD-Verbotsverfahren vergeigt haben mit seinen ganzen V-Leuten, wohinter die V-Leute nicht wussten, wer auch selber noch V-Mann ist und alle waren V-Männer. Und dann konnte man dann da halt nichts mehr machen, weil die V-Männer über andere V-Männer ausgesagt haben irgendwie. Und ja, lauter so eine Scheiße halt. Ne? Also der war halt komplett inkompetent wohl irgendwie. Und verglichen mit dem war hier der Kramer dann wahrscheinlich Saubermann von dem Herrn und deswegen haben sie den halt eben dann genommen. Und jetzt kann er halt eben bei sämtlichen Journalisten, die da irgendwie ihr Narrativ bedienen müssen und irgendwelche gegen irgendwelche Maßens halt aus meiner Sicht halt auch geheimdienstliche Operationen abfahren, um den irgendwie in was weiß ich nicht was für ein Licht erscheinen zu lassen. Da ist dann hier Mr., ja, kann ich doch nichts dafür, wenn die Wikipedia sagt, dass ich Volljurist bin. Ist dann halt geeignet dafür. Alter Schwede, ey. Ja, wie gesagt, die sind ein bisschen mangelnde Ware, diese Volljuristen, aber da kann man trotzdem natürlich drauf achten. Nee, da gibt es auch genug Leute von. Ja, ich meine, der Richter Fischer hat mal gesagt, die werden ziemlich selten, oder beziehungsweise. Ja, die wären Mangelware eben, mindestens. Ne? Ja, unter den Juristen wahrscheinlich haben da nicht viele Leute Bock drauf, noch ein drittes oder ja, gut möglich. Und dann auch so ein hohes Richteramt möchte auch nicht mehr jeder machen und so, ne? Also das zweite Staatsexamen befähigt einen zum Richteramt. Ich weiß jetzt nicht, worüber ihr sprecht, aber das ist dann kein Staatsexamen mehr. Das heißt dann wahrscheinlich anders. Nee, das muss das zweite dann sein. Weil das zweite, ja. Das ist ja das, was Sie meinen, Befähigung zum Richteramt halt. Das ist das, was er eigentlich haben muss als Chef des Verfassungsschutzes. Ja, das müssen ja ein paar andere Leute auch noch haben, ne? Zum Verfassungsgericht und so weiter. Nee, das müssen die nicht haben, weil... Eigentlich müssen sie es haben, aber momentan nicht mehr. Nein. Also da ist es auf jeden Fall so, also ich weiß nicht, wie es beim Bundesverfassungsgericht ist, aber da, wo diese Dame hier, die sich über Antikommunismus beschwert hat, die da nominiert wurde, da ist es auf jeden Fall so, dass sie das so geteilt haben, dass es das irgendwie halb und halb ist. Also halb Richter und halb Laien. Also das gibt es schon. Ja. Laien? Ja. Schöffen? So, ja, quasi, ja. Ja. Verweigert der Bundespräsident die Ausfertigung? Hier hat die ehemalige Bundesregierung dem Steini noch ein Ei hingelegt, das vielleicht V sein könnte. Vielleicht haben da auch nicht genug Vorjuristen dran gearbeitet. Aber im Endeffekt geht es um das Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit. Hört sich wunderbar an. Also das gute Gerechtigkeitsgesetz quasi. Wow. Und es ist im Endeffekt eine Änderung der Strafprozessordnung. Und das geht im Endeffekt an einen der Kerne von gewissen Rechtsprinzipien. Und ich denke mal, das ist eins der Rechtsprinzipien, was jeder Laie verstehen kann. Wenn man einmal verurteilt ist, dann kann man nicht ein zweites Mal verurteilt werden. Beziehungsweise wenn man einmal freigesprochen wird, dann gilt dieser Freispruch. Ja, weil die Bürde in einem fairen Gerichtsprozess eben ist, dass alle Beweismittel in dem Gerichtsprozess aufgearbeitet werden und dann ein Bild erzeugt werden kann, was dann endgültig ist. Es gibt natürlich Berufungen und solche Sachen, aber das ist jetzt eine andere Sache. Und wir haben Ausnahmen von diesen Fällen, beispielsweise wenn ein Freigesprochener hinterher gesteht, dass er die Tat doch begangen hat, oder wenn beispielsweise ein Beweismittel eingereicht wurde, was gefälscht war, ein Gefälligkeitsgutachten wurde gemacht oder jemand wurde erpresst, um eine Aussage zu tätigen oder sowas, dann kann es da nochmal Änderungen geben. Und jetzt soll es zusätzlich quasi, es soll zusätzlich möglich sein, dass in gewissen Mord bei Morddelikten und Völkermord, glaube ich, Delikten, dass es da möglich ist, dass wenn Beweismittel nach dem Gerichtsprozess, nach einem Freispruch gefunden werden, dass quasi ein weiterer Prozess angestrengt werden darf. Und das geht halt wirklich an einen der Kern dieser ganzen Rechtsprinzipien, ist auch sehr hoch umstritten, weil es halt auch fachlich nicht so wunderbar formuliert ist. Wurde im November vom Bundestag beschlossen, allerdings nicht mit 2/3 Mehrheit, obwohl es verfassungsmäßige Dinge berührt, ja. Und deswegen ist es bis jetzt noch nicht vom Bundespräsident unterzeichnet worden und hat halt auch deswegen noch keine Rechtsgültigkeit. Und es sieht wohl auch so aus, dass er das nicht mehr tun wird, weil die rechtliche Prüfung, die er durchführt, anhält und er selber schon Zweifel angekündigt hat. Und wie wir ja vorhin schon als Thema hatten, irgendwann ja auch ansteht, dass da mal ein Amtswechsel ansteht und es ist halt zweifelhaft, ob der bis dahin das Ganze überhaupt durchwinkt, sodass es wahrscheinlich zu der lustigen Sache kommen wird, dass die neue Regierung einfach ein neues Gesetz machen wird, was dann fachlich vielleicht besser ist, handwerklich vielleicht besser ist, dass es quasi zumindest die formalen Bedingungen alle erfüllt, dass das Thema damit halt aus der Welt geschafft werden kann. Aber natürlich die ganzen Kritiker stimmen, die sagen ja, das ist ein Rechtsprinzip, wir dürfen das in keiner Weise aufweichen, weil das, es gibt keinen Grund dazu. Wir haben Ausnahmeregelungen, die ausreichend sind. Und ja, ich zitiere, das Gesetz ist auch nicht erforderlich, da es bei Mordanklagen kein strukturelles Vollzugsdefizit gibt. Also es, wir haben jetzt nicht tausende von Mordfällen, wo das irgendwie praktisch Thema wäre. Ne bis in idem, das ist dieses Rechtsprinzip, stammt aus dem römischen Recht und ist schon seit 1879 Teil der deutschen Rechtsordnung. Dieser Grundsatz wurde nur im Nationalsozialismus durchbrochen. Ja, und jetzt vielleicht durch dieses schöne Gesetz da. Ne? Einfach nur so ein kleiner, ja, ich beklage ja immer, dass unser Rechtssystem langsam immer mehr aufgeweicht wird und ja, ein gutes Beispiel dafür. Und wie handwerklich schlecht die gearbeitet haben. Dass selbst dem Steinmeier das irgendwie eine zu heiße Kartoffel ist. Hallo, liebe Kinder. Jetzt kommt bei den Weltraumaffen der Blog für euch. Und heute grüßt euch die Schulministerin Yvonne Gebauer aus Nordrhein-Westfalen zum Start der Wochen für Demokratie und Respekt 2021 für die Klassen 1 bis 6. Ich glaube, die hatten wir auch gerade schon mal, oder? War das nicht auch die Dame, die gesagt hat, Schulpflicht ist wichtiger als... Kann sein. Dingsbums. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Müsste man zurückspulen. Ja, ich meine, das war die, oder? Liebe Schülerinnen und Schüler, stellt euch doch mal eine Schule vor, die alle Kinder gerne besuchen. Wie sähe so eine Schule denn aus? Wahrscheinlich ist es eine Schule, in der alle freundlich und rücksichtsvoll miteinander umgehen. Eine Schule, in der alle Schülerinnen und Schüler, aber natürlich auch die Lehrerinnen und Lehrer sich respektieren, so wie sie sind. Alle zusammen sind eine große Schulgemeinschaft. Alle sind willkommen und fühlen sich wohl. Alle werden gehört und niemand wird wegen dem... Ich finde es schon krass, wie hier so. Stellt euch doch mal vor, ich würde Milch und Honig. Ja, das ist schön. Und jede würde eine gebratene Taube. Wenn ich glaube, die Kinder wünschen sich was ganz anderes. Sie wünschen sich vielleicht eine Schule ohne Noten oder ohne Versagen oder wir so. Sind das alle kann ich mir vorstellen. Und jetzt schaue ich oder eine Nintendo sowas. Switch oder so. Da habe ich davon, wenn die Leute nett zu mir sind und ich kacke trotzdem ab. Aber auch dieses. Ja, ist ja schön, dass du dir das vorstellen kannst oder dass du dir das mal vorstellst oder so, aber. Du weißt schon, dass in dieser Schule Menschen sind, auch wenn die noch jung sind. Und dass Menschen dazu tendieren, eben miteinander Probleme zu haben. Was du dir da vorstellst, hört sich für mich an, wie als würde jeder morgens erstmal einen Shot kriegen, bevor er in die Schule geht, damit er ein bisschen... Ja, Leute, einmal dürft ihr raten, Dreimal dürft ihr raten, zu welcher Partei die Dame mit ihrem Möchtet ihr nicht alle überall dazugehören und eins sein in einem Kollektiv der Klasse gehört. Freie Demokratische Partei? Freie Demokratische Partei. Ja, die sind alle ganz so verwirrt, ne? Das ist aber krass. Hören wir uns doch mal an, was hat sie denn für Ideen, die Frau Schulministerin? Kein Sound. Ausgeschlossen. In dieser Schule, liebe Schülerinnen und Schüler, können die Kinder über wichtige Regeln mitbestimmen. Die Lehrerinnen und Lehrer hören ihnen zu und nehmen ihre Wünsche und Sorgen ernst. In dieser Schule achten alle darauf, nicht nur die Erwachsenen, dass die Regeln eingehalten werden, dass zum Beispiel kein Kind ausgelacht oder gar gemobbt wird. Ja, völlig realistische Regel, dass nie ein Kind ausgelacht wird. Wenn das aber gegen die Tür läuft, weil es nicht aufpasst oder so, dann ist es eine völlig menschliche Reaktion, dann irgendwie zu lachen, weil das Kind halt so blöd war, auf die Tür aufzupassen. Willst du das verbieten oder soll es dann Strafen geben oder doch eher dieses Modell, was ich eben schon angedeutet habe, wo man morgens halt ein paar Substanzen kriegt, die einen dann irgendwie den Tag über den Auslachtrieb abschalten oder was? Mit wer soll denn in die Schule gehen? Roboter? Komm, erzähl mir den. Wäre sicher eine tolle Schule. Aber was spricht eigentlich dagegen, dass eure Schule auch so eine Schule ist oder wird? Ich möchte euch ermutigen. Ermutigen, gemeinsam mit euren Lehrerinnen und Lehrern zu überlegen, wie eure Schule in Zukunft aussehen soll. Wie ihr gemeinsam in der Schule miteinander umgehen wollt. Und wie ihr Kinder mehr Verantwortung übernehmen könnt. Und deswegen starten heute die Aktionswochen für Demokratie und Respekt. Diese Wochen geben euch die Möglichkeit, über verschiedene Themen und Fragen zu sprechen und gemeinsam zu diskutieren. Dazu zählt zum Beispiel die Frage, in der Schule das Miteinander stärken könnt. Welche Ideen habt ihr dazu? Die Wochen für Demokratie und Respekt bieten eine gute Gelegenheit, Verantwortung für sich und auch für andere zu übernehmen. Es geht darum, zu lernen, die eigene Meinung zu vertreten, aber auch zu akzeptieren und zu respektieren, dass andere vielleicht anders denken und anders Moment, fühlen. Moment, Moment. Das heißt, ich darf nicht mehr nach Wahl meinen Mitschülern einen Querficker oder einen Schweinefleischfresser nennen, wenn ich Bock drauf habe? Nein. Das sind die McDonald's Aktionswochen Demokratie und Respekt. Ne? Aber den McRib gibt es nicht, weil da ist kein Schweinefleisch, gibt es nicht. Ist nicht respektvoll. Ja, aber dafür gibt es hier den Respekt-Burger mit extra viel Bacon. Und denkt dran, am Ende der Woche feiern wir das Fest. Den Gender-Burger, den Mystery-Burger. Werden alle Schüler, die damit nicht einverstanden sind, in den Wickerman gesperrt und den zünden wir da an. Entschuldigung, aber das ist nicht der Wickerman, das ist der Person of Wick, okay? Wick Person, genau. Ich dachte, Keanu Reeves wäre die Person of Wick. Ja, ich dachte jetzt so ein Wick. Sozialistische Arbeiter- und Bauerngesellschaft, die so da predigt oder so. Nicht das, ne? Mit Not das the Beast. Not the Beast. Not the children, not the children. Demokratie in einer Schule bedeutet, dass ihr als Schülerinnen und Schüler mitentscheiden dürft. Dafür habt ihr beispielsweise eine Klassensprecherin oder einen Klassensprecher gewählt. Oder ihr habt einen Klassenrat, in dem wichtige Themen gemeinsam besprochen werden. Mein Ziel ist es, dass unsere Schulen Demokratie leben und frei von Gewalt sind. Und ich möchte euch dazu ermutigen, eure Ideen in das Schulleben einzubringen und gemeinsam zu überlegen, wie ihr eure Schulen stark machen könnt. Sorry, aber das ist ein Widerspruch. Und deswegen wünsche ich mir, dass... Sie hat gesagt, hier, sie wünscht sich mehr Demokratie und dass die Leute Demokratie leben. Aber Demokratie zu leben bedeutet, dass eben auch verschiedene Ansichten von Leuten gegeneinander kontrastiert dargestellt werden. Und wie wir gelernt haben, ist ja Sprache Gewalt. Also sagt sie damit, hey, wisst ihr was? Ich will Gewalt haben von euch. Seid Gewalt. Wir müssen nur kleine Auslachen. Geht in einen Diskurs miteinander. Weißt du, positioniert euch und habt verschiedene Ansichten. Das ist aber Gewalt. Nur wenn du die falschen Ansichten hast, das ist Gewalt, OPEC. Ah, okay, ja, verstehe, ja. Genau, wenn die Leute dann kommen und sagen, ich werde hier unterdrückt, dann darfst du sie nicht auslachen. Ja, und dass wir gesamtgesellschaftlich das Konzept haben von, okay, das ist hier aber die falschen Worte, weißt du, so, dass wir einfach nur konzeptuell so als Gedanke dieses Ding haben, ja, das hat ja gar keine Nachteile. Ist ja nicht so, dass es politisch dann sein kann, dass sich was anders entwickelt und dann verwenden die anderen Leute schon etablierte Sachen, die kulturell aufgebaut wurden hier. Nee, das wird nicht passieren. Nein. Oder der Klassenclown kommt und sagt, aber ich werde doch gerne ausgelacht. Ja, ne? Ja, genau. Möglichst viele von euch Projekte und Ideen entwickeln für eine Schule, in der sich alle gut aufgehoben fühlen. Mit Respekt und Demokratie, frei von Angst und Gewalt. Und ich bin sehr gespannt darauf, welche tollen Vorschläge ihr erarbeiten und mir zusenden werdet. Ich sehe schon glücklichen Kinder in weißen Klamotten über den Hügel laufen, Projekte springen, wünsche singen. Ich euch viel, viel Erfolg. Weißt du, ich verstehe, was sie sagen will mit frei von Angst und Gewalt, da hoi, aber jeder Staat von China bis nach Amerika, ja, jede Kultur will frei von Angst und Gewalt leben, nur was das dann bedeutet für sie, ist dann unterschiedlich. Ja, überhaupt nicht, das ist jeder, ne, das ist richtig. Ja, das ist halt so das, ich will, dass ihr ein erfolgreiches, glückliches Leben habt, so, das ist so nichts aussagend, Mann. So, ja, und hinterher dann so, hat leider nicht geklappt. Weil er denkt, dass das Beste ist. So, und wenn sie da hingeht und sagt, ja, hier so auch noch ein Punkt, so mit frei von Angst und Gewalt. Ja, aber nein, das ist eigentlich schlecht so. Nein, Angst und Gewalt gehört zur Existenz dazu. Sie sollte eigentlich sagen, dass sie Umgang lernen sollten, einen gesunden Umgang mit Angst und Gewalt. Und nicht zu sagen, ja, hier frei von Angst und Gewalt. Weil sobald du auf Angst und Gewalt stößt, bist du nicht darauf angepasst und somit reagierst du so von wegen, ja, blocken wir das doch auch mal weg, weißt du? So, das erstellt Echokammern, einfach nur, weil sie so ein Gutmensch-Rede hält. Weißt du, das ist wirklich so Gutmensch-Denken. So total naiv, kurzfristig gedacht, nicht irgendwie das Bestmögliche gewählt, sondern das, was sich gerade jetzt kurzfristig leicht umsetzen lässt, was schön klingt, Alter. Ist ja geil. Ich finde es ja auch befremdlich, dass mit keinem Wort hier auch irgendwie mal die Schule als Lernumgebung vorkommt. Also Wissensvermittlung, Fachliches etc. werden hier komplett unter den Tisch gekehrt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Schule ist so ein bisschen eher die junge Pionierschule für aufrechte Demokraten bei ihr im Kopf oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber eigentlich ja, so da ist ja das Kern des Problems. Aber hier, wie der Malvinus im Chat auch gesagt hat, vielleicht sollte man eher mal nachdenken, was in den letzten 20 Jahren so falsch gelaufen ist, dass Gewalt in Schulen so zugenommen hat. Ja. Und ich füge an, und dass man so offensiv drüber reden muss, überhaupt, dass es überhaupt ein Thema geworden ist. Ja gut, das nicht offensiv darüber reden, kommt halt mit den Gründen für die Gewalt auch so ein bisschen zusammen, ne? Wenn halt immer mehr Leute an den Schulen aus anderen Kulturkreisen kommen, die halt eben keine Sozialisation bei Frau Gebauer hatten, kann passieren, dass es da Reibereien gibt. Genau, das ist ja auch ein echt guter Punkt, weil wenn alles so frei von Angst und Gewalt wäre, müsste sie nicht diese Themen so ansprechen. Das heißt, das, was sie sagt, ist im Grunde sowas wie, es ist halt Wunschdenken und zusätzlich halt irgendwie an der Realität von Schulklassen vorbei. So ein Stück, weißt du? So, was, Digga. Ja, jeder wünscht sich ein gutes, erfülltes Leben ohne Angst und Gewalt, ja, aber du musst trotzdem in der Lage sein, da resistent zu sein, weißt du, so dich anzupassen, antifragil zu werden, solche Dinge. Das hätte sie sagen können, aber nee. Das hätte eine gute Rede werden können und wurde halt einfach so 0815-mäßig gut. Wenn sie jemand anders gehalten hätte, zu einem anderen Thema. Ja. Ich hätte gesagt, geht in den Wald, lasst euch nicht gendern, Kulturmarxismus. So, das wäre meine Rede. Haftstrafe für Suki. Ja, kommen wir zur Nobelpreisträger-Edition. Das habe ich gar nicht bedacht, dass die ja auch schon. Wollte er seinen Baumkuchen nicht essen, oder was? Das ja, also Frau Suki ist im Endeffekt wieder zu einer Gerichtsstrafe verurteilt worden vom militärischen Putschregime. Deswegen kann man zugegebenermaßen fragen, wie berechtigt das Urteil war. Vor allem unter dem Aspekt, dass das Gericht sie zu 4 Jahren Haftstrafe verurteilt hat, wegen Korruption, Wahlbetrug und anderen Vergehen, unter anderem, weil sie 2 Funkgeräte besessen hat. Oh, oh, oh, oh, oh. Und das Militär selber, die Militärregierung selber hat gesagt, Gericht, nee, nee, nee, das ist zu viel, reduziert das mal auf 2 Jahre. Ne? Also das sind sehr ordentliche Verhältnisse da. Und Hintergrund der ganzen Thematik ist ja, dass da eine große politische, innenpolitische Schlacht stattgefunden hat in Myanmar, ehemaligen Burma. Mhm. Da gab es die ganze Problematik mit den ethnischen Rohingyas, die teilweise eingewandert sind und teilweise halt schon länger im Land gelebt hatten. Und da wurden ja sehr viele Völkerrechtsverletzungen vorgeworfen der Regierung, unter der die Friedensnobelpreisträgerin ja auch dran beteiligt war. Die war jetzt nicht mehr Präsidentin, aber Nationalratsvorsitzende oder irgendwie sowas. Wie genau die Bezeichnung war, weiß ich jetzt nicht, habe ich glaube ich auch nicht notiert. Im Endeffekt einfach nur eine sehr seltsame Situation. Das Regime versucht halt, sich an China und an andere Handelspartner anzubiedern. Sie sind ja durch diese ganzen militärischen Putsch sind natürlich die ganzen Außenhandelsbeziehungen von Myanmar, die über sehr viele Boomjahre aufgebaut wurden, natürlich ein bisschen zersplittert worden. Aber sie möchten sich jetzt quasi den Anstrich eines Rechtsstaats wiedergeben, dass auch internationale Geschäftspartner wieder im Land Handel und Wandel treiben wollen und ins Land investieren und deswegen will sich jetzt diese Militärjunta da quasi ein rechtsstaatliches Gewand geben. Der internationale Protest gegen dieses Regime fällt mir jetzt nicht so auf. Ich weiß nicht, ob ihr da viel von mitbekommen habt. Es gibt natürlich Initiativen, aber generell hat die internationale Gemeinschaft da an sich nicht so ein Problem, dass diese Friedensnobelpreisträgerin jetzt, nachdem sie ja schon mal 15 Jahre lang in Hausarrest war, einfach nochmal weggesperrt wird. Auf jeden Fall mindestens für 2 Jahre. Und das Militärregime hat aber auch angekündigt, gut, es gibt da auch noch weitere Straftatbestände, die wir zur Last legen wollen. Das heißt, diese Haftstrafe wird auf jeden Fall auch noch länger werden. Gut, und dann wird sich diese Militärregierung wie in Ägypten die Militärregierung international etablieren? Oder ich bin mal gespannt, wie das Ganze aussieht. Auf jeden Fall ist das Ganze, was da passiert, sehr weit weg von den ganzen demokratischen Versprechen, die ja, wo ja auch die Frau Suki mit sehr viel Vorschusslorbeeren den Friedensnobelpreis bekommen hat, wie so viele andere Leute auch. Ja, schade für die Situation in dem Land. Und da kann man wirklich nur hoffen, dass, wenn wirtschaftlich das Land sich wieder öffnet, dass es dann wieder zu einer vernünftigen, erstmal technokratischen Regierung und dann vielleicht wieder zu einer demokratischen Regierung irgendwann kommt. Aber man muss leider sagen, das Land hat ja auch nicht unbedingt eine tiefe demokratische Kultur. Deswegen waren die paar Jahre, die die jetzt zumindest versucht haben, da ein demokratisches Wahl- und Gesellschaftssystem aufzubauen, wird sich zeigen, ob das nachhaltig das Denken der Leute verändert hat, weil die ja auch so ein System vorher nicht hatten. Ja. Russland sperrt Teile des Asowschen Meeres. Ja, das ist der Teil des Meeres um die Krim herum. Und scheinbar haben sie sich genötigt, das irgendwie zu beschützen jetzt oder so. Das haben sie irgendwie abgestritten, aber im Endeffekt ist klar, dass sie da ein bisschen sich eben rumtreiben jetzt. Die Tagesschau analysiert das hier weitreichend. Da will ich gar nicht so groß drauf eingehen. Aber sie haben natürlich auch, die Russen haben auch gesagt, hier, das mit der NATO, dass wir uns immer näher kommen, finden wir nicht gut, aber es ist ja auch kein neues Thema sozusagen. Da Die Russen ja schon länger Bedenken. Ich verstehe das ein bisschen. Und die kommen sich da offensichtlich wieder näher, die beiden großen Blocks. Ich weiß nicht, ich meine, vielleicht finden die es auch ganz gut, wenn sie wieder ihr altes Spiel treiben können, von den beiden großen Weltmächten oder so. Aber es spitzt sich so ein bisschen zu, ne? Ja, und den Zugang zur Halbinsel Krim wollte Russland ja haben wegen geopolitischer Strategie, so Position. Macht schon Sinn, dass sie jetzt damit auch mal mehr machen, also weiter da irgendwie so Militärsübungen, wie sie es beschreiben, machen. OPEX ist okay. Zufrieden, ja. Man könnte es irgendwo anders machen, keine Ahnung. Hast du gut gemacht. Ja, deswegen gehört es zum Säbelrassel-Teil, ne? Ja, mir fällt zu der ganzen Geschichte noch ein, dass ich ja gerade dieses Buch lese hier von dem Huntington oder wie er heißt, Clash of Civilizations. Und da gibt es auf jeden Fall auch ein Kapitel, wo er auf diese ganze Russland- und Ukraine-Sache eingeht. Und er sagt eigentlich, dass er das für unwahrscheinlich hält, dass er in den 90er Jahren geschrieben worden, da hat er halt geschrieben, dass er es für unwahrscheinlich hält, dass es da einen Krieg gibt zwischen den, was er damals schon meint, dass es halt ukrainische Nationalisten gäbe und halt die russischsprachigen da im Ostteil. Und aber dass er das für unwahrscheinlich hält, dass es da wirklich einen Krieg gibt, weil ja auch irgendwie die damaligen Regierungen wohl halbwegs russlandfreundlich noch gewesen sind. Aber da hat sich ja noch so einiges getan. Ich bin mir nicht ganz klar, welche Rolle da jetzt die EU spielt. Also bei dem letzten Ukraine-Konflikt hat sie ja angeblich nicht so eine rühmliche Rolle da gehabt, indem sie der Ukraine da irgendwie schmackhaft gemacht hat oder so, Mitglied zu werden oder so. Ja, im Moment steht ja noch? Im Moment steht ja eher die NATO-Mitgliedschaft, die angepeilte der Ukraine im Zentrum. Und da frage ich mich halt auch, was erwartet man von Putin, dass er solche Provokationen, dass er sich hinlegt und wartet, bis es vorbei ist oder was? Ja, dazu hat der Huntington damals in seinem Buch geschrieben, dass es sogar schon Überlegungen gab, die mit Atomwaffen auszurüsten, damals in den 90er Jahren. Gute Idee. Das war in den 90er Jahren, wohlgemerkt. Jo. Aber er hat eben gemeint, die werden sich schon zusammenreißen, so sinngemäß. Weil die ja doch noch nah genug aneinander dran sind. Aber das ist halt auch so ein geteiltes Land halt, wo er da viel von redet. So Länder, wo halt verschiedene Zivilisationen aufeinander prallen. Also, ich sehe das so wie der Ulius Jui im Chat. Die Frau Baerbock wird das alles richten. Wir haben endlich eine qualifizierte Frau mit Erfahrung, die da einfach mal zeigt. Geschult vom WEF. Genau, da kann die deutsche Baerbock mit dem russischen Bär einen Deal abschließen. Ein Global Leaders Programm. Wie hat die Frau eigentlich in England studiert? Das ist mir, seit ich sie jetzt ein paar Mal habe reden hören, irgendwie unschlüssig. Der Zoom, wahrscheinlich gar nicht. Sie hat Geld bezahlt und vielleicht war sie auch einmal da. Irgendwann. Da haben sie eingeschworen über dem... Das ist doch hier von der London School of Economics, war die doch, oder? Yeah. Oh, you have a nice German accent. Ich will gar nicht wissen, wie die Engländer ihren Namen ausgesprochen haben und wie die Amerikaner ihren Namen aussprechen. Baerbock. So, ne? Brokeback Mountain, sage ich nur. Baerbock. Annie Lenny Baerbock. Annie Lenny Baerbock. Annie Lenny Baerbock, ne? stell dir mal vor, wie überlegt euch mal, wie Amerikaner Hengame Yogobi Farah aussprechen. Hangami Jack, that fat girl. That saves me. The Jaguar girl. Oh. Du hast die Girl genannt. Du meinst die Girl meinst genannt. Meinst du das Auto oder ihre Katzenhaftigkeit? Ach ja, besser nicht drüber nachdenken. Denken wir lieber an Afrika und Frankreich. Warum Frankreich in Westafrika die Kontrolle entgleitet? Ein längerer Artikel, die Überschrift ist ein bisschen reißerisch, also so ist es nicht unbedingt. Ich zitiere kurz aus dem Artikel. Frankreich kontrolliert bis heute die Währungspolitik des an den Euro gekoppelten westafrikanischen Front, hat Vorkaufsrechte für viele der natürlichen Ressourcen, ist oft der alleinige Ausstatter der nationalen Armeen und französische Unternehmen dominieren viele wichtige Wirtschaftszweige wie Transport, Häfen oder Telekommunikation in West- und Nordafrika. Ausnahmen davon und in dem Artikel geht es darum, also das ist generell so der Fall und es gibt ja einfach Tendenzen, wo die Franzosen etwas von ihrer Kontrolle verlieren, aber weiterhin sehr dominant sind in allen Märkten. Denken wir beispielsweise an Libyen und die Türkei, weil die Türkei ja sehr starkes Engagement in Libyen hat. Und vorher waren eher die Franzosen und die Italiener in Libyen da die Handelspartner und halt auch Leute, die Wehrtechnik, Rüstungstechnik und sowas geliefert hatten. Die Russen machen immer mehr, senden immer mehr Waffenverkäufer nach Afrika, um dort ihre Waffensysteme an den Mann zu bringen. Auch an Staaten, die traditionell halt nur mit französischer Wehrtechnik ausgerüstet wurden. Und die Chinesen machen das Gleiche. Also es geht hauptsächlich um militärische Technik und um die Truppenpräsenz, weil Frankreich hat ja seinen eigenen War on Terror in Afrika laufen seit vielen, vielen, vielen Jahren mit unterschiedlichen Namen. Die derzeitige Mission heißt, jetzt muss ich überlegen, Operation Barkhane, Antiterrormission Barkhane. Also ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche jetzt. Da sind über 6000 französische Soldaten, die in Niger, in Mali und anderen afrikanischen Staaten patrouillieren und gegen Terroristen in Anführungszeichen kämpfen und mit Leuten vor Ort, Militärtruppen vor Ort halt gegen irgendwelche Terroristen, Warlords oder sonstige Leute kämpfen, Drogenhandel, Menschenhandel. Ein Thema war halt auch Menschenhandel im Zuge der ganzen Flüchtlingskrise. So, und ja, natürlich geht es immer auch immer darum, dass die Rohstoffe gesichert werden müssen. Das war ja hauptsächlich der Hauptgrund, warum die ganze Mali-Mission von Frankreich gefahren wurde. Allerdings hat Frankreich jetzt angekündigt, dass sie ihre Militärpräsenz reduzieren wollen und von 6.000 bis 8.000, die jetzt in der Region immer stationiert sind, das auf 2.000 reduzieren wollen. Unter anderem deswegen auch, weil es immer mehr Demonstrationen in der Bevölkerung gegen Militärpatrouillen gibt, die einfach nur von A nach B fahren. Da kommen einfach spontan Leute und schießen jetzt nicht unbedingt sofort auf das französische Militär, aber es hat da in letzter Zeit öfters Eskalationen gegeben, einfach mit ganz normalen Leuten der Bevölkerung, eben nicht mit Terroristen, sondern einfach nur Leute, die gegen die Franzosen halt aufbegehren. Und in vielen diesen Ländern ist Französisch ja auch Landessprache, das heißt, da ist die Kommunikation ohne weiteres möglich. Und kulturell ist das halt, hat das auch eine ganz andere Konnotation. Und dann gibt es natürlich auch die Bewegung, die halt Frankreich anprangert, weil die ja böse, weiße, europäische Kolonialisten und Kapitalisten sind. Diese Bewegungen haben in Afrika ja natürlich auch einen sehr gesunden Nährboden. So viel einfach zu Westafrika. Wenn die Franzosen dort ihre Truppenpräsenz zurückziehen, wird eines passieren, dass es halt wieder mehr Konflikte zwischen den einzelnen Staaten gibt. Unter anderem deswegen, weil Nigeria im Zusammenhang mit den ganzen anderen westafrikanischen Staaten ein zu starkes politisches und wirtschaftliches Gewicht hat gegenüber allen anderen westafrikanischen Staaten. Und da ist ein Konflikt an sich vorprogrammiert. Und der einzige Grund, warum es da noch nicht mehr wirtschaftliche Verwerfung gegeben hat, ist, weil die Franzosen eben durch diesen Franc CFA, durch den westafrikanischen Franc und durch verschiedene andere Wirtschaftskonstellationen die Länder quasi zur Kooperation gezwungen haben. Und wenn die sich jetzt zurückziehen, dann hoffe ich, dass es nicht allzu blutig wird in den nächsten 10 Jahren. Äthiopien. Kommen wir zu einem anderen Friedensnobelpreisträger. Das ist jetzt nicht der Herr, der in dem Artikel hier gefeatured wird, aber da gibt es ja den Abu Dhabi, der auch in Äthiopien den Friedensnobelpreis bekommen hat, weil er im Endeffekt dort auch ein demokratisches Regime etabliert hat, was im Endeffekt nicht wirklich auf seinem Mist gewachsen ist. Es war an sich der 30 Jahre vorher, der Zartkan Gebre Tensah, der im Endeffekt dafür gesorgt hat, ja, im Jahr 1991 hat Tazkan ein Militärregime quasi zu Fall gebracht und ein mehr oder weniger Regierung des regionalen Ausgleichs etabliert, was nicht wunderbar funktioniert hat. Im Endeffekt gibt es verschiedene Volksgruppen in Äthiopien Und die Volksgruppe der Tigray war im Endeffekt dann die dominante Volksgruppe, die das Land mehr oder weniger regiert hat. Das Ganze hat sich halt unter dem Friedensnobelpreisträger total gedreht, weil der im Endeffekt eine Politik gefahren hat seit einem Jahr, dass er quasi eine ethnische Säuberung durchgeführt hat, jetzt nicht die Leute umgebracht hat. Teilweise vor Ort in den Regionen wird ihm das vorgeworfen, dem schönen Friedensnobelpreisträger, aber auf jeden Fall im Staatsapparat. Er hat quasi im Endeffekt alle Leute, die dieser Tigray-Volksgruppe angehört haben, aus ihren Ämtern entfernt. Und das hatte vor allem im Militär sehr große Konsequenzen, weil ein Drittel des Militärs quasi dieser Volksgruppe entstammte und die traditionell die bestausgebildetsten, technisch versiertesten und ranghöchsten Militärangehörigen waren. Und wo der die quasi aus seiner Regierung entfernt hat, hat auf einmal diese ganze Tigray-Rebellenbewegung quasi begonnen, dass die halt mit militärischen Mitteln ausgerüstet waren und auf einmal auch Ex-Soldaten, wie diesen General, der hier beschrieben wird, quasi hatten, um gegen die Zentralregierung zu kämpfen. Das Ganze hat solche Ausmaße angenommen, dass sich die Tigrays mit anderen Volksgruppen zusammengebildet haben und jetzt im Endeffekt es auf der Kippe steht, ob quasi die Zentralregierung unter dem Friedensnobelpreisträger von diesen verschiedenen Volksgruppen quasi blutig abserviert werden wird. Die Zentralregierung hat einige militärische Erfolge, allerdings es gibt quasi ein Hin und Her. Städte werden erobert und zurückerobert und die Kämpfe finden halt bis zu 100 Kilometern vor der Hauptstadt Addis Abeba statt. Ja, und toll. Ein Freund von mir fliegt Anfang nächsten Monats nach Tansania mit Zwischenlandung in Addis Abeba. Dem geht schon ordentlich der Stift. Ja, also die ganze Situation da ist wunderbar. Und ne, ich sag's einfach, ich will drauf rumreiten. Ne? Friedensnobelpreisträger for the win. Ne, was der gemacht hat, ist im Endeffekt, der Staatschef, und der hat quasi gesagt, hier, jeder Mann, jede Frau der Zivilbevölkerung muss sich jetzt bewaffnen. Wir müssen die quasi auslöschen dann hat er sich quasi medienwirksam eine Waffe geschnappt und ist an die Front quasi gereist, um mit seinen Soldaten auf den Gegner zu schießen. Ne, der schöne Friedensnobelpreisträger. Wir müssen der Gegner ausrotten. Ja, das habe ich jetzt paraphrasiert. Vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt. Nee, also nach dem. Aber vielleicht hat er diese Worte auch tatsächlich benutzt. Ja? Also, es ist nur weil er ein Friedensnobelpreisträger ist, heißt das ja nichts. Ne? Ja, Chaos um das E-Rezept. Ab Anfang des nächsten Jahres wird ja verpflichtend das E-Rezept vorgeschrieben werden, dass es überall benutzt wird, ne? Deutschlandweit. Und hier haben wir wirklich die Profis am Werk. Es wurde eine Testphase in Brandenburg gemacht. Da wurden in der gesamten dreimonatigen Testphasenzeit extrem viele E-Rezepte verarbeitet, und zwar insgesamt 42. Und das gilt quasi als Belastungstest, ob so ein elektronisches E-Rezeptsystem deutschlandweit ausgerollt werden könnte. Es gibt natürlich Probleme, wie dass bei dem Test beispielsweise keine Krankenhäuser teilgenommen haben, weil die noch nicht an das System angeschlossen sind, rein theoretisch. Und dass es halt extrem wenige Teilnehmer gab, die wirklich daran teilgenommen haben, weil es zu kompliziert war für sie, weil sie keine elektronischen Gesundheitskarten hatten mit dem PIN, was überhaupt Notwendigkeit ist, um das zu tätigen. Die meisten Leute, die keine Handys oder andere Geräte benutzt hatten, die hätten QR-Codes ausgedruckt bekommen, mit denen sie dann in den Apotheken die Sachen sich hätten abholen können. Und da haben die meisten gesagt, das ist doch albern, da kann man auch einfach das normale Rezept schreiben. Das ist wunderbar, quasi, weil die Betreibergesellschaft, die Gematik, was ja eine staatliche Gesellschaft ist, die sagt, ja, also für uns ist der Test ein voller Erfolg und wir geben das System quasi frei, dass es ab 1. Januar, also quasi in 3 Wochen, deutschlandweit ausgerollt werden kann. Und die Vorschriften sind ja schon so, dass sobald das System bereit sei, dass es dann verpflichtend ist für alle Teilnehmenden, Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser, alle möglichen Leute, die halt im Endeffekt Rezepte benutzen. Und ja, das Chaos ist vorprogrammiert. Ihr könnt euch in dem Artikel noch ein paar weitere Details dazu durchlesen. Aber alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt, vom Datenschutz bis hin zu, ist das System überhaupt belastbar, wenn so viele Benutzer es gleichzeitig benutzen? Funktionieren die QR-Codes? Ja? Gibt es überhaupt genug Hersteller, die die Systeme an Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser ausliefern können, um diese ganzen Sachen auszustellen und zu lesen und so weiter und so fort? Das sind alles Sachen, die überhaupt nicht geregelt sind, aber in 3 Wochen ist es dann verpflichtend, weil die Gematik drauf besteht, nein, nein, nein, auch wenn wir nur 42 Rezepte bekommen haben, haben wir interne Studien angestellt und wir sind 100%ig sicher, es kann nichts schief gehen. Ja, nein, unser Gesundheitssystem ist ja das Wichtigste, das merken wir ja jeden Tag. Aber es gibt auch andere wichtige Dinge im Leben, ne? Deswegen, die EU beschützt uns, ne, vor bösen, bösen Leuten, die anonym Uploads auf Pornoseiten tätigen. Ja, weil das kann ja alles Mögliche passieren. Ne? Also stellt euch das Gefahrenpotenzial vor, was daraus resultieren kann. Ja, wenn da jemand auf eine Pornoseite was hochlädt und dann gibt er nicht seinen echten Namen an, er oder sie. Oder ist. Nennt sich vielleicht nur Lustlord. Ja, oder, Beispiel, ne? oder gibt sogar einen falschen Namen an, ein Pseudonym oder irgendwie sowas. Also, ja, wollte mir sagen, dass es niemanden in Deutschland gibt, der Lustlord heißt? Komm. Nein. Ja, also es wurde vorhin schon, gefragt, ob wir auch bald bei Pornhub posten, nicht mehr bei YouTube. Aber ich meine, so eine rigorose Identitätskontrolle, der wollen wir uns da wirklich nicht unterwerfen. Ja, also es muss wirklich nicht sein. Also im Endeffekt geht es darum, dass die EU verpflichtend machen möchte, dass man zumindest eine Telefonnummer bereitstellt, dass man im Rahmen von einem zwei Two-Step-Verifizierungsverfahrens, dass man quasi sich da anmelden kann, um nachzuprüfen, ob diese Person wirklich besteht und dass man im Zweifelsfall halt irgendwie die Identität der Person herausfinden kann, ohne allerdings die Persönlichkeitsrechte zu gefährden, indem man direkt den Namen der Person abfragt. Ja, also ne, es ist quasi eine total einfache Lösung, weil der Datenschutz ist gewährleistet, weil es wird nicht der Name abgefragt, aber es muss quasi eine Telefonnummer da sein, die anscheinend dann ladungsfähigen Charakter hat. Das gibt es ja an sich normalerweise nur von Wohnadressen. Also es ist ein wirklich sehr, sehr interessantes Konzept, was die EU da vorschlägt. Und ich meine, wer mag es nicht, wir brauchen auf jeden Fall mehr Regulation für Pornoseiten. Also es geht ja nicht. Also ich meine, aber das ist doch falsch. Was da alles schief gehen könnte, wenn die Leute da irgendwelche Sachen anonym hochladen können. Dann lade ich also meine niveauvollen Erotikfilme hoch und gebe da meine Nummer an und dann rufen mich irgendwelche Perversen, rufen mich dann an oder was und wollen dann noch mehr von mir oder wie. Das geht nicht. Also dafür. Nein, so ist es doch auch jetzt gerade nicht. Das ist wahrscheinlich wegen irgendwelchen Revenge-Porn-Geschichten oder so. Ne? Also wenn wer von seiner Ex-Freundin was hochlädt oder aber so. Natürlich. In England sind ja auch andere Sachen verboten. Hier Spanking oder so. Ja, aber wenn ich was von meiner Ex-Freundin hochlade und dabei die 2-Faktor-Authentifizierung habe, dann ist es okay. Das ist nicht der Punkt. Müsste eigentlich, ja. Revenge-Porn und alle andere Formen bildbasierter, sexualisierter Gewalt sind ein abscheuliches, lukratives Geschäft für viele Porno-Plattformen geworden. Unter Revenge-Porn werden Bilder und Videos mit Nacktaufnahmen verstanden, die als Gewaltakt ohne Zustimmung der betroffenen Person veröffentlicht werden. Ne? Viele Betroffene lehnen den Begriff ab, weil er die Perspektive der TäterInnen einnimmt. Ja, aber so. Moment. Gese betont, sie verstehe sich als feministische Netzpolitikerin und habe es sich beim Schreiben des Gesetzesvorschlags nicht leicht gemacht. Pornoplattformen werden laut dem Vorschlag verpflichtet, künftig professionelle, menschliche Content-ModeratorInnen einzusetzen. Diese sollen spezielles Training erhalten. Ja, wer wird dieses Training wohl durchführen? Oh Gott, ich lache mich aber hier schon wieder tot, weil ich das schon wieder höre. Ja, menschliche, also ich glaube, diese Seiten haben jede Menge menschliche Content-Reviewer. Also im übertragenen Sinne. Oh Mann, und auch zwei Faktor kann man auch als Praktik interpretieren. Kommt dann auch Netz.dg für Pornoseiten, da heißt es dann so eine Meldestelle so. Und dann werden alle Videos gemeldet wegen sexueller Inhalte. Die zwei Praktiken Authentifizierung. Du musst zwei Sachen drauf haben. Ja, aber wirklich, das ist wirklich so ein ja, wirklich kleine Verwendung für Pornoseiten. Ich meine, okay, mehr Sicherheit reinbringen, okay, ja, aber ich dachte am Anfang, es geht einfach nur darum, dass du, keine Ahnung, verifiziert bist dann und dass das klar abläuft, so mehr Transparenz schaffen ist ja okay, aber denen geht es wirklich um das Revenge-Porn-Ding. Pornhub zum Beispiel hat ja vor einer Weile haben die alle Videos runtergenommen für irgendwie Omegle im Namen irgendwie, also dass da Leute über anonyme irgendwie so Sex-Chats, ne, dass die dann aufgenommen wurden und das dann hochgeladen wurde. Ja, Leute, ich möchte übrigens nicht wieder, dass wir ab 18 sind, ja, also. Wir fangen ab 18 an, was willst du? Es ist fast 10, Weltraumaffen, 18 Uhr. Genau, pünktlich 18, immer. Ja, so, aber das hier, das ist irgendwie interessant und komisch und ich weiß nicht, aber... Das sind die neuesten Nachrichten aus dem Weltraum, ja. Und zwar haben sie jetzt die Mondbasis gefunden. Letzte Woche schon erzählt. Sehen wir hier auf dem Bild. Und, ich habe euch doch gesagt, ihr drückt den Knopf und dann fährt die wieder rein. Wer von euch Trotteln hat den Knopf nicht gedrückt? Entschuldigung, ich habe schon eine Basis vom Safe Space auf dem Mond zuerst gehabt. So. Also für mich sieht es auf jeden Fall so aus, als wären es diesmal nicht die Vulkanier, sondern eher die Borg von der Form her. Es ist aber lustig, weißt du, der Satz dann danach so hier, also da hat so ein chinesischer Rover so ein würfelförmiges Ding auf dem Mond entdeckt, ne? Und dann der letzte Satz vom Tweet ist, der Rover wird die nächsten 2 bis 3 Monate damit verbringen, das zu verifizieren. Stell mir vor, so du bist der Rover und du sitzt dann da auf dieser Entfernung von irgendwie mehreren Kilometern. Ich wollte nur hinfahren. Auf eine Stelle und so, jupp. Jetzt sind wir noch quadratisch. Jupp, es ist immer noch da. Jupp. Ja, aber vielleicht läuft das Ding ja auch noch weg. Also dann. Erinnere mich aber stark an die Geschichte von Richard Hoagland. Nicht Hoaxland, sondern Hoagland. Mit G. Schon mal gehört einer? Der erzählte oder hat dann so alte Fotos gezeigt von der NASA oder so. Dann hat er immer Glasstrukturen erkannt in den Bildern. Ach, da gibt es doch das Gesicht und sowas. Also ich meine, für uns ist das alles nichts Neues. Wir sehen das ja von hier auch. Aber was ich interessant finde, diese kleine Mondkrabbe, die das Foto da aufgenommen hat, die soll rein theoretisch in 2 bis 3 Tagen an diesem Objekt sein und dann sollten wir bessere Bilder bekommen. Allerdings ist das ja schon ein paar Tage her, dass diese Bilder geschossen wurden. Deswegen warte ich jetzt auf die Nahaufnahmen. Ja, aber warum steht denn dann da, the rover will spend the next 2 to 3 months? Verifying. Ja, verifying it. Aber es ist auch nur 2 bis 3 Tage, um dahin zu rollen, bis zu dem Objekt. Okay. Ja. Ne, wie lange die Untersuchung dann dauert, ich warte noch auf die Hotpicks-Nahaufnahmen. Aber vielleicht muss der Rover erst seine Telefonnummer angeben, sonst darf er das Video nicht hochladen. Ich denke, er wird sich wahrscheinlich mit dem Objekt erstmal drüber auslassen müssen, was er überhaupt von dem Mond erwartet. Auf was für einem Mond will er leben? Auf dem Mond ohne Gewalt. Oh, aber Besucher, authentifizieren Sie sich. Ja, dann kommt er da gar nicht rein, weil da ist 2G in der Struktur. Aber stell dich mal vor, okay, es stellt sich wirklich raus, es gibt irgendwie so Aliens. Es gibt so Aliens, ne? Und dann kommt Montag der Staat und sagt, so vom Gesetz her, wer Aliens leugnet, das ist Hassrede. Das ist Xenophobie, buchstäblich. Wir dürfen uns aber nicht kolonialisieren, weil das wäre Kolonialisierung, das wollen wir nicht. Ey, das wäre aber echt lustig, wenn das irgendwie sich rausstellt, dass das irgendwie Alien-Zeugs gemacht ist. Ja. Und die Aliens, so, wo kommt ihr denn her? Wart ihr schon immer hier? Und wir so zu den Aliens. Wo kommt ihr her? Und die so, ja, vom Mond. Und dann so, ja, aber genau. Wo kommt ihr wirklich her? Oh Mann! Genau. Aber stell dir mal vor, das sind Aliens und die sind entwickelt, aber sie sind Kulturmarxisten. So. Oh je. Yeah. Schlimmer ging es ja nicht kaum. Vielleicht ist es aber auch eins von den Schiffen, von den Walfängern auf dem Mond, das da gestrandet ist. So was wie die anderen kennenlernen, dann ist das Feministin. Die Ehen sind auf jeden Fall Antifeministen. So viel kann man, glaube ich, klarstellen. Die klingen aber wie Feministen. Das ist ein Portal zu einer Spiegel, zu einem Spiegeluniversum, und dieses quadratische Objekt, das ist der Spiegel-Rover, der sich selbst betrachtet. Dann das wäre am lustigsten, wenn es so zwei Rover sind, die aufeinander kommen. Ja, genau. Ja. Das ist nur ein Ausgang. Steht drauf, nur Ausgang. Das war der lustige Teil. Jetzt kommen wir nochmal zum ernsten Teil. Das ist jetzt gerade frisch wieder ein Beitrag von der Bild erschienen. Wegen Deutsche Welle und Dingen, die unterstützt werden, und das ist ein Link aus diesem Beitrag von einem Medium, was von der Deutschen Welle unterstützt wird, und die haben hier vor ein paar Jahren diesen Artikel geschrieben: Brechen Sie die Messerrevolution nicht ab. In anderen Worten, immer schön Israelis mit Messer umbringen. Und das war wohl auch ein Artikel, nachdem der Herr Limburg, der Chef von der Deutschen Welle, nicht lange nachdem dieser Artikel erschienen ist, sollte er da wohl auch gewesen sein bei diesem Medium, und meint, das wäre anerkannt, das würde viel zitiert werden. Und mit anderen Worten, hier gibt es nichts zu sehen. Das ist schon alles okay. Wird ja viel zitiert, was ja auch ein super Qualitätsmerkmal ist für deutsche Medien generell, was da alles so zitiert wird. Also er spricht dafür, irgendwie zu kämpfen, sozusagen, ja? Das ist ja von 2015 hier. Er spricht dafür, Leute, Zivilisten umzubringen. Aha, das ist wirklich eine ziemliche Ansage, ey. Ja, zählt das auch schon zu verbaler Gewalt? Ist der rechts oder links oder was? Ich bin die Aufforderung möglicherweise schon, ne? Jedenfalls bei uns. Also, Aufforderung also zu Gewalt. Ich will nur sagen, auf dem Mond wäre das nicht passiert, okay? Da wäre durch das Tor geschnitten, oder so gut gewesen. Was teilweise in unseren Fußgängerzonen passiert, dann auch Teil der Messerrevolution? Ja, nicht der antisemitischen, ne? Ja. Ich meine, in dem Dings, da ging es doch um diese Vorwürfe, oder nicht? Okay, genug für heute. Ja, allerdings schon wieder fast 4 Stunden. Wir haben echt noch ein Problem mit Ausufern. Also, aber ich bin jetzt extra ein bisschen weniger eingereicht. Geht in den Wald, macht eure Zwei-Faktor-Authentifizierung im Wald mit den Bäumen. Ja, ab in den Baumkuchenwald. Ne? Ja, aber es gibt auch noch Straftatbestand, Erregung öffentlicher Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja, das bitte... Bedenken. Ich dachte, du sagst jetzt Straftatbestand Erregung. Einfach nur. Ja. Ihr müsst fördern, was der Freiheit dient, und zerschmettert, was ihr schadet, bitte. Und aber nach der Zwei-Faktor-Authentifizierung, bitte, damit das alles auch für die EU korrekt ist. Ja. Denkt immer dran, dass wir euch zu einem sehr seltsamen Zeitpunkt in eurem Leben kennengelernt haben. Ja, nämlich bevor ihr eure Zwei-Faktor-Authentifizierung gemacht habt. So. Und schenkt euch zu Weihnachten die Bücher von Abel, Knicklicht und Miete pro Kopf. Genau. Dann haben alle Freude. Kulturmarxismus ist politisch und Gendern ist privat. Baumkuchenismus oder so. Baumkuchen bleibt Baumkuchen. Und das Private ist proletisch. Baumkuchenismus. Für nächste Woche, ja. Lasst euch nicht cyberkolonialisieren. Cyberkolonialisieren. Keine Gender-Gentrifizierung. Und natürlich dicke Props an Max Verstappen und Eintracht Frankfurt. War ein schöner Sporttag heute. Vielen Dank. Oh, war ja, ey. Jetzt muss ich aber auch sagen. Ja, Safe Space. So, liebe Kinder, jetzt gibt es gleich Hate Speech. Ja, aus Hannover kommt der Hate Speech. Und wer gewinnt?